Handelt damit. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Weltraumaffen sind da. Guten Hallo Abend. Kinder. Hallo. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Ich hoffe, ihr habt alle Bier am Schreibtisch stehen oder wo ihr auch immer rumsitzt. Da habt ihr es. Hoffnung. Hoffnung Apropos stirbt Bier, ja, zuletzt. ich war gestern mit zwei Leuten aus Österreich, die Weltraumaffen schauen, in Heidelberg unterwegs und habe Bier getrunken. Also hatte ich mein Bier schon gestern gehabt, ja. Ja. Ja, aber du weißt doch, Ärzte empfehlen täglich Bier zu trinken, weil das macht einen intelligenter, weil der Alkohol die schwächeren Gehirnzellen abtötet und dadurch also der Verstand sich stärkt, weil sozusagen das schwächste Glied aus der Kette entfernt wird. Deswegen sollte man täglich Bier trinken. Man Ja, muss das aber weiß aufpassen, es nicht zu übertreiben, weil man sonst irgendwann eventuell auch Feministinnen irgendwie sympathisch findet, ich. beziehungsweise paarungsgeeignet. Aber gibt es denn Studien, die experimentell untersuchen, ob Alkohol trinken mit Österreichern genau denselben Effekt hat? Vielleicht ist es ja, hat man noch nie versucht oder noch nie gemessen. Muss man so eine Studie Wir machen. haben mit den Österreichern schon einiges ausprobiert. Warum mit den Österreichern noch? So, auf geht's. Wenn du mehr Bier bezahlst, trinke ich auch eins mit dir. Was Wir ist hatten denn jetzt das gestern Bier? für die heutige Aussprache insgesamt eine Redezeit von 8 Stunden beschlossen. Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin. Ja, heute 12 Stunden Weltraum auf dem Stream. Ich hoffe, ihr freut euch Warte, alle. was? Ich war gar nicht darauf vorbereitet, Mann. Und des Bundeskanzleramtes. Das Wort hat der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Dr. Alexander Gauland. Na, das geht ja gut los. Na, herzlichen Glückwunsch. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Bundesminister des Inneren hat die Migration die Mutter aller Probleme genannt. Es gehört seit Monaten zum außenpolitischen Mantra der Bundesregierung, diese Mutter aller Probleme, dass in Afrika und Asien Fluchtursachen bekämpft werden sollen. In diesem Zusammenhang ist es höchst verwunderlich, dass Unionspolitiker erklären, die Bundeswehr denke über einen Einsatz in Syrien nach. Das würde zweierlei bedeuten. Mit deutscher Beteiligung würden in Syrien neue Fluchtursachen geschaffen und die Bundeswehr könnte in Kampfhandlungen mit russischen Streitkräften verwickelt werden. Krieg, Auseinandersetzung mit Russland. Frau Merkel, ich hoffe nicht, dass Sie das wirklich riskieren wollen. Aber. Ja, sonst immer für Tradition einstehen und jetzt aber dann ist es doch wieder nicht recht. Mensch, Gauland, Alter. Nein, Quatsch. Welche Strategie verfolgt die Bundesregierung wirklich? In Afghanistan, wo die Bundeswehr ebenfalls angeblich die Sicherheit Deutschlands verteidigt, haben die Taliban weite Teile des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Seit 17 Jahren stehen deutsche Truppen dort und je länger sie im Einsatz sind, desto mehr Afghanen kommen als Asylbewerber nach Deutschland. Bekämpfen wir damit tatsächlich Fluchtursachen? Ich fürchte nein. Meine Damen und Herren, Oh Zitat: Gott, Wir Afghanistan. erteilen einer Ausweitung der Zuwanderung aus Drittstaaten eine klare Absage, denn sie würde die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft überfordern. Verstärkte Zuwanderung würde den inneren Frieden gefährden und radikalen Kräften Vorschub leisten. Zitat Ende. So steht es geschrieben im Wahlprogramm der CDU-CSU von 2002, aber Sie haben nicht geklatscht. Das war eine korrekte Prognose. Die Frage ist nur, verehrte Kollegen der Union, warum haben Sie das nicht beherzigt? Der innere Friede in unserem Land ist in der Tat gefährdet. Ein Riss geht durch unsere Gesellschaft. Ich glaube, da gibt es keinen Dissens. Ich fürchte allerdings, dass es erheblichen Dissens in der Frage gibt, von wem diese Gefährdung ausgeht. Sehen wir näher hin. Sonntag in Köthen. Zwei Afghanen schlagen einen Deutschen zusammen, der Mann stirbt. Samstag in Dortmund. Drei Männer, der Täterbeschreibung zufolge vermutlich Nordafrikaner, stechen einen Deutschen nieder. Samstag in Mainz. Ich möchte an dieser Stelle kurz mal darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Also das Thema dieser Sitzung ist eigentlich der Etat des Bundeskanzleramts. Also das, es gab diese Woche Haushaltssitzung und das ist jetzt die Sitzung zum Thema Etat des Bundeskanzleramts. Dann hat der Herr Gauland doch irgendwie das Thema verfehlt, oder? Ja, nicht nur der, wie wir noch merken werden. Ich wollte auch noch kurz anmerken zum Thema Afghanistan, was ich immer höchst interessant finde, ist, wenn die Menschen generell über Afghanistan sprechen und über die Stärke der Taliban oder wie lange sie sich eben halten, dass nur höchst selten die Menschen dazu in der Lage sind, auch Pakistan beim Namen zu nennen und zu erwähnen, dass die Taliban ununterbrochenen Nachschub an Menschenmaterial aus Pakistan bekommen. Und dass, wenn man über Afghanistan spricht, man auch über Pakistan sprechen muss. Und es ist generell weit verbreitet, dass beide Themen nicht beieinander genannt werden, also beide Themen. Aber es ist einfach, ja, in Afghanistan hängt es an Pakistan. Also, ja. Einen Somalier mit Messern an und rauben ihn aus. Samstag in Wiesbaden. Mehrere männliche Personen, die als dunkelhäutig beschrieben werden, belästigen junge Frauen. Samstag in Fulda. Drei Schläger der Beschreibung zufolge Südländer verfolgen einen 52-Jährigen nach einem Disco-Besuch und schlagen ihn bewusstlos. Donnerstag in Friedberg. 16-jähriger Syrer sticht am Bahnhof auf einen 18-jährigen Landsmann an. Meine Damen und Herren, ich breche hier ab. Finden Sie nicht auch, liebe Kollegen von den Linken, dass es wieder Zeit wird für ein Konzert gegen rechts? Wie ideologisch verbohrt, wie verfangen im politischen Taktieren muss man sein, wenn die erste Reaktion auf die Ermordung eines Landsmanns die Sorge ist, der Tod könne den politischen Gegner nutzen. Ich wiederhole meine Frage, wer gefährdet den inneren Frieden in diesem Land? Auf der linksextremen Webseite Indie Media ist unter dem Titel, Zitat, bewaffnet euch, zu lesen, Zitat, ein aufgesetzter Schuss aus einer Gaspistole auf einen Nazi am Kopf oder am Herz ist sofort tödlich. Da braucht es keine Umstände, um legal oder nicht an eine scharfe Pistole ranzukommen. Zitat Ende. Wer gefährdet den öffentlichen Frieden? Wenn man unsere politischen Mitbewerbern und schon ihren Einwänden zuhört, dann droht allerdings Gefahr von rechts. Schauen wir nach Chemnitz. Am Rande eines Volksfestes hatten sogenannte Flüchtlinge drei Chemnitzer mit Messern attackiert. Einer der drei verblutete an Ort und Stelle, die beiden anderen mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Das Volksfest wurde abgebrochen. Wie beim folgenden Totschlag in Köthen besaß einer der Täter keine Aufenthaltsberechtigung. Hunderte Chemnitzer machten spontan von ihrem demokratischen Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch, taten ihre Empörung über die Folgen der Einwanderungspolitik der Kanzlerin kund. Frau Merkel, Sie nannten das Zusammenrottung. Das war übrigens ein Straftatbestand im Strafgesetzbuch der DDR. Die DDR-Presse bezeichnete Proteste, die zum Zusammenbruch des SED-Regimes führten, als Zusammenrottung. Wenn Bürger von ihrem Grundrecht Gebrauch machen und die Regierungschefin das im Duktus eines totalitären Staates brandmarkt, sollten die Alarmglocken bei uns allen in diesem Hause läuten. Die ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Antje Hermener, eine Leipzigerin, beschreibt die Situation so, Zitat, nach der Wende predigten sie uns strengsten Manchester-Kapitalismus, nur arbeiten und sparen. Dann kam die Finanzkrise und plötzlich hatte es haufenweise Geld für die Griechen, die sich in den Euro hineinbetrogen hatten. Und heute die Flüchtlinge, die bekommen Geld, ohne zu arbeiten. Das empfinden die Leute als ungerecht. Zu Recht, Zitat Ende von Frau Hermenau, ihrer früheren sächsischen Vorsitzenden. Und, liebe Kollegen, wenn dann viele dieser Flüchtlinge auch noch Straftaten begehen, dann ist eben Schluss mit der Geduld. Bei der spontanen Demonstration wurde das Motto der friedlichen Revolution von 1989 skandiert: Wir sind das Volk. Unter den Demonstranten befanden sich auch ein paar aggressive Hohlköpfe, die Ausländer rausriefen und den Hitlergruß zeigten. Ja, das hat gar keiner bestritten. Das ist unappetitlich und strafbar. Aber es handelte sich um eine Minderheit, die weder repräsentativ für die gesamte Demonstration war, noch das Anliegen der Mehrheit der Demonstranten delegitimieren kann. Die Ausländer raus, Schreier und Hitlergruß zeigen. Ist das eigentlich nur ein Zwischenrufer da die ganze Zeit? Ich habe das Gefühl, die müssen dann so schichtweise, muss einer hin und der muss dann bei jedem zweiten Satz irgendwas Dummes dazwischen rufen. Ey. Nee, ich denke, wir werden. Es gibt schon genug Leute, die da sitzen, die da so einiges, denen da so einiges unter den Nägeln brennt. Sind doch alles ihre Leute. Ich kann diese Dualität nicht verkraften. In Hamburg, das waren alles Erlebnistouristen, die ganz zufällig an dem Tag vom G20 in Hamburg waren, sich gedacht haben, lass uns mal einen Rewe plündern. Aber hier sind natürlich sofort alle, die da waren, sind alles die Leute vom Gauland. Es ist halt. In der Demokratie, ich weiß nicht, wir haben auch die Linke im Bundestag hocken und natürlich kann man sich gegenseitig die extremsten Fälle aus der politischen Richtung irgendwie vor die Füße werfen. Allerdings ist halt eine politische Debatte, wo die einen KZ und die anderen Gulag rufen, halt vielleicht hier und da auch amüsant, aber halt auch nicht irgendwie zielführend in der Demokratie, würde ich behaupten. Und gerade nicht in der Haushaltsdebatte. Also, ja. Größte Hoffnung für Sie, meine Damen und Herren vom politisch-medialen Establishment. Wenn es diese Idioten und Dumpfbacken nicht gäbe, wenn nur die normalen Bürger demonstrieren würden, wäre das doch eine Katastrophe für Sie. Immer tauchen solche Figuren auf und produzieren die gewünschten Bilder. Während Sie, meine Damen und Herren, zur Linken Ursache und Wirkung verdrehen, fühlen sich viele Bürger nicht mehr sicher. Und so widerlich Hitlergrüße sind, ich erlaube mir ins Gedächtnis zu rufen, das wirklich schlimme Ereignis in Chemnitz war die Bluttat zweier Asylbewerber. Doch statt die Bürger zu beruhigen und ihnen zuzuhören, goss ausgerechnet die Bundesregierung Öl ins Feuer. Sowohl die Kanzlerin als auch ihr Sprecher verbreiteten die Fake News, in Chemnitz sei es zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen. Und die Medien zogen mit. Der Nachrichtenkanal NTV, um nur ein Beispiel zu nennen, meldete, bürgerkriegsgeile Neonazis hätten ein Trümmerfeld aus Angst und Blut hinterlassen. Herr Kollege Gauland, Menschen werden gehetzt und gejagt wie wilde Tiere. NTV ohne jeden Beleg. Hamburg ist ein gutes Abend. Herr Kollege Gauland, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schulz? Nein, ich will geschlossen vortragen. Ich wiederhole meine Frage, wer gefährdet den inneren Frieden? Sie haben genügend Gelegenheit. Die Wahrheit ist, es hat in Chemnitz keine Menschenjagden gegeben. Der sächsische Generalstaatsanwalt hat es bestätigt, der Ministerpräsident hat es bestätigt, die Polizeiberichte haben es bestätigt, die Lokalpresse, der Chefredakteur der Freien Presse Chemnitz. Ja, und am Ende hat ja selbst Herr Seibert im Namen seiner Chefin die Unterstellung halb zurückgenommen. Tatsächlich war die Polizeibilanz in Chemnitz nicht anders als bei einem mittleren Bundesligaspiel. Die Angriffe von Linksextremisten auf Polizisten im Hambacher Forst mit Stein- und Molotow-Cocktails am gleichen Sonntag waren sehr viel härter. Ein Beamter musste ins Krankenhaus, weder Frau Merkel noch Herr Seibert hielten das auch nur für erwähnenswert. Stattdessen werden demonstrierende Bürger unterschiedslos kriminalisiert. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will aufhören mit diesen verständnisvollen Reden, das seien alles besorgte Bürger. Er hat gewissermaßen der bürgerlichen Mitte die Kündigung ausgesprochen. Sogar der Verfassungsschutzpräsident wird angegriffen, weil er erklärt hat, es liegen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass es in Chemnitz Hetzjagd gegeben habe. Über Herrn Maaßen ausgekühlt. Liegt's ja auch nicht, weiß nicht, Hetzjagd, es muss halt schon, keine Ahnung. Das Video, was ich gesehen habe, ich kann es nur noch mal wiederholen, sowas ist mir in meiner Jugendzeit öfters passiert. Also, wenn das eine Hetzjagd ist, dann ja, meine Fresse, Alter. Jugendliche. Du warst in deiner Jugendzeit öfter bei Hetzjagden dabei, Abel, was ist da los? Ich weiß, es ist halt, keine Ahnung, Mann. Es ist so eine spießbürgerliche Art und Weise, das als Hetzjagd zu betrachten. So hätte ich auch früher regelmäßig mal zur Polizei gehen sollen. Weiß nicht. Bin lieber feiern gegangen als junger, versiffter Mensch. Also. Aber ja, Hetzjagd. N1. Evil Sachsen sind die ewigen Sachsen. Wahlgründe. Übelt wird, lässt sich nur interpretieren als: die oberste Aufgabe des Verfassungsschutzes ist die Teilnahme am Kampf gegen rechts. Das hätten Sie gern. Es ist aus dieser Perspektive folgerichtig, dass unsere politischen Mitbewerber den Verfassungsschutz dazu nötigen wollen, die AfD zu überwachen. Und wissen Sie was? Wir haben kein Problem damit. Wir haben nichts zu verbergen. Je mehr sich der Verfassungsschutz mit uns beschäftigt, desto klarer wird sein, dass nicht die AfD die Verfassung gefährdet. Das ist doch meine Ansage, oder? Ja. Kommt vorbei, traut euch, kommt zu mir. Altschauerberg 8. Ja, vor allen Dingen befürchte ich auch, wenn das wahr werden würde, also wenn Herr Gauland dann wirklich das bekommt, was er sich hier gerade quasi wünscht, dann würde er wahrscheinlich lernen, was das Problem mit dieser Aussage, ich habe nichts zu verbergen, halt eben ist, nämlich die Tatsache, dass er das im Zweifelsfall nicht entscheidet. Also, ja. Weiß der Himmel, was dann da später irgendwie da dann bei rumkommt bei solchen Sachen, wo er jetzt vielleicht gar nicht mit rechnet. Ja, man weiß doch genau, wie das benutzt wird. Da wird dann sofort gesagt, ah ja gut, also wenn der Verfassungsschutz die beobachtet, dann muss da ja was dran sein. Ja? Also das wird ja dann sofort als praktisch Bestätigung der eigenen Vorteile genutzt werden von den anderen. Egal, ob die da jetzt was finden oder nicht, allein der Umstand, dass sie beobachtet werden, sollte jeden Demokraten und jeden irgendwie aufrechten Wähler davon abhalten, da auch nur drüber nachzudenken. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, Partei wie die AfD, solange die Linke im Bundestag sitzt, braucht man sich nicht einscheißen, deswegen, weil eine AfD jetzt auch in den Bundestag kommen möchte. Wenn die Linke nicht da wäre, wäre es in meinen Augen was anderes. So wie der Hauptstrom der Medien um sich schlägt wegen der AfD, es ist halt peinlich. Also ich, ja. Ja, aber gibt es denn wirklich so einen großen Unterschied zwischen der Linken und den Grünen und der SPD? Die Linken ich würde schon sagen, es gibt einen insofern, dass halt wenigstens nicht die Grünen und die SPD nicht mit Karl Marx um die Ecke kommen. Aber naja, so von dem, wie man im Bundestag so agiert, weil bei den Linken gibt es ja auch einen großen Block der Realos quasi, der Leute, das ist ja gerade dieses ewige Gezanke, der Leute, die halt irgendwie regierungsfähig sein wollen und so. Und dann hast du halt die Leute, die Kommunismus gerne haben möchten. Aber ich kenne es halt noch aus der Richtung, dass ich früher mal bei der NGO ATTAC am Start war und ATTAC hatte so ein bisschen so eine Pipeline in die Linke, so. Man hat so in Anführungszeichen seine Karriere bei ATTAC gemacht und wäre danach in die Linke gekommen. Und in ATTAC ist halt ja so alt. Wahrscheinlich bei dir lokal, weil ich weiß zum Beispiel, dass bei mir in Hannover bei ATTAC auch einer von den grünen Bundestagsabgeordneten ziemlich aktiv war, den wir vielleicht heute noch sehen werden. Ja. Okay. Der ist ja kein Bundestagsabgeordneter. Herr Kindler, der hannoveranische grünen Abgeordnete. Aber Giegold ist auch ein gutes Beispiel, ja, der Europaabgeordnete. Ja, aber bei ATTAC wurde auf jeden Fall Venezuela auch immer als gutes, ordentliches Beispiel hochgehalten. Es war auch immer mit dem Aber, dass halt Öl natürlich auch eine Rolle spielt, aber an sich die Policies wurden gefeiert. Also da hat man so zustimmend genickt, wenn man darüber gesprochen hat. Und würde mich interessieren, wie das heute dort wäre. So. Und ob die Leute überhaupt kritisch genug zurückdenken würden. So, ja, das haben wir mal gut gefunden und dem Land geht's jetzt gar nicht gut. Und wir haben die Policies, die dorthin geführt haben, aber gefeiert und schlagen ähnliche hier im Ländle und im Land vor. Also, ja. Liebe Kollegen, Sie versuchen, die Opposition zu kriminalisieren, indem Sie eine Art Volksfront gegen die AfD aufbauen. Darf ich Ihnen in Erinnerung rufen, dass noch nie in der Geschichte eine Volksfrontpolitik Erfolg gehabt hat? Sie tun so, als hätten wir nur die Wahl zwischen Multikulturalismus und Faschismus, dass man auch leben kann wie die Schweizer oder die Dänen oder die Schweden, kommt Ihnen anscheinend nicht in den Sinn. Frau Merkel, Sie haben, als Sie die Hetzjagden unter Stellung zurücknehmen mussten, gesagt, es habe Hass gegeben. Hass ist erstens keine Straftat und hat zweitens in der Regel Gründe. Warum hat es, um in Ihrer merkwürdigen Diktion zu bleiben, Hass gegeben? Weil die Chemnitzer schlechte Menschen sind? Weil sie sich als, oder weil sie sich als Opfer einer falschen Politik begreifen? Hassen diese Leute aus Bösartigkeit grundlos? Man wird auf irgendeine Form von Selbstkritik, liebe Frau Merkel, wohl vergeblich warten. Aber halten wir es mit Montesquieu, nicht der Mensch ist zu klein, das Amt ist zu groß. Frau Bundeskanzlerin, Alex, Sickburn. Sie haben diesem Lande und seinen Bürgern nichts mehr anzubieten, außer Sturheit, Rechthaberei und Beschimpfung. Verbarrikadieren Sie sich im Bundeskanzleramt nur weiter von der Wirklichkeit. Ich wiederhole meine Frage. Wer gefährdet den inneren Frieden in diesem Land? Wir nicht! Alle, die keine Anarcho-Nazis sind, die gefährden den Frieden. Ja. Wer gefährdet den Frieden in diesem Land? Alle, die keine Anarcho-Nazis sind. Ich glaube, als nächstes kam dann, ach nee, der Scholz kommt ja noch. Dann hören wir dem auch nochmal zu. Oh nein, wer ist das? Den kenne ich nicht. Ja, das ist so jemand, der hat auch mal irgendwas gemacht. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Abgeordneten Martin Schulz, SPD. Vielen Dank, Herr Präsident. Da Herr Gauland eine Zwischenfrage nicht zugelassen hat, erlaube ich mir eine Zwischenbemerkung zu machen. Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit, soziale Gerechtigkeit, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Okay. Was? Das hat er schön gesagt, aber was bedeutet das jetzt? Nichts bedeutet das, überhaupt gar nichts. Du kannst doch genauso gut eine Partei haben, die irgendwie für die Republik kämpft. Dann ist das halt eine republikanische Einthemen. Ich verstehe nicht, was er will. Ja, aber keine Ahnung, wenn du deine Partei mit Themen füllst, dann reduzierst du ja doch schon irgendwie die Realität auf einzelne Themen. So heißt es, du hast irgendwie mehr Faschismus, wenn du weniger Themenblöcke hast? Und weniger Faschismus, wenn du viele Themenblöcke hast? Oder wenn, was soll diese Aussage bedeuten? Und vor allen Dingen so viel, wie sich die SPD im Moment an diesem Frauenthema aufreibt, als wäre es das Letzte, was wir überhaupt noch irgendwie haben. Ich meine, ich würde eher sagen, dass eher ein Vorreiter von Faschismus ist, wenn man das Internet zensiert und Uploadfilter einbaut, aber was weiß ich schon, sorry. Nee, Faschismus ist, wenn die SPD nicht gewählt wird. Das ist Faschismus. weil die Roten es drauf haben. Weil Gründe. Ja, ist ja eine demokratische Partei. Steht auch im Namen schon. Ja. Das haben wir heute erneut. Die Nase von dem Typ ist doch schon fast lila. Wenn man ganz genau hinguckt. Nicht in Bezug auf die Person, das ist kein Argument. Das haben wir heute erneut vorgeführt bekommen. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt, Herr Präsident. Der Martin ist also auch so ein... Ja, weiß, Worte werden zu Gewaltfan oder was? Ja, und das Ding ist, schaut euch doch mal das Wahlprogramm der Linken an. Ist es nicht genauso aufwieglerisch, wenn man die ganze Zeit Sozialprogramme verspricht, die oftmals nicht den Nutzen bringen, wenn sie eingeführt werden, den man vorher angibt, plus wenn man sie alle umsetzen würde, ein Staatshaushalt komplett ruiniert. Ist das nicht genauso daneben? Also wenn Worte Gewalt sind, ja, dann hat er doch, wenn er diese Position vertritt, als Erster dieses Prinzip auf sich anzuwenden, auf seine Worte, oder? Der hat sich an seine Standards zu halten. Nee, das Nein. sowieso nicht. Okay, gut, danke. Ich wollte nur noch mal feststellen. Er ist doch ein Demokrat und der anderen nicht. Kennst du den Unterschied nicht? Diese künstliche Dramatik und dieses übertriebene Pathos da bei seinem Rumgebrülle am Ende, das ist Schauspielschule irgendwie durchgefallen. Also, und wegen das mit dem Pathos, mir gefällt Pathos eigentlich schon auch so irgendwie, aber das Ding ist halt, in dem Bundestag, finde ich, jetzt gehört Pathos jetzt nicht unbedingt dazu, so. Jetzt auf YouTube rumgammelst und laut rumbrüllst oder so, das mag die eine Sache sein, aber vom Faschismus reden, wenn man negative Effekte der Massenzuwanderung besprechen möchte, ist halt einfach auch eine Dialogverweigerung, was dann auch wiederum antidemokratisch ist. Weil wenn du eine Politik fährst und generell einfach nur sagst, das ist Faschismus, wenn du dagegen anredest oder wenn du Dinge vorträgst, die passieren, die den Menschen nicht passen und das prinzipiell sofort halt rausfällt, weil es was gegen das Overton-Window geht, was man sich selber rausgesucht hat, dann ist es halt eigentlich auch einer Demokratie unwürdig. So. Ja. Gauland hat es ja vorhin gesagt, es gibt mehr wie Multikulturalismus und Faschismus, ja. Ja, schauen wir differenziert. Nicht. Kommt der Martin und sagt, nee. Ne, aber auch da, weißt du so, die SPD ist eher im Mainstream drin und damit hat sie auch eher Macht über die gesellschaftliche Situation und wenn sie dann so Sachen aufheizen gegen die AfD, ja, dann werden halt irgendwann Politiker angegriffen. Wird Martin Schulz sich dann im Bundestag da irgendwie selbst zu Wort melden und sagen, was so, es tut mir leid, ich habe es nicht bedacht gehabt, ich trete zurück. So, nee, wird er nicht, oder? Der wird die ganze Zeit da bleiben. OPEX, wovon soll der zurücktreten? Der hat doch nichts. Naja, ein Bundestagsmandat. Ist jetzt nichts. Ja. Nichts. Ihn zu entlassen wäre Faschismus. Zum Schulz kann ich nur sagen, wenn du mit dem Trinken aufhören möchtest, schau dir mit nüchternen Augen einen Trinker an. Zwar ist er mittlerweile auch nüchtern, aber ihr wisst schon, was ich meine. Warum klatschen die jetzt alle? Warum klatschen die alle? Warum stehen die auf? Virtue Signaling. Ich gehöre auch zu den Guten. Ich gehöre auch zu den Guten. Ach, guck mal, wie gerührt der Martin ist. Wie gerührt er ist. Die Zwischenfrage, die ich stellen wollte, bezog sich auf eine Äußerung des Herrn Gauland. Das Zeigen des Hitlergrußes sei unappetitlich. Das Zeigen des Hitlergrußes sei eine Straftat. Ja, das und hat er auch gesagt, wie wir gerade genau das hat er gesagt. Ich meine, hör doch zu, Schulz. Selektive Wahrnehmung. Die strafrechtlich verfolgt werden muss. Das wurde auch nicht bestritten. Die Art der Rede, die wir hier gehört haben, noch einmal die Eindimensionalität komplexer Strukturen im 21. Jahrhundert. Oh mein Gott, Schulz, bitte. Ey, vor allem er mit seinem mit seinem Schulzzug-Scheiß will mir was von Komplexität erzählen oder was? Alter, ja, gut, die Art der Rede. Das war ja wahrscheinlich nicht er selber, sondern irgendwelche Fuzzis, die das gemeint hatten, dass es eine tolle Idee wäre oder so. Aber ja, weißt du, auch generell, hier, ich meine. Ja, aber auch hier, weil wenn er sich auf die Art der Rede hinstellen und sagen, ja, 21% Lohnlücke und so ein Bullshit. Und die Tatsache, dass du dann irgendwie 3 Stunden darüber referieren kannst, was die ganzen Arten sind, auf die Frauen angeblich diskriminiert werden, führt auch nicht dazu, dass das irgendwie politisch wichtiger ist oder so, als irgendwas, was der einer in 5 Minuten erzählen kann. Also. Die SPD will ja jetzt auch noch eine Frauenquote einführen für den Bundestag, weil 2 von 3 Männern da drin sind und die wollen irgendwie mehr Frauen haben. Das ist ja auch so ein Ding, was wir uns ja auch schon seit Ewigkeiten angucken. Ich meine, die Leute, die uns hier länger zugucken, für die dürfte das überhaupt nichts Neues sein. Dass es auch so eine Scheiße ist, wo das Gerede schon seit etlichen Monaten in diese Richtung geht. Also seit der Bundestagswahl eigentlich und darüber hinaus wahrscheinlich schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da was nicht Verfassungswidriges in Gesetze gießen kannst. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, wer weiß. Es sei denn, man besetzt das dann den Verfassungsgerichtshof Gerichtshof mit noch mehr Frau Bärs. Ja, weißt du nicht, ich habe gerade, glaube ich, ein bisschen so verstanden, was eigentlich so die innenpolitisch, ja, politisch gesehen so eine Quote eigentlich ausmacht. Du hast durch eine Quote hast du die Möglichkeit, neue Leute, die gefügiger wären, ja, in deine Partei einzuschleusen. Du hast die Möglichkeit, neues, frisches Blut reinzuholen, sozusagen, ja. Aber frisch in dem Sinne ist eben schon abgestanden und gammelig, weil die Leute dann ausgesucht werden, nicht nur nach diesem Ding von Frau oder Schwarz oder irgendwie sonst was, ja, sondern zusätzlich noch mit, ja, lässt sich kontrollieren. Und das lässt sich dann ja feststellen, wenn die Person schon auf die Quote anbeißt. Weißt du, das ist wie so ein Haken, der da so beim Fischen so im Wasser hängt, ja. Wenn ja, du so ein Fisch reinbist, was aber auf jeden Fall lässt, im Endeffekt wird sich wahrscheinlich gar nichts dadurch ändern, weil es ist ja jetzt schon so, dass diese ganzen frauenpolitischen Dinge, die wir uns über die letzten Jahre hier angeguckt haben, vollkommen unwidersprochen durchgegangen sind. Ja. Ich greife da jetzt noch ein bisschen vor zu morgen, aber wenn da Schulz hier was von Faschismus redet, das Lustige ist, dass in unter vorwärts.de gibt es einen Artikel, der heißt, im Kampf gegen rechts braucht die SPD auch die Antifa. Das ist geschrieben worden. Nein, Ewe, da muss ich dich korrigieren. Nämlich insofern, dass wir da nicht erst morgen zukommen, sondern da geht's auch gleich im Bundestag noch drüber. Ah, da geht's gleich im Bundestag auch dazu. Ja, weil vorwärts.de ist halt hier so SPD-Partei-Zeitung und da auch schon Friedrich Engels, Kurt Tucholsky für geschrieben. Die wurden auch einmal verurteilt, Schadensersatzklage an Adolf Hitler zu zahlen, weil sie behauptet haben, dass er von Henry Ford und amerikanischen Juden finanziert wird. Und also ist halt SPD-Parteiorgan und die gute Frau Angela Marquardt hat dort eben ein Textchen geschrieben, was halt die Antifa toll findet. Und das ist halt irgendwie fragwürdig, wenn irgendwie eine Hauptstrompartei extra legale Schlägertruppen hochfeiern tut. Und da kann man sich dann so wundern, so Leute, merkt ihr es noch so irgendwie? Aber ja, SPD halt. Ja, kommt gleich noch. Die Reduzierung auf ein einziges Thema, das ist ein Stilmittel, das bekannt ist. Das wird kombiniert, Herr Präsident, bin sofort fertig. Es wird kombiniert mit Aussagen wie, das 1000-jährige Reich sei ein Vogelschiss. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Das war jetzt gerade Verrohung der Sprache, die auf jeden Fall zu Gewalt führen wird. Das war gerade auch eine Reduzierung auf eine Dimension, ja. Und da das ist Faschismus und so. Was ist, wenn morgen 4 Leute hingehen, in Gauland packen und ihn zum nächsten Misthaufen tragen und draufwerfen? Ja? Wird der Schulz dann zu seiner Verantwortung stehen? Ja? Das ist Antifaschismus, das ist wichtig und gut. Herr Kollege Gauland, Sie können auf die Zwischenbemerkung antworten. Das ist ja geil, der Zwischenruf gerade. Er kann es auch lassen. Das ist nicht mein Niveau, auf dem ich mich mit Ihnen auseinandersetze. Dieses Niveau, das hat es schon mal in diesem Hause gegeben. Da wollen wir bestimmt nicht hin. Das hat mit Faschismus überhaupt nichts zu tun, was ich gesagt habe. Und das wissen Sie auch. Es ist der Versuch, uns sozusagen aus dem demokratischen Konsens auszugrenzen. Das machen Sie. Aber das wird Ihnen nicht gelingen, Herr Scholz. Um die Erregung wieder auf das erträgliche Maß zurückzuführen, muss ich die Bemerkung machen, Herr Kollege Schulz, üblich ist bei uns, dass wenn auf eine Zwischenbemerkung geantwortet wird, das ist nicht in der Geschäftsordnung vorgeschrieben, deswegen habe ich nicht interveniert, aber üblich ist es, dass man die Antwort stehend entgegennimmt. Ja. Das muss gerade der Schäuble sagen, oder was? Der war okay, wow. Der wow. War gemein. Das verbitte ich mir. Das ist also nicht mit diesem Ableismus. Nicht im 21. Jahrhundert. Angela Merkel, Mann. Oh mein Gott. Ich weiß noch, meine Frau, ich saß eines Tages auf dem Sofa, hat eine Biografie von Angela Merkel gelesen. Habe ich sie angeguckt und meinte, was hat die Frau je erreicht, dass du darüber ein Buch liest? Und dann hat sie mich angeguckt und meinte, ja, ich will das schon wissen. Ich fand es ganz interessant, dass sie sich dafür interessiert hat. Also. Aber bei der FDJ hat sie damals doch einen ordentlichen Posten bekleidet, oder? Wie die Frau von Ebel? Die Merkel ist die Frau von Ebel, was ist da los? Wie ich es richtig im Kopf habe, habe ich eine card-carrying Communist geheiratet, weil du nicht studieren kannst, ohne Kommunist zu sein. Zu einer kurzen Intervention erteile ich das Wort dem Abgeordneten Brandner, AfD. Das war aber jetzt eine kurze Rede von Mutti. Beruhigen. Also es wird keine Hass- und Hetzparolen von mir geben und auch keine Antifa-Sprüche, so wie von Herrn Schulz vorhin. Ich wollte mich kurz sachlich mit der Rede von der Frau Merkel auseinandersetzen. Misthaufen, Herr Schulz, kommt übrigens in meiner kurzen Ansprache auch nicht vor. Frau Merkel, ich habe Ihrer Rede zugehört. Ich muss gestehen, das war die einzige und erste Rede, der ich bisher zugehört habe, die Sie gehalten haben. Und muss sagen, ich hätte die Zeit besser verwenden können, als sie hier abzusetzen. Nachdem Sie dann zu 80% in Ihrer Rede allgemein durch die deutsche, europäische und die Weltpolitik meanderten, hatten Sie sich ja ganz am Anfang versucht zu positionieren zu den Verbrechen, die von den Migranten in Deutschland ausgehen. Das waren allgemeine Aussagen, die Sie da betroffen haben. Für mich war das eine Verhöhnung der Opfer, die täglich Ihrer Politik geschuldet sind, der Opfer von Messerattacken, der Opfer von Körperverletzungen und der Opfer von Vergewaltigungen. Dass Sie sich hier nicht klar und eindeutig positioniert haben und gesagt haben, dass Sie gegen Migrantenkriminalität sind, dass Sie sich hier nicht klar und eindeutig positioniert haben und gesagt haben, Sie sind gegen die Kriminalität, die von linken Spinnern auf unseren Straßen tagtäglich ausgeht, die Menschen angreifen, die Menschen bespucken, die Menschen bewerfen, die Menschen beleidigen. Das lässt tief blicken, Frau Bundeskanzlerin. Dass Sie nicht ganz klar sich positioniert haben gegen Herrn Steinmeier, der dazu aufgerufen hat, ein Konzert von Musikgruppen, sogenannten Musikgruppen zu besuchen, die primitivste Hass- und Gewaltpropaganda verbreiten, Frau Merkel. Das lässt tief blicken. Drei Fragen habe ich an Sie. Wer trägt Ihrer Auffassung nach dafür politisch Verantwortung, dass wir hunderttausendfach, millionenfach illegale Einwanderung in Deutschland haben? Wer trägt Ihrer Auffassung danach für Verantwortung, dass wir hunderttausendfach Aufenthalte haben in Deutschland, die beendet werden müssten, Frau Merkel? Wer trägt Verantwortung für die Zustände, die bei uns auf den Straßen herrschen? Dazu haben Sie kein einziges Wort gesagt. Am Ende haben Sie gesagt, Sie gehen Schritt für Schritt weiter. Wer die Verantwortung in diesem Lande trägt für die politischen Zustände und die Zustände auf den Straßen, dazu kam von Ihnen nichts, Frau Merkel. Herr Kollege Brandner. Sie sprachen noch über eine Ausgrenzung. Herr Kollege Brandner, Zwischenbemerkungen müssen kurz sein. 3 Minuten. Entschuldigung, das entscheidet übrigens der Präsident. Kommen Sie bitte zum Ende. Ja, 2 Fragen habe ich noch. Sie sprachen eine, sich gegen... Sie sprachen sich gegen die Ausgrenzung. Sie sprachen sich gegen die Ausgrenzung von Gruppen aus. Wie halten Sie es mit der Ausgrenzung der AfD, die tagtäglich überall stattfindet? So. Und letztendlich, Frau Bundeskanzlerin, wann erlösen Sie uns durch einen Rücktritt? Vielen Dank. Ja, also das ist so ein bisschen jetzt das erinnert mich an die Piratenpartei. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mich ehrlich gesagt nicht und ich war in der Piratenpartei. Also mich erinnert der Schäuble auf jeden Fall an so einen alten Mathelehrer. Also eine, kurz! Dieses anfängliche, warum positionieren Sie sich nicht, fand ich auf jeden Fall ziemlich bescheuert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich meine, was soll denn das? Also als wenn die Merkel das gut finden würde, jetzt mal ganz, also... Ja, das ist quasi vor allen Dingen auch genauso wie die anderen Parteien das dann mit der AfD machen, wo ich es auch bescheuert finde. Ne? Also man kann nicht auf der einen Seite sich drüber aufregen, dass sie die ganze Zeit sagen, so ja, hier dieser Rechte da, XY, ist ja einer von euch. Und dann sag mal was dazu und sich dann hinstellen und sagen, so ja, hier Angela, der hat ja da wen erstochen, jetzt sag doch mal was dazu. Also finde ich ein bisschen bekloppt. Ja, so viel dazu. Als nächstes käme jetzt Herr Lindner. Jemand Lust auf Herrn Lindner? Komm, wir wissen doch, dass du Lust hast. Naja, also ich sag mal so, es ist ganz unterhaltsam, es ist auf jeden Fall nicht nur zum Integrationsthema, aber wir müssen ihn nicht gucken, er geht natürlich auch wieder eine Viertelstunde oder so. Deswegen frage ich euch. Ja, warum nicht? Komm, Lindner. Frau Bundeskanzlerin, wollen Sie antworten? Dann erteile ich als nächstem Redner dem Abgeordneten Christian Lindner, FDP, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Was ein Bundeshaushalt 356,8 Milliarden Euro, über die wir hier entscheiden, was für eine wirtschaftliche Lage, in der wir sind. Rekordzahlen bei der Beschäftigung, prosperierende, dynamisch wachsende Staatseinnahmen, volle Sozialkassen, niedrige Zinsen. Ja, es ist fast so, als wäre man da gerade in einer Haushaltsdebatte, muss ich auf jeden Fall dazu mal sagen. Was für eine außergewöhnliche ökonomische Situation, die sich mutmaßlich in dieser Form alleine aufgrund des demografischen Wandels kein zweites Mal wiederholen wird. Und in dieser Situation rühmt sich die Koalition, der Bundesfinanzminister gestern, die Bundeskanzlerin heute, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden. Dass eine schwarze oder ich sage besser, dass eine rote Null erreicht wird. Nachhaltige Haushaltspolitik haben Sie falsch verstanden und unsere Verfassung auch. Es gibt keine Pflicht, alles Geld auch wirklich auszugeben. Das ist nicht verantwortliche Finanzpolitik. Es muss auch eine gestaltende Finanzpolitik geben, die die Möglichkeiten für Investitionen und vor allen Dingen für Entlastungen nutzt, wenn sie gegeben sind. Die Weltlage ändert sich, das wissen wir alle. Die Frau Bundeskanzlerin hat hier eben ja auch über einige Impressionen gesprochen. Brexit, die Bundesregierung bereitet sich auf einen harten Brexit vor, entnehmen wir den Medien, leider nicht den Antworten auf große Anfragen der FDP-Bundestagsfraktion. Wir haben immer noch einen schwelenden Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten. Nicht überall sind wir technologisch spitze. Ich könnte die Liste weiter fortsetzen. Die Weltlage ändert sich und die Grundlagen für unseren zukünftigen Wohlstand werden heute gelegt. Ja, durch die Grundlagen. Zu den Grundlagen des heutigen Wohlstands kann ich sagen, in Baden-Württemberg habe ich über 12 Monate gewartet, um eine Steuernummer zu beantragen. Hätte ich in einer x-beliebigen Steueroase eine Firma aufgemacht, hätte ich meinen Schein innerhalb von 24 beziehungsweise 48 Stunden erhalten können. Und ich habe in Baden-Württemberg über 12 Monate gewartet. Das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn jemand, der was verkaufen möchte, nicht in der Lage ist, das rechtsmäßig ordentlich abzuschließen, weil die zuständigen Behörden schlafen. Generell ist Deutschland in Sachen Firma gründen relativ weit hinten in der Zeit, wie lange eine Bearbeitung dauert. Und ja, deswegen, sowas wäre mal schön in der Politik und auch generell von der FDP. So, Ja, aber da kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass da schon so einiges zu gesagt wurde. Also jetzt nicht in dieser Rede, aber so generell, dass man das alles digital machen können muss und so. Und dass man auch mal eben an einem Tag irgendwie eine Firma gründen können muss. Das kann doch nicht sein, dass es viel Bürokratie gibt und so. Da wird jede Menge drüber geredet in der FDP. Wettbewerbsfähigkeit wäre das möglich. Durch zweitens Anstrengungen bei Bildung und Forschung. Drittens bei der Digitalisierung wirklich Tempo zu machen. Viertens für eine flexible Form sozialer Absicherung, die auf Dauer finanzierbar ist. Und fünftens einen gestaltenden Schritt in ein Jahrzehnt der Erneuerung Europas. Niemals wäre es leichter, dass sich unser Land neu erfindet. Nichts aber passiert. Es wäre möglich, dass der Soli ab 2020 entfällt, wenn jetzt auf das Baukindergeld und andere Subventionen verzichtet wird. Es wäre möglich, alte Schulden zu tilgen und das Risiko steigender Zinsen zu minimieren, wenn jetzt nicht benötigte Rücklagen und Sondervermögen aufgelöst werden. Es wäre möglich, in Digitalisierung, Forschung und Bildung zu investieren, wenn unnötige Staatsbeteiligungen wie an der Telekom schrittweise aufgelöst würden. Wir haben das alles vorgerechnet. Das, was Sie vorgelegt haben, das ist ein Haushalt der verpassten Chance. Eigentlich muss man schärfer sagen, es ist ein Haushalt der fahrlässig verweigerten Gestaltung, meine Damen und Herren. Im nächsten Jahr werden wir bei Steuern und Abgaben Vize-Weltmeister sein. Beim Fußball sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Umgekehrt wäre besser gewesen. Und mindestens für eins davon tragen Sie politische Verantwortung. So. Und im Grunde könnte man jetzt über alles... Ich habe das Gefühl, dass die ihren Pöbelmodus gar nicht mehr abstellen können. Wissen die, dass der Lindner nicht in der AfD ist? Nee, ich glaube, das wissen die nicht so ganz, aber das wird auch gleich noch lustig mit dem Pöbeln. Ja, aber die FDP ist ja das Faschist in den Nadelstreifenanzug, weil man ja generell zwischen Kapitalismus und Faschismus kaum unterscheiden kann. Die FDP muss man da auch praktisch der politische Arm der AfD. Genau. Also, weißt du, die AfD macht Stimmung und die FDP tut sozusagen politisch korrekt aufarbeiten und dann einreichen, damit es ausgeführt wird. Und deswegen ruft man da, weil man will freie Märkte und freie Menschen möglich einschränken, damit man Utopia bekommt. Und deswegen muss man da rufen. So erkläre ich es mir. Also. Detail weitersprechen. Über die ganzen Punkte, die könnte man alle vertiefen. Aber es macht de facto keinen Sinn, weil wir hier schon wieder ausschließlich über Migration sprechen. Ich glaube, dass die Menschen im Land dafür auch kein Verständnis haben, wie hier argumentiert, wie hier debattiert wird. Ich glaube, dass wir eine Chance verspielen, auch für die politische Auseinandersetzung, wenn wir uns nur beschäftigen mit den ritualisierten Empörungen der AfD und auch der ritualisierten Antwort darauf. Da haben die Menschen im Land kein Verständnis. Wir reden wieder nur über Migration. Die letzte Haushaltsberatung, es geht um Migration. Und Herr Gauland, Sie fragen ja, was gefährdet den inneren Frieden in unserem Land? Diese Frage nehme ich gerne auf. Natürlich ist der innere Frieden in unserem Land bedroht. Ich bestreite nicht, nennt sich die Grünen. Nennt sich die Grünen. Früher war Hochverrat strafbar, jetzt haben wir es institutionalisiert. Als die Grüne Partei. Okay. Hochverrat, ja. Nein, komm, ich trinke Bier. Hot Take, ja, lass mich doch. Ich brauche ein bisschen Pathos. Ich weiß so. Danke schön, ja. Dass manche gibt, die auf dem linken Auge blind sind. Ich denke an die G20-Krawalle bei Olaf Scholz in Hamburg. Ich halte es auch nicht für klug, Ich halte es im Übrigen auch nicht für klug, dass Bündnis 90 Die Grünen in Nordrhein-Westfalen ihren Parteitag auf dem Widerstandsacker auch der Autonomen beim Hambacher Forst abhalten. Das trägt nicht zur Deeskalation bei. Also es gibt manche, die sind auf dem linken Auge blind, aber sie sind auf dem rechten Auge blind. Sie wollen Probleme nicht lösen, sondern sie wollen aus Problemen politisches Kapital schlagen. Sie wollen nicht Politik verändern, sondern sie stellen die Legitimation unseres demokratischen Systems in Frage und die Gewalttaten in Chemnitz und Köthen. Das ist kein Anlass für einen Rechtsruck in unserem Land, sondern für die Stärkung des Rechtsstaats. Und das haben Sie nicht verstanden. So, selbstverständlich haben wir ein Rumoren in der Gesellschaft. Davor kann man doch überhaupt nicht die Augen verschließen. Das kriegen wir doch alle mit. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, bekommt doch mit, welches Rumoren es in der Gesellschaft gibt. In den Parteien ja. Die Sammlungsbewegung von Frau Wagenknecht, warum gibt es die denn? Weil sie der internationalistisch aufgestellten Linke nicht mehr vertraut und jetzt eine Art linken Populismus will, wie wir ihn in Italien beispielsweise im Süden auch gesehen haben. Also in den Parteien rumort es doch. Es kann niemand leugnen, dass es ein Problem ist. Nur, was trägt die Regierung dazu bei, dieses Problem auch tatsächlich zu lösen? Wir diskutieren über die Aussagen eines Behördenleiters. Wir diskutieren über die Aussagen hier eines Behördenleiters. Ich frage mich, in einer solchen sensiblen Situation, wieso gestattet der Bundesinnenminister einem Behördenleiter überhaupt Interviews zu geben, die er nicht vorher autorisiert? Und dann lese ich heute Morgen auf der dpa, dass Herr Seehofer sagt, Ich spreche jedenfalls mit der Bundeskanzlerin weitaus häufiger als mit Herrn Maaßen. Das beruhigt uns nicht. Das ist ein merkwürdiges Amtsverständnis, Herr Bundesinnenminister, dass Sie mit den Behördenleitern in Ihrem Zuständigkeitsbereich in dieser Situation nicht einen engen und intensiven Austausch pflegen. Nebenkriegsschauplätze beschäftigen uns. Die Regierung führt in dieser Zeit nicht. Guck, da die verbale Entgleisung. Er hat Nebenkriegsschauplätze gesagt. Das ist eine faschistische Rhetorik, die tief blicken lässt in die Seele von Christian Lindner. Da habt ihr es. Murmelt den Ereignissen hinterher und stolpert über die eigenen Füße. Und das schafft nicht ein Klima des Vertrauens. Herr Seehofer, Sie haben davon gesprochen, Migration sei die Mutter aller Probleme. So sprach Saddam Hussein. Und der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Armin Laschet, sagt, das sei Saddam Hussein-Sprache, die Sie verwenden. Was? Richtiger. Die Mutter aller irgendwas zu sagen, ist jetzt Saddam Hussein-Sprache, weil der das einmal gesagt hat, oder was? Ich verstehe diese Leute nicht. Die haben anscheinend echt keine Vorstellung davon, wie Sprache funktioniert. Ja, Sprache ist das Böseste überhaupt, lerne ich da jedes Mal immer wieder, wenn ich mir diese Debatten angucke. Das ist genauso wie dieses, wird unterstützt von problematischer Gruppe XY. War da beim Trump auch so, wo es dann hieß, David Duke findet das gut, was er sagt. Und bei der Hillary waren es dann auch ein paar Terrorgruppen, die sich zu Wort gemeldet hat, wo sich aber niemand dafür interessiert hat. Das meine ich auch vorhin, dass mit dem, ihr seid KZs, ihr seid Gulags, weißt du, ja, mal dem anderen was an den Kopf werfen ist toll und macht Spaß und so, aber kommst du politisch wirklich weiter, wenn du den anderen mit Stalin, Hitler oder Saddam Hussein vernudeln tust? Also, ich meine, traurigerweise kommst du damit weiter, weil in der Regel eine Art Hominem bei Menschen auch immer gut ankommt, aber trotzdem ist das irgendwie so. Tick ist mir aber die Substanz dessen, was Sie gesagt haben. Ich halte es sachlich für verantwortungslos, wenn Sie pauschal Migration zu einem Problem erklären. Wie viele Beamtinnen und Beamte, Herr Seehofer, bei der bayerischen Polizei oder bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr, bei der Feuerwehr. Ja, aber jetzt sind wir wieder an diesem Punkt irgendwie des absichtlichen Falschverstehens, denke ich so ein bisschen. Weil ich meine, gibt es wirklich jemanden, der Nach dieser Aussage, die Wurzel aller und vor allen Dingen politischen Probleme, war ja das Originalzitat nicht die Wurzel aller Probleme. Und da irgendwie meint, ach, der meint bestimmt Franzosen oder Vietnamesen oder so. Das meint doch keiner. Ja. Haben einen Migrationshintergrund. Wie viele Millionen Menschen in Deutschland haben den deutschen Pass und einen Migrationshintergrund? Was sagt Ihnen das, Herr Seehofer? Was sagt Ihnen das, Herr Seehofer? Wenn die Polizei in Niedersachsen, wenn die Polizei in Niedersachsen gestern eine Resolution verabschiedet und Ihnen Zurückhaltung bei der Wortwahl empfiehlt, denn viele der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit Migrationshintergrund fühlen sich durch Sie stigmatisiert und diskriminiert. So macht mir als Niedersachsen auf jeden Fall Angst, dass die Polizei sowas macht, sich mit sowas aufhält. Also. Ja, nachher stehst du im Bäcker in der Brötchenschlange und du weißt nicht, ob der vor dir ein Sachse ist oder nicht. Weißt das ist du? Ein niederer Sachse. Ne? Oder ein niederer Sachse, noch schlimmer. Heißt es in der Resolution der niedersächsischen Polizei. Herr Seehofer, nicht Migration ist das Problem. Das Problem ist das Management der Migration, für das Ihre Partei auch Mitverantwortung trägt, seit 5 Jahren Mitverantwortung trägt. Oh Gott, ja, FDP sitzt auch sehr oft mit an der Regierung. Meine Güte, da können Sie sicherlich selber die Nase anfassen, Mann. Also von Ihnen vom Zaun gebrochenen Regierungskrise übrig geblieben. Rückführungsabkommen mit Italien und Spanien, die Sie selbst als wirkungslos erklärt haben. Die Bundeskanzlerin hat vor der Sommerpause hier gesprochen über den mutmaßlichen Bin Laden-Leibwächter Sami A. und dessen Abschiebung gefordert, wie Sie. Und dann ist die schwarz-gelbe nordrhein-westfälische Landesregierung von der Bundesregierung im Stich gelassen worden, weil sie in Tunis die notwendigen Zusicherungen nicht erwirkt haben, damit Gerichte auch rechtssicher diese Abschiebung bestätigen können. Jetzt gibt es hier Vorschläge für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Aber auch das ist doch nebulös und enthält eben nicht den notwendigen Paradigmenwechsel, den wir brauchen, beispielsweise. Paradigmenwechsel. Da ist es mal wieder. Durch ein Punktesystem. Die Grünen blockieren im Bundesrat immer noch die Eingruppierung sicherer Herkunftsländer im Maghreb-Raum, obwohl sie doch wissen rechtlich, dass bei individueller Verfolgung selbstverständlich der Asylschutz in Deutschland gegeben werden könnte, selbst wenn das sichere Herkunftsländer sind. Wir dürfen uns doch nicht wundern, dass das Klima in unserem Land aufgeheizt ist, wenn die Politik parteiübergreifend nicht in der Lage ist, gemeinsam Probleme zu lösen. Und deshalb will ich das gerne hier erneuern, damit wir eben über die anderen Fragen auch sprechen. Warum verbinden sich die staatstragenden Parteien der Mitte nicht? Bund und Länder und Gemeinden. Also. Oh Gott. Ich meine, er fragt da gerade nach, ob es nicht sinnvoll wäre, irgendwie eine demokratische Allianz zu schmieden, und sie gehen ihm auf den Sack, weil er nicht alles von den Grünen schlucken wollte. Politik ist so doof geworden irgendwie. Herr Hofreiter, ich will gerade einen Appell an alle Demokraten machen, und Sie haben wieder nichts Besseres zu tun, als spalterische parteipaktische Parolen in dieses Haus zu rufen. Doch unglaublich. Bravo. Bravo. Zeig sie ihm. Ich finde das empörend, Herr Hofreiter. Ich empfinde Ihre Parteitaktik als empörend. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil wir nicht Minister geworden sind. Was ist das für eine Rückgratlosigkeit, dieses Süppchen zu kochen, diese Kleinteiligkeit? Wenn Sie, und Herr Hofreiter, ich lasse jetzt gar nichts sagen. Legen Sie doch mal öffentlich dar aus den Jamaika-Gesprächen, wenn Sie darauf zurückkommen. Legen Sie mal dar, wären Sie da bereit gewesen, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu machen? Nein, rufen Sie. Das ist doch genau das Problem. Wir lösen die Probleme nicht. Und dazu fordere ich uns auf. Bundestag, Bundesrat, lasst uns einen Einwanderungs- und Integrationskonsens finden. Das wäre das Mittel, um die da klein zu machen. Jedenfalls, wie Sie das versuchen, wird es nicht gelingen. Da fordert Herr Scholz eine Rentengarantie bis 2040, die kein Mensch bezahlen kann. Und Sie sagen, Sie wollen das, Sie wollen diese Rentengarantie, damit es in Deutschland keinen Trump gibt. Das heißt, mit sozialer Absicherung, mit sozialen Leistungen Populismus bekämpfen. Das Konzept wird nicht funktionieren. Das Beispiel Schweden vom Wochenende sollte Sie eines Besseren belehrt haben. Und glauben Sie mal eins, so ehrenwert das Motiv ist, die Spaltung zwischen Arm und Reich zu bekämpfen und so richtig es ist, zielgerichtet gegen Altersarmut vorzugehen, die Spaltung der Gesellschaft in diejenigen, die für Abschottung sind und für Offenheit, die Spaltung der Gesellschaft auch in Arm und Reich. Eine solche Spaltung bekämpft man nicht, indem man eine neue Spaltung einführt, nämlich die inzwischen Jung und Alt. Und das ist genau Gegenstand Ihrer Politik. Rente, und das, was Sie schon beschlossen haben, die Mitte der Gesellschaft. Wenn die unter 30-Jährigen mal in Rente gehen, dann werden sie, wenn sie da 60 sind, wahrscheinlich eine Debatte miterleben, dass dann gestritten wird, ob das denn in Ordnung ist, dass man die Rente von 75 auf 78 hochsetzt. Davon gehe ich aus. Aber vielleicht sehe ich das alles schwarz. Nee, aber soziale Gerechtigkeit, Lindner, keine Ahnung, vielleicht sollte er da irgendwas von privater Vorsorge reden oder so, was irgendwie mehr passend wäre. So, vielleicht lässt er die Parteien, die ein linkes Profil haben, linke Süppchen kochen und kümmert sich selber vielleicht um, ich weiß nicht, eine kapitalistischere Ansicht. Das wäre doch vielleicht irgendwie passend, aber was weiß ich schon. Sprechen Sie auch Sie, Frau Bundeskanzlerin, hier von Entlastung? Arbeitslosenversicherungsbeitrag runter, Pflegeversicherungsbeitrag rauf, Rentenversicherungsbeitrag kann nicht sinken, sondern muss steigen. Und dann sprechen Sie gegenüber den Menschen, auch übrigens den Mindestlohnbeziehern, da sprechen Sie von Entlastung. Die Menschen haben doch das Gefühl, dass die Lebenswirklichkeit der arbeitenden Mitte von Millionen Menschen hier im Deutschen Bundestag gar nicht ankommt, wenn wir in dieser Weise sprechen. Also eine wirkliche Entlastung ist nötig und möglich. Ja. Meine Güte, das Problem mit Deutschland sozusagen innerhalb der, von Europa ist, dass wenn wir uns nicht daran gewöhnen, dass wir permanente Finanzausgleiche in andere europäische Länder schicken, wir definitiv hochverdienende Menschen aus anderen europäischen Ländern massiv anlocken werden. Das heißt, wenn Deutschland sozusagen auf Migration verzichten möchte, dann müssen wir einen Haufen Geld ins Ausland überweisen, damit das europäische Projekt, so wie es jetzt aufgestellt ist, funktioniert. Wenn wir das nicht tun, können wir davon ausgehen, dass wir eine sehr starke innereuropäische Migration haben werden, die auf die Extramigration, die wir jetzt für so Sachen wie Bürgerkrieg in Syrien haben, nochmal obendrauf kommt. Dass das aber auch nirgendwo angesprochen wird, ist halt auch wieder so, ja. Und das Ding ist, das, was ich gerade gesagt habe, das steht auch nicht zur Diskussion, sondern innerhalb von Europa entweder große Ausgleichszahlungen an andere europäische Länder, die es nicht so gut schaffen, oder große Migration. Aber dazwischen gibt es nichts außer einen Austritt aus der EU. Und sowas wird im Bundestag halt auch nicht besprochen, wo ich mich dann auch frage, so, wem ist denn das klar vom Otto Normalbürger? Der, ich weiß nicht, den man im Büro trifft oder von einem Handwerker. Wer kennt denn den Hintergrund so? Aber Geopolitiker sagen das über die Situation in Deutschland. Deswegen ist migrationspolitisch, ja, haben wir eine Debatte, die sich primär um außereuropäische Migration dreht. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, es wird massive Migration geben in den nächsten Jahrzehnten. Also massiv, weil entweder du zahlst oder die kommen. Oder du trittst aus der EU aus. Aber was anderes gibt's da nicht. Der Mieterstopp, auch so ein, ich finde, untauglicher Versuch, zu glauben, man könne mit Populismus gegen Populismus arbeiten. Der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium sagt, Mietpreisbremse funktioniert nicht. Wir brauchen marktwirtschaftliche Anreize, Investitionen, sinkende Baukosten, mehr Bauland. Richtig so. Da sagt die Politik, Frau Barley, ja, das sei alles Unsinn. Wo ist nochmal das Sturmgeschütz der sozialen Marktwirtschaft? Der Bundeswirtschaftsminister, nicht da. In der Debatte war er auch nicht da. Ja, kein Ordnungspolitiker. Wo ist er? Da ist er, Altmaier. Entschuldigung. Normalerweise unübersehbar. Ich nehme das zurück, beziehe mich nur darauf, in der Debatte nicht sichtbar. Ja, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, warum gibt es überhaupt wissenschaftliche Beiräte, wenn man ihr Urteil nicht ernst nimmt und die Regierung es sowieso besser weiß? Erster Einsparbeitrag, abschaffen. Nur, es wird belegt, Mietpreisbremse funktioniert nicht. Antwort, wir brauchen sogar einen Mietenstopp. Dieselfahrverbote beschäftigt die Menschen nicht nur in Hessen, auch darüber hinaus. Seit Monaten passiert nichts. Da sitzen Sie einträchtig nebeneinander, Verkehrs- und Umweltministerin. Frau Schulze, leisten Sie doch mal einen Beitrag dazu, das Problem zu lösen. Ich lese von Ihnen immer, Sie wollen die Industrie verpflichten für Hardware-Nachrüstungen. Bei den Pflichtnachrüstungen, wo manipuliert worden ist, ja. Aber bei den Euro-5-Fahrzeugen, die auch von SPD-Verkehrsministern legal in den Betrieb gebracht worden sind, da geht das so einfach nicht. Also bringen Sie eine andere Lösung, bitte, für das Problem. Denn die Menschen fühlen sich enteignet durch diese Art von Politik, die Sie machen. CDU. Kann ich auch nicht ausnehmen. CDU. Jetzt kommt im Sommer eine Debatte über das Pflichtjahr. Offensichtlich auch, kommt ja aus dem Grundsatzprozess der Union, offensichtlich auch ein untauglicher Versuch, auf das politische Klima Einfluss zu nehmen. Als ob es so einfach möglich wäre, bei einer jüngeren Generation ein ganzes Lebensjahr zu verstaatlichen. Als ob das überhaupt mit unserer Verfassung vereinbar wäre. Als ob das überhaupt mit der Regierung abgestimmt gewesen wäre. Dann haben wir die Kreuze an Behördenwänden in Bayern, den Renditestopp von Jens Spahn bei auch mittelständischen Gesundheitsbetrieben. Ich habe mal gedacht, ist ja bekannt, dass ich ihn schätze, er wolle die Nachfolge von Friedrich Merz anstreben. Und jetzt im Amt erfahren wir, es ist die Nachfolge von Norbert Blüm, in die er sich begeben will. Also, worauf ich hinaus will. Und das Schlimme ist, in der CDU wird ihm das noch nicht mal schaden. Meine Damen und Herren, worauf ich zu sprechen kommen will, ist Folgendes. Da ist eine Herausforderung Populismus. Wir werden aber dieser Herausforderung nicht begegnen, wenn die Parteien sich jeweils in ihren politischen Positionen radikalisieren wie Mietenstopp oder zurückgehen in eine Vergangenheit wie Pflichtjahr. Die Menschen, Herr Scholz, lassen sich auch mit Sozialleistungen nicht kaufen. Die Menschen wollen von der Regierung nicht ein Taschengeld. Die Menschen erwarten von der Regierung einen Plan, wie es in Deutschland weitergeht und wie die Probleme dieses Landes gelöst werden. Und das genau bleiben Sie schuldig. Taschengeld, ja. Das ist auch so ein Punkt. Es gibt doch jetzt dieses Baukindergeld, was ausgezahlt werden soll. Ich hätte gerne nichts vom Staat, außer dass er weniger von meinem Lohn mir entwendet und dass ich weniger Steuern zu zahlen habe. Ich will kein dämliches Programm haben. Nimm mir einfach weniger von dem weg, was ich mir selber erwirtschafte. Aber Ewe, damit doch allen Leuten weniger weggenommen. Auch den bösen Alleinstehenden, die sich um niemanden kümmern. Das ist doch gemein, das ist doch ungerecht. Also diese Alleinstehenden, eines Tages wird meine Geduld erschöpft sein mit den Alleinstehenden. Die keine Kinder zeugen und dann noch erwarten, dass sie eine Rente bekommen. Ich gebe hier über 100.000 Euro für mein Kind aus und dann sitzen die Alleinstehenden da und können nicht mal mehr privat vorsorgen. Hälfte der Rente für Alleinerziehende, Rentenproblem gelöst, Geburtenrate gelöst. Nein. Aber denk mal drüber nach. Ein Staat also, der die Probleme löst. Die Mitte der Gesellschaft will einen Staat, der sie im Alltag in Ruhe lässt und nicht bremst, wenn sie ihr Leben führen wollen, der sie aber eben nicht im Stich lässt. Nicht bei den großen Lebensrisiken und in keiner Ecke, an keiner Stelle in unserem Land, zu keiner Zeit. Und genau diesem Anspruch der Menschen wird diese Regierung nicht gerecht. Ich komme zum Schluss, Frau Merkel, und ich unterstreiche, was Sie zur Bedeutung Europas gesagt haben. Und Sie haben selbst in Ihrem Sommerinterview auch zum Ausdruck gebracht, dass Sie dereinst, insbesondere wegen Ihrer Europapolitik, dass Sie Ihre Kanzlerschaft mit Ihrer Europapolitik verbunden sehen wollen. Da ist aber jetzt dann noch einiges zu tun, damit das eine gute Bilanz ist. Denn Stand jetzt ist Europa gespalten. In Ost und West in der Migrationsfrage, in Nord und Süd in der Wirtschafts- und Währungsfrage. Und auf Deutschland wird es ankommen, diese Spaltung zu überwinden, aus der Mitte heraus zu führen, sich zu europäischen Werten zu bekennen, vielleicht auch eigene Positionen in der Migration zu räumen und an anderer Stelle auch Flexibilität zu zeigen, wenn es darum geht, unter Wahrung der finanzpolitischen Eigenverantwortung den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess woanders anzuschieben. Heute am Tag besteht die Gelegenheit dazu, den Worten Taten folgen zu lassen, am heutigen Tag in Brüssel und darüber hinaus bei der Aufstellung auch Ihrer Partei in Europa. Im April hat die CSU Viktor Orban noch zu seinem Wahlerfolg gratuliert. Ein Wahlerfolg, der sich auch gründet auf eine offen antisemitische Kampagne. Heute sagt Herr Orban, warum? Der Italiener Salvini sei... Ja, weiß ich auch nicht genau. Also ich habe vor Jahren mal so Zeug gesehen, da hatten sie irgendwie einen Bericht über so eine komische, obskure Rockergruppe irgendwie aus Ungarn, die irgendwie Fans von dem Orban sein sollen, aber ich weiß es nicht. Ja, also haben Sie vergessen, dass er den Soros im Visier hat? Das ist dann... Ganz schnell antisemitisch. Das ist antisemitisch, wenn du den Soros nicht magst. Meine Güte, Alter. Sein Held. Zeig mir deine Freunde, ich sag dir, wer du bist. Macron hat recht. Saudi-Arabien, ihr Deppen. Saudi-Arabien. Man kann gleichzeitig für Merkel und für Orban sein. Und deshalb wäre der wichtigste Schritt, damit wir europäische Liberalität erhalten, dass endlich die CDU-CSU einen klaren Trennstrich gegenüber Viktor Orban und seiner antiliberalen Demokratie zieht. Vielen Dank. Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, verwirrt. Ich sollte mehr Bier trinken, dann macht Politik mehr Spaß. Ja, das ist Frau Nahles, da wollte ich einfach nur mal das Kreuz zeigen, was die, das große Kreuz, was die Dame am Kopf hat. Ja, aber das wissen wir ja, dass sie Jesus-mäßig und so. Der hat ja, aber ich wollte es nur noch mal veranschaulichen. Na gut, es passt ja auch zur SPD an sich. Es sind ja großteils nur moralische Wunschvorstellungen, die alle nicht so einfach umzusetzen sind. Wäre ja schön, wenn es einfach nur mit ein paar Gesetzen allen gut gehen würde, aber so einfach ist es halt leider nicht. Also Dietmar Bartsch. Ja, als nächstes hätte ich im Angebot die Frau Göring-Eckardt, die haben wir nämlich noch gar nicht gehabt, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen dachte ich mir, wir geben uns die heute mal. Okay? Warum schlägt eigentlich niemand in der Haushaltsdebatte vor, dass wir ein Raumfahrtprogramm aufsetzen, um eine interplanetare Spezies zu werden? Weil wenn Ressourcen auf der Erde knapp werden, wir Klimawandel haben, eine Kolonie auf dem Mars nicht schlecht wäre und wir dann endlich mal Lebensraum hätten, so auch für die Überbevölkerung. So noch die Marsianer unsere Rente bezahlen, oder wie? Ja, genau. Weißt du, warum schlägt eigentlich niemand sowas vor? Lebensraum im Weltraum. Ja, weißt du, was dauernd heißt, so, Überbevölkerung hier und da und Ökosysteme, ja, dann tut halt mehr Ökosysteme der Herrschaft der Menschen hinzuführen. Also ich verstehe es nicht. Und ja. Es wird in Ingenieursberufen aber dann bitte Boom nur geben. Dann bitte nur vegane Raketen, für die kein Tier und keine fossilen Brennstoffe verwendet werden müssen. Ja, aber weißt du, auch die ganzen Forschungsprogramme, um sowas umzusetzen, da wird es einen Haufen Möglichkeiten in der zivilen Nutzung geben, in der normalen Wirtschaft, wo halt ein Haufen Technologie runterfällt. Und wenn überhaupt nur, kannst du die meisten Probleme durch technologischen Fortschritt lösen. Deswegen, wenn du was machen möchtest, wenn du einen Haushaltsüberschuss hast, Marskolonie, Go for it. Weißt du, wo bleibt der deutsche Unternehmergeist? Nee, alle sitzen da und sagen, oh, die Sachsen haben irgendwas gemacht. Aber kannst du aufhören, die Leute aufzufordern, in meinen Vorgarten einzuwandern? Ne? Der Mars bleibt rot und der Mars gehört mir und niemand anderem. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann es den Linken ja schmackhaft machen, indem man sagt, Leute, der Planet ist rot. Ja, und weißt, wir könnten vielleicht auch noch einen anderen Planeten finden und dort die Linken hinschicken und dann können die Stalin 2.0 USSR aufmachen. Weißt, jeder hätte was, weißt du? Da gäbe es einen Planeten für die Liberalen, einen Planeten für die Linken. Das wäre doch total cool. Auf dem Mars machen wir eine zweite Erde. Genau, das wäre mal was. Wir machen keine Spaltung der Gesellschaft mehr, wir machen jetzt Spaltung des Universums, oder wie? Ja, jetzt überleg doch mal, hätte die Linke einen Planeten für sich? Die würden zwar die ganze Zeit battlen, weil sie alles kaputt machen, was sie an Wirtschaft haben, aber zumindest könnte man sagen, ja, guck mal, hat wieder nicht funktioniert. Weißt du, also ich fände es nicht schlecht. Ja, ich fände es schon schlecht. Ja, also nach der Dame mit dem großen Kreuz um den Hals kommt jetzt hier die ehemalige Vorsitzende der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Merkel, Frau Nahles, ich habe Ihren Reden hier sehr genau zugehört. Und wenn ich mir das Kabinett anschaue, wenn ich mir den Haushalt anschaue, wenn ich mir die Reden zum Haushalt von gestern anschaue, von Herrn Scholz, von anderen, dann muss ich sagen, in Deutschland regiert die Angst mit. Jeder Einzelne von Ihnen weiß, dass wir vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Jeder Einzelne von Ihnen weiß, dass es jetzt große Antworten braucht, dass es jetzt große Veränderungen braucht. Was wir erleben ist, nach dem fast K.O. vor der Sommerpause, dass Sie sich weiter durch das Tagesgeschäft meandern. Ich kann nur sagen, es reicht nicht mehr, dass man hier alle paar Monate einen Rechenschaftsbericht ablehnt. Wir brauchen endlich wieder echte Politik und die Antworten auf echte Herausforderungen, meine Damen und Herren. Dazu hätte ich jetzt mal gern das wissenschaftliche Zitat, woran man echte von falscher Politik unterscheidet. Da schreibe ich denen nachher eine E-Mail, frage den nach ihren Biasen und Fallacies und dann will ich aber ein richtiges Zitat haben. Ja, es geht halt alles nicht weit genug, Ewel. Jetzt kriegen wir hier gesagt, das muss alles viel weitergehen. Ja, Deindustrialisierung nicht vorhanden und dann sind die Grünen unzufrieden. Die sollten sich mal mehr so mit Didaktik, dem Scout-Mindset und Schlangenölverkauf auseinandersetzen. Ach nee, das machen sie ja schon. Man kommt sich ja fast so vor, als hätten sie in 13 Jahren Regierung ein Land geschaffen, bei dem man sich in der geschlossenen Kabine wie im Autopiloten befindet. Was sind die eigentlichen Probleme? Was treibt die Leute um? Dass sie heute hier nach diesem Sommer kein Wort zur Klimakrise gesagt haben, lässt für mich tief blicken. Schauen Sie zurück. Von mir aus schauen Sie sich die Bilder von Alexander Gerst an, der aus dem Weltall heraus die Erde fotografiert hat, braun und gelb, dort, wo eigentlich grün sein müsste. Die FDP selbst. Und AfD, sagt sie damit. Es sind da, wo eigentlich die Grünen sein müssen. Braun, gelb. Braun, gelb und eigentlich grün sein müssen. Ja. Es hat Tiefe. Also. Meinst du, ja. Ja. Selbst ist das größte Problem, die größte Zumutung, die wir überhaupt haben für die Menschen auf diesem gesamten Planeten. Und diese Bundesregierung ist ein Totalausfall in dieser Frage, meine Damen und Herren. Ja, aber jetzt schau mal, wenn wir den Mars kolonialisieren würden, müssten wir uns überlegen, wie wir den Planeten terraformen. Terraformen. Und wenn du da ein bisschen mehr Forschung investieren würdest, dann würdest du nach einer Weile auch verstehen, wie du das Klima hier auf der Erde besser unter Kontrolle bekommst. Und wenn der ganze Klimawandel gedöns wäre, dann, Schnee von gestern. So. Alternativ wäre auch ein kleiner Nuklearkrieg, der einen nuklearen Winter verursacht, auch eine Möglichkeit. Aber darf nicht zu viel sein. Ja, hier ist kein Populismus, hier werden Lösungen vorgeschlagen. Genau. Ja, guck, ich schlage was vor und mir hört wieder niemand zu. Außer unseren Ehrenmännern da draußen. Ein großer Staatsmann hat mal gesagt, man muss da einfach immer nur einmarschieren und für mehrere Jahre eine Militärdiktatur. Also. Auf dem Mars dann, ja. Auf dem Mars. Wir steuern zu auf eine Heißzeit. 10 der 15 wärmsten Jahre in Deutschland waren in diesem Jahrhundert. Und wenn wir die Bilder der meterhohen Flammen erinnern, der verdorrten Pflanzen, wenn wir das nicht mehr wollen, dann müssen wir jetzt, und zwar konsequent, gegensteuern. Und das ist bei den Menschen in diesem Land längst angekommen. Sie allerdings fürchten sich immer... Manchmal mag man doch auch meterhohe Flammen. Ich sag jetzt mal beim Osterfeuer oder so. Ja, für mich war Mad Max auch immer eine positive Utopie. Also die meterhohen Flammen sind die Wurzel aller politischen Probleme in Deutschland. Meint die vielleicht meterhohe Flammen? Also dass das gar nicht auf der bildlichen Ebene, sondern eher so eine Art Analogie. Das könnte auch von Jungen kommen. Immer noch vor allem vor einem, vor den mächtigsten Lobbys. Wie kann es denn sein, dass die Autokonzerne trotz Fahrverbotsurteilen immer noch nicht zahlen müssen für Frau, die Nachrüstung? Wie kann es sein, dass die Autoindustrie in Deutschland was zu sagen hat? Weil es unser Fetisch ist, dass wir tolle Autos fahren und wir Autos bauen, die besser sind wie die von anderen. Zumindest wenn wir hier und da ein bisschen bescheißen. Deswegen können die was bestimmen, weil die halt wichtig sind. So, das sind so Fragen wie warum ist die Bierindustrie in Deutschland wichtig? Niemand weiß es, aber die Lobby. Weißt du, das tut weh. Wie kann es denn sein, dass Schweine und Kühe immer noch auf engstem Raum zusammengepfercht leben müssen und die industrielle Massentierhaltung weiterhin unser Trinkwasser zugüllt? Wir brauchen Kita-Plätze für Schweine und Kühe. Hashtag Bündnis 90 die Grüne. Ja, ich meine, ich hätte ja nichts dagegen, wenn wir irgendwie die Haltungsbedingungen für alle Tiere verbessern würden. Aber irgendwie höre ich von den Grünen selten was noch über Tiere oder irgendwie Bäume Schöchen. Oder so. Oft höre ich viel mehr über Integration und Einwanderung und Einwanderungsland und Feminismus und Quoten und Verbote. So, ich weiß nicht. Das klingt für mich alles ein bisschen hohl, was Sie da sagen. Dafür sind Sie verantwortlich. Und wie kann es sein, dass im Hambacher Wald ein Energiekonzern von Ihnen völlig ungehindert die Bäume abholzen kann, obwohl die Zukunft liegt nicht in der Kohle. Die Zukunft liegt in den Bäumen, meine Damen und Herren. Der Hambacher Wald. Aber das ist doch die größte Heuchelei von allen gerade. Ich meine, wer hat denn mit RWE ausgehandelt, dass die den Hambacher Forst abholzen dürfen, wenn sie dafür an anderen Stellen nicht abholzen? Welche Parteien waren denn das, Katrin? Bleibe, das ist doch das Mindeste. Und Herr Lindner, Sie haben sich ja aufgeregt, dass Bündnis 90 die Grünen einen Parteitag abhalten. Ich will Ihnen nur zu Ihrer Information sagen, das machen die Grünen Nordrhein-Westfalens auf dem Gelände des Bundes für Umwelt- und Naturschutz. Ganz friedlich, ganz klar, aber entschieden in der Sache, weil der Klimaschutz die Frage der Menschheit ist. Sie haben das noch nicht verstanden, ich weiß es, aber trotzdem werden wir das machen. Was wir tun müssen, ist, jetzt alle Register zu ziehen. Und warum müssen wir das tun? Weil je länger nichts getan wird, umso radikaler müssen die Antworten sein. Radikale Antworten, meine Damen und Herren. Aber es ist kein Populismus. Zugzwang aufbauen, großes Szenario aufbauen, nicht konservative Schätzungen vortragen, sondern die hyperventilierenden Schätzungen der Veränderung, die man im Klimawandel sieht, das Vortragen, Drohkulisse aufbauen und sagen, da, jetzt müssen wir handeln. Und wenn andere Parteien das mit einem anderen Gretchen-Thema machen, dann ist es Faschismus oder ich weiß nicht, was so. Und bei denen, hier ist es gut, sind die Guten und bei den anderen pfui pfui. Der verscherbelt die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Ich kann Sie nur warnen davor, so weiterzumachen. Die Zukunftswut der jungen Generation wird deutlicher werden. Es wird klar werden, dass es genau darum geht, dass es darum geht, das Klima zu schützen für die kommenden Generationen, meine Damen und Herren, und nicht Politik zu simulieren. Und das muss man Ihnen in der Tat vorwerfen, dass es hier immer mehr um Simulation von Politik geht. Simulation von Politik. Das ist ja ein Satz, der so auch von Alex Jones kommen könnte. Also, it's a simulation. Data-dimensional space vampires. Zu kleine Schritte, um so zu tun, als ob. Wir haben gerade eine furchtbare Katastrophe in Syrien, die sich ankündigt. Und natürlich, Herr de Mistura, tut alles... Eine furchtbare Katastrophe ist das, wenn ISIS endlich das Licht ausgemacht wird. Ich meine, klar werden das... Aber wie da jetzt schon wieder so getan wird, als würden da in Idlib nur humanitäre Helfer, Kinder und Frauen sitzen, das ist auch unerträglich eigentlich. Ja, also wie ich letzten Samstag auf dieser Demo da gelernt habe, ist das der Kapitalismus, der da die Leute umbringt. Da stand dann so ein Flyer drin. Ja, auf jeden Fall. Der Kapitalismus ist überhaupt an allem schuld. Speziell, wenn du zum Beispiel aufstehst und die Milch sauer ist, das ist der Kapitalismus. Wenn du Zahnschmerzen hast, das ist der Kapitalismus. Arme Menschen gibt es nur, weil es Reiche gibt. Genauso gibt es nur deswegen langsame Autos, weil es schnelle gibt. Weil ja, Gehirn und nur nassen Regen, weil es trockenen Regen gibt. Genau. Was er kann. Was ich aber nicht erlebt habe in den vergangenen Jahren ist, dass diese Bundesregierung wirklich alles tut, was sie kann. Was wir tun, ist uns im Zusammenhang mit Syrien mit der Frage zu beschäftigen, wie wir mehr Abschottung hinbekommen und nicht, wie der Friedensprozess dort unterstützt werden kann. Ich sage Ihnen klar, fangen Sie jetzt nicht an, darüber nachzudenken, was man vielleicht hinterher machen könnte und wo das Militär und so weiter. Kümmern Sie sich darum, dass dort ein Friedensprozess in Gang kommt. Kümmern Sie sich darum, dass das Schlimmste für die 3 Millionen Menschen, die dort leben, überhaupt nicht erst eintritt. Das ist doch die zentrale Aufgabe, die heute vor uns steht und vor einer Bundesregierung, meine Damen und Herren. Und Sie haben hier wieder sehr lang und ausführlich über die Pflege geredet. Ich meine, ich wundere mich schon, dass Sie jetzt merken, dass die Pflegekräfte in diesem Land finden, sie brauchen mehr Wertschätzung. Nach 13 Jahren Regierung, aber vielleicht ist es ja ganz schön, wenn es dann irgendwann jedenfalls passiert. Ja, diese Wertschätzungsdebatte, ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, finde ich ganz merkwürdig. So, ich meine, wer schätzt denn das nicht? Und vor allen Dingen, was ist den Leuten damit geholfen? Gehe ich dann hin und tippe den Leuten dreimal auf die Stirn und sage, hier, hast du gut gemacht. Also allen einen Brief schreiben, wo drinnen steht, danke, das wäre mal angebracht. Das sind vor allen Dingen die Freunde von Frau Göring-Eckardt, die kirchlichen Träger, die den Leuten quasi nicht so viel bezahlen, so nach dem Motto, ja, das ist ja hier keine Arbeit, das ist ja alles nur Dienst sozusagen, um sich seine Seele hübsch zu machen oder so für später, fürs nächste Leben. Und da braucht man ja dann gar nichts verdienen. Ist ja gar nicht nötig. Ne? Also. Ist auch nicht. Aber ganz real die Probleme zu lösen, das machen Sie eben nicht. Herr Spahn weiß ganz genau, dass bald mehr als 4 Millionen Pflegebedürftige da sein werden. Und dass es da nicht reicht, mit ein paar tausend mehr Pflegekräften darauf zu antworten. Das ist auch Simulieren von Politik. Da machen Sie diesen Menschen wieder etwas vor, den Pflegenden und den Pflegebedürftigen. Ja, fangen Sie doch endlich mal an, Pflegebedürftigen, wirklich zu handeln. Die alle nicht genügend Kinder bekommen haben, damit genügend Pfleger da sind. Denen muss man jetzt allen ganz schnell helfen, weil sie selber ein Leben geführt haben, was dazu geführt hat, dass bestimmte Dinge nicht vorhanden sind. Good job. So. Den Leuten, die es jetzt nicht richtig gemacht haben, dem muss man schnell helfen. Weil sonst ist das Pfui Pfui. Ja, großes, gut, davon großes nicht Pfui richtig Pfui gemacht zu sprechen, finde ich auch ein bisschen. Ja, aber weißt du, das heißt jedes Mal. Ja, aber das heißt jedes Mal, wir haben nicht genügend Pflegekräfte, müssen hier und da nach schauen, wie wir das ausgleichen können. Und das Ding ist ja auch, wenn du aus einer anderen Gesellschaft dir die Pflegekräfte holst, ja, dort fehlen sie dann auch. Vielleicht fangen doch dann mal die an, dann Kinder zu haben, da, wo man Angst hat, dass nicht genügend Leute später da sind. Aber nee, das würde ja, weißt du, ja, das ist Hashtag für die Familie. Ja, nur weil es mehr Leute gibt, heißt es ja noch lange auch nicht, dass sie alle Pfleger werden oder so. Und das geht ja auch nicht. Auch. Also das ist so ein großer Anteil der arbeitenden Bevölkerung, weil das ist ja nun mal kein produktiver Berufszweig. Und ich kenne viele Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, meine Schwester zum Beispiel. Und ich habe da auch viel Respekt vor. Aber es kann halt nicht die Mehrheit der Leute irgendwie machen. Geht halt auch nicht in der Gesellschaft. Und das Geld dafür muss natürlich auch irgendwo herkommen, ist auch klar. Wirklich zu regieren, wirklich zu tun, was notwendig wäre, meine Damen und Herren. Oder nehmen wir die Miete. Also, ich meine, Frau Barley, was die Regierung jetzt liefert, das ist ja so eine Mietpreisbremse. Sie schleift schon, bevor sie überhaupt wieder in Betrieb genommen wird. Am Ende fahren die Mieterinnen und Mieter vor den Baum. Aber Sie wissen es ja selbst. Ich weiß nicht, waren es 24 oder 48 Stunden später, dass Sie dann einen 12-Punkte-Plan vorgelegt haben. Sehr schön, ja, steht alles drin, was man machen müsste. Aber in der Regierung erst mal einknicken, um dann Wahlkampf gegen sich selber zu machen, das ist ein Verrat an den Mieterinnen und Mietern. Und es schadet auch der Glaubwürdigkeit nicht nur der SPD, das ginge ja noch, sondern der gesamten Politik in diesem Land. Hören Sie auf mit solchen Budenzauber, sondern machen Sie endlich echte Politik, meine Damen und Herren. Ja, nehmen wir den Menschen, die Eigentum besitzen, die es vermieten, den Anreiz, Geld zu investieren in das, was sie bereits besitzen. Das ist die Mietpreisbremse. Versuchen wir, einen funktionierenden Markt kaputt zu machen mit einer moralischen Idee, die da helfen soll. Das ist das. Wenn ein großer Bedarf da ist, dann wird schneller gebaut, weil mehr Geld zu holen ist. Wenn man Mietpreisbremse macht, dann tut der Markt nicht ordentlich reagieren auf die veränderte Situation. Aber nein, wir brauchen eine Mietpreisbremse. Wäre total wichtig. Lustig ist nur, dass man mir kein Land zeigen kann, in dem eine Mietpreisbremse dazu geführt hat, dass die Menschen es einfacher haben, Wohnraum zu finden. Zeig mir bitte das Land, zeig mir die wissenschaftliche Studie, dass eine sogenannte Mietpreisbremse im Endeffekt tatsächlich dazu führt, dass die Menschen später es einfacher haben, Wohnraum zu haben. Ja, meine Regel ist das nicht der Fall. Dass die Leute kriegen einfach zu viele Kinder. Wenn die Leute nicht so viele Kinder kriegen würden, dann wäre eine Wohnung frei. Ja, guck, und schon wieder hätte das Mars-Kolonialisierungsprogramm ein Problem gelöst. Überlegen wir, wenn wir eine Million Kolonisten losschicken, dann ist plötzlich wieder Wohnraum für alle da. Ich will die aber hier nicht haben. Und diese Woche hat uns ja auch ein anderer Geist umgetrieben. Sie können keinem Malermeister und keiner Kioskbesitzerin erklären, warum sie Steuern zahlen sollen, aber Google und Apple sich das Leben schön rechnen können. Was ist die Antwort von Vizekanzler Olaf Scholz, der sich im Wahlkampf noch mächtig gegen diese großen Konzerne, die doch endlich Steuern zahlen müssen, eingesetzt hat? Die Antwort ist, es sei kompliziert. Ich will Ihnen sagen, was kompliziert ist. Das ist ein Beziehungsstatus auf Facebook. Aber das ist nicht das, was wir jetzt notwendigerweise brauchen. Das kann doch kein Hinderungspolitik, kann doch kein Hinderungsgrund für Politik sein. Es ist ganz einfach. Das Internet darf kein steuerfreier Raum sein. Ganz klar, ganz eindeutig, einfach Politik machen, meine Damen und Herren. Und in der Rente, Frau Nahles, ich meine, man kann das so machen wie Sie. Dies darf nicht so sein. Einfach Politik machen, meine Damen und Herren. Ja. Man kann sagen, wir machen ein großes Theater und dann landen wir beim Jahr 2025 und dann belehren Sie uns hier darüber, was ginge. Nein, es geht um die wirklich großen Schritte. Wenn Sie wirklich etwas ändern wollen, wenn Sie wirklich Vertrauen schaffen wollen, da hinein, dass die Rente irgendwann einmal sicher ist, auch für die kommenden Generationen und für die jetzige. Wir brauchen doch Gerechtigkeit innerhalb der Generation und zwischen den Generationen. Um beides muss es doch gehen. Ich höre von Ihnen kein Wort zum Thema Bürgerversicherung in der Rente. Das wäre die Antwort, das wäre die ehrliche Antwort, wenn Sie sie geben wollen, meine Damen und Herren. Und was mich noch mehr aufregt, Dietmar Bartsch hat auf die Kinderarmut hingewiesen. Was mich aber persönlich noch mehr aufregt, Sie diskutieren die ganze Zeit über Rente. Und kein einziges Mal geht es um die Menschen, die im Rentenalter wirklich in Armut leben. Na, welche Menschen werden das so sein? Postdienstleister. Na, die grünen Wähler sind es wohl nicht. Nö. Denen scheint es ja gut zu gehen. Ja, ich tippe mal auf die Frauen. Wenn Sie denen nicht wenigstens garantieren, dass sie mehr haben als Grundsicherung im Alter, dann frage ich mich, was Sie mit sozialer Politik meinen. Die Altersarmut in diesem Land ist ein echtes, ein ganz reales Problem. Lösen Sie es endlich und schweigen Sie es nicht weiter tot, meine Damen und Herren. Ich hab den Eindruck... Ja, weißt, aber das ist halt auch lustig von den Grünen so. Wir wollen Altersarmut, wollen wir nicht haben. Dazu müssen wir Steuern erheben. Steuern werden von Unternehmern gezahlt und von Menschen, die dort arbeiten. Wir haben gleichzeitig aber auch Ziele, die die Umwelt schützen wollen und tun dadurch der Wirtschaft Stolpersteine in den Weg legen. Wir fordern also auf der einen Seite höhere Ausgaben, wo wir dann erstmal das Geld brauchen, um das umzusetzen. Gleichzeitig tun wir die Grundlage, auf der wir höhere Einnahmen haben könnten, unterminieren. Und das ist Ökomarxismus. Go for it, Herr Kurt. Sich in der Koalition, nachdem alles so schwierig gewesen ist, verabredet haben, dass sie lieber nur ganz kleines Karo machen. Warum können Sie an keiner einzigen Stelle mal über Zumutungen reden? Warum ist es eigentlich gut mit den Zumutungen? Weil in der Zumutung kommt das Wort Mut vor. Wow. Alter Schwede. Krass. Krass. Wie ist denn das, kommt auch ist das chinesische Wort Zeichen vor. Dafür? Alter. Das chinesische Zeichen für Zumutung ist das gleiche wie für die Grünen. Ja. Und Mut kann man nur haben, wenn man keine Angst hat. Wenn man keine Angst hat vor den Konsequenzen, keine Angst hat vor Neuwahlen, vor der eigenen Partei, davor, dass vielleicht die Koalition krachen könnte oder vielleicht auch die Fraktionsgemeinschaft. Oder im Islam. Mut kann man nur haben, wenn man keine Angst vor den Konsequenzen hat. Hört sich wie ja, auch Richard Spencer sagt, wenn er einen Fackel auf den Arsch macht. Keine Ahnung, Mann. Genau, mach doch endlich mal richtige Politik hier. Zumutung jetzt. Ja. Keine Angst vor den Konsequenzen. Keine Angst vor Konsequenzen. Es läuft. Vor rechten Hetzern. Aber Ihre Verzagtheit ist schon längst nicht mehr das, was unser Land ausmacht. Ich sehe Menschen, die hier diskutieren. Ja, rechte Hetze, Alter. Rechte Hetze. Meine Güte, Alter. Meine Frau ist Ausländerin. Die hat hier nur eine permanente Aufenthaltsgenehmigung. Und sie hatte mich gebeten, auf jeden Fall nicht die CDU zu wählen, weil die nicht rechts genug ist in der Politik. Ja, Angst vor den rechten Hetzer. Hat in der Regel nur der in einem Hauptstrom schwimmende, geistig minder bemittelnde Politiker. Aber alle anderen, die die Realität normal betrachten, haben es nicht. Meine Güte, Katrin. Naja, also ich habe auch Angst vor den rechten Hetzern, aber ob das jetzt unbedingt auf die AfD zutrifft, ist ein anderes Thema. Vielleicht auf den dritten Weg, aber nicht auf die AfD. Die anpacken, die sich einbringen. Von den engagierten Öko-Startups angefangen bis zu Senioren, die Alleinerziehenden den Rücken frei halten. Ich sehe sogar Dörfer, die buddeln sich inzwischen die Gräben selber, um die Glasfasernetze da reinzubauen. Ich sehe Menschen, die sich um Geflüchtete kümmern, die sich um Seenotrettung kümmern. Das sind Menschen, die können und wollen. Aber sie haben eine Regierung, die nichts anderes... Die sich um Schleppen kümmern, ja. ...tut, als mit viel, viel zu kleinen Schritten zu simulieren. Und da bin ich bei der inneren Sicherheit. Denn da braucht es Vertrauen in die Institution. Und ja, und ihr richtet euch die ganze Zeit über den Maßen auf, wegen dem Vertrauen in die Institutionen. Ja, gerade das mit dem Vertrauen. Ich vertraue Medien nicht, die mir erklären, dass Ländern, in denen die Mordrate höher ist, wie in Deutschland, dass wenn wir von dort Migration haben, dass diese Gruppe definitiv sich verändern wird, wenn sie über die Grenze tritt und die Mordrate dann sich der Deutschen anpasst. Solchen Aussagen tue ich mich schwer, Glauben zu schenken. Das sehe ich aber permanent in den Medien, die mir eine geistige Beruhigungspille verabreichen wollen, damit ich bloß den Mund nicht aufmache. Das tut zum Beispiel Vertrauen einschränken, weil es einfach unrealistisch ist. Ja, es kann sein, dass sich an anderen Stellen hinstellen, irgendwas von systemischen Problemen und Patriarchat und so ein Krempel reden. Ja, und dann Vertrauen in Institutionen, ja. Und in eine Regierung, die einhellig klare Kante zeigt. Es geht doch nicht um rechts gegen links. Wie verrückt ist das denn? Die überwältigende Mehrheit der Menschen in unserem Land will das nicht. Keine Hetze, keine Hitlergrüße, keinen Hass, keine Spalterei, keine Nazi-Gesänge, keine Angriffe auf jüdische Restaurants und keine Gewalt. Und deswegen müssen wir jetzt als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen. Zu den Waffen. Keine Ahnung. Ja. Gegen zusammenstehen, gegen die Antidemokraten, gegen die Antisemiten, gegen die Rechtsradikalen. Und ja, wir müssen auch zusammenstehen gegen den parlamentarischen Arm dieser ganzen Hetzer, gegen die AfD, meine Damen und Herren. Wenn sie jetzt noch Antifa sagen würde, dann könnten wir es irgendwie abkaufen, so ein Stück weit. Aber irgendwie kommt es halt nicht. Ja, ich habe da jetzt auch gerade eben verstanden, nee, ist ja nicht rechts gegen links, ist ja alle gegen rechts. So, das ist ja quasi das. Und wie man weiß, hat die Linke noch nie irgendwas verbrochen. Gulags gab's nicht, Marxismus ist toll und lass mal umverteilen, wird schon funktionieren. So, hört sich ja immer toll an, aber ist halt ein Problem, dass es halt nicht unbedingt funktioniert. So, immer und immer wieder. So, aber ja, lass mal nochmal vorschlagen, weil es sich gut anhört. Und es ist ja gut, dass wir uns in diesem Land als Demokraten nicht in allem einig sind. Das ist gut für die Demokratie und für die Diskussion. Und jetzt müssen jetzt auch nicht alle Fans von Helene Fischer gleich Songs von Kraftklub hören, obwohl das eine ganz coole Sache wäre. Onkel! Alter, was hat sie gerade gesagt? Oh mein Gott, wieder Steve von Kraftklub hören, eine coole Sache. Oh, hey, fellow kids, listen to Kraftklub with me. I'm the cool Oma from the block. Oh Gott, ey, der Bundestag ist so runtergekommen. Das ist wirklich nur noch traurig. Auf was für einem Niveau? Ich meine, ich dachte, die Giffey ist schon am schlimmsten, aber hier die Katrin ist auch echt nicht schlecht. Endlich mal richtige Politik machen. Kraftklub hören zum Beispiel. Eine breite Allianz für Mitmenschlichkeit da ist, in diesem Land, in dieser Gesellschaft, das macht Mut und das ist echte Versöhnung und das ist echter Zusammenhalt. Es gibt verdammt viel zu verlieren und neu zu begründen und wieder zu gewinnen. Die Errungenschaften des friedlichen Meinungsaustausches, die Demonstrationsfreiheit, die Gewaltenteilung. Das macht Mut. Was wir erleben, ist ein Innenminister, der genau das Gegenteil macht. Der das gefährliche Spiel der sprachlichen Eskalation immer weiter treibt. Halt's Maul. Gott, hör doch endlich auf mit dieser sprachlichen Eskalationsscheiße. Ich meine, die Leute haben echte Probleme, Katrin. Echte. Ja, nicht, weil jemand zu ihnen gesagt hat, irgendwie, du, you're a liar, you suck. Sondern weil die vielleicht irgendwie ihre Wohnung nicht bezahlen können oder keinen Job finden oder Angst haben, irgendwie hier in der Gesellschaft überrollt zu werden in den nächsten 10 Jahren. Und es geht nicht um fucking Worte. Ja, und vor allen Dingen dieses, ja, es wird ja die ganze Zeit immer nur richtig diskutiert oder so, wo sie wieder hin zurück will oder so ein Kram und alles andere ist irgendwie, oh mein Gott, diese Worte, dass ihr das nicht einleuchtet, dass es genauso gut auch in die andere Richtung gehen kann, dass die Leute auch hinstellen können und sagen so, ja, das, was die Katrin Göring-Eckardt da irgendwie erzählen will, das finden wir aber problematisch so. Das ist aber hier keine vernünftige Diskussion oder so. Ist es ja auch nicht. Ist institutionalisierter Hochverrat. Ja. Ja, eben, das kann man halt auch. Ich meine, also das ist jetzt nicht so, aber das kann man halt so sehen, ne? Also wenn sich das Fähnchen mal dreht oder so, dann steht sie dann genauso da. Und dann wird sie diese Einstellung, wenn sie sich die wirklich verfestigt, was ich nicht hoffe, auch einer der Gründe, warum ich mich freue, dass die FDP davon abgesehen hat, dieser Partei irgendwie zur Regierungsverantwortung zu verhelfen. Das kann dich genauso gut auch treffen, Katrin Göring-Eckardt. Und deswegen ist es mir lieber, ich höre mir 50 Spinner irgendwie an, die irgendwelchen zusammenhanglosen Kram reden, von dem ich nichts halte, wie zum Beispiel von Kirchenleuten, Katrin Göring-Eckardt, als dass ich auch nur eine Sache irgendwie verpasse, die wichtig wäre. Ja. Frau Merkel, ich frage mich nach Ihren klaren Worten heute, wie lange Sie das eigentlich in Ihrem Kabinett noch dulden wollen. Oh Herr Gott. Seehofer, nach so vielen Jahren Merkel kann man auch verstanden haben, dass Merkel nur das Nötigste im Äußersten macht. Ja. Sonst macht sie gar nichts. Sie sitzt einfach nur da und beobachtet alles. Und wenn es ganz kurz vor der Katastrophe ist, dann bewegt sie sich ein bisschen. Das ist so die uninspirierendste Politik, die ich seit langem gesehen habe. Kein Profil, keine Ideen, keine Vorstellung, wie man die Zukunft gestalten möchte, sondern nur getrieben werden von den Ereignissen und ganz spät reagieren, in der Regel zu spät. Das ist Merkel. Gar nichts machen. Und manchmal macht sie ja auch schon, also die Energiewende war ja zum Beispiel ein ganz schöner Sprung, ne, auch für die CDU. Und dieses 2015-Ding mit den Migranten war ja auch ein ganz schöner Sprung. Das ist ja nicht so, dass sie dann nicht irgendwann... Ja, aber davon wurde sie von außen genötigt. Ja, das ist wohl wahr. Also sie selber gestaltet halt gar nichts. Und es ist immer nur so, das, was die Leute gerade reden, weil ich kann mich ja noch ganz genau erinnern, dass unmittelbar davor die Zeitungen tagelang, wochenlang voll waren mit, warum besucht Merkel keine Flüchtlingsunterkünfte? Und dass sie dann wahrscheinlich irgendwie gedacht hat, dass es irgendwie ihr politisch schaden könnte und nicht gereiht hat, dass es halt unsere Medien sind, für die das wichtig ist und für andere Leute, die gar nicht tangiert in ihrem alltäglichen Leben. Ja. Ist die Sündenböcke zu suchen bei der Minderheit in diesem Land, statt selbst Verantwortung zu übernehmen? Sie schüren Zerrissenheit, sie schüren Unsicherheit. So ein Innenminister, der eigentlich schützen und befrieden sollte. Sie belassen immer noch, heute immer noch Herrn Maaßen im Amt, von dem man nicht so genau weiß, ob er rechts außen eigentlich beobachtet oder coacht. Das ist doch vollkommen verrückt, meine Damen und Herren. Der übrigens immer wieder lügt. Und man muss sich doch heute die Frage stellen. Immer wieder lügt. Faktenfinder, Tagesschau, bitte ermitteln Sie, schauen Sie, ob das stimmt, dass die immer wieder lügen. Das wäre doch interessant. Zumindest er über dieses nach. Video gesagt hat, vielleicht davon ablenken wollte, dass die rechten Hetzer in Chemnitz unterwegs gewesen sind. Ob er vielleicht davon ablenken wollte, was die alles tun konnten, nämlich Hitlergrüße ganz offen zeigen und nicht daran gehindert zu werden. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur sagen, Herr Innenminister, fangen Sie entweder was ist das für ein Geschwätz, Alter? Wie willst du denn irgendwelche Leute in der Demo daran hindern? Willst du einen Chip einbauen, dass wenn der Arm in eine bestimmte Richtung gehoben wird, sie einen Stromschlag bekommen? Wie willst du das in einem freien Land verhindern? Todesstrafe meine Güte. Für Hitlergrüße, Ewe. Jetzt denk doch mal groß, mach doch mal richtige Politik. Oh Gott. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber ich meine, und vor allem das, was sie jetzt gerade gemacht hat, damit legitimiert sie das ja im Prinzip ja auch, was der Maaßen gemacht hat, weil das, ich glaube, das sollte gerade irgendwie so eine Art Satire sein oder so. Dieses von wegen, dass er auch irgendwas damit irgendwie bezwecken würde, so wie er halt unterstellt hat, dass die anderen was damit bezwecken wollten, dass sie diese Hetzjagden in den Vordergrund stellen, wobei sein Ding definitiv Hand und Fuß hat. Also das fragt sich, glaube ich, jeder, der diese anderthalb Videos sich da irgendwie angeguckt hat. Und ich meine, es mag ja auch alles sein. Also ich gehe fest davon aus, dass es bei irgendwelchen Demonstrationen, ob jetzt irgendwie provoziert oder nicht provoziert oder was weiß ich nicht was, also wo solche Grüppchen aufeinandertreffen, da passiert halt auch was im Regelfall. Ne? Also die Frage ist ja quasi, ob es irgendwelche Hetzjagden gegeben hat. Also jetzt irgendwie die Leute sich da verabredet haben, um irgendwie auf irgendwelche Leute loszugehen, random, und das kann man halt nicht sagen, zumindest nicht nach diesen Videos. Da kann man nur drüber mutmaßen und meinetwegen mutmaßt ihr darüber. Okay, aber dann quasi auch dieses Narrativ halt eben zu pushen, so als wäre das jetzt die Story, das ist halt eben Standard-Medientaktik. Das erleben wir ja mittlerweile seit Jahren pausenlos. Ja. Und dass man sowas auch machen kann, um quasi die andere Seite zu diskreditieren, das haben wir spätestens bei Gamergate erlebt und deswegen sind wir hier so ein bisschen vorbelastet. Also Ja, eine Anschuldigung ohne weiterführende Beweise, die das stark belegen und untermauern. So. Das ist halt das Problem. Ja, ich will auch nicht mal sagen, dass das eine Tatsache ist, dass sie da irgendwie das nur erfunden haben, dass da irgendwelche Leute verfolgt werden oder so. Würde ich halt auch nicht sagen. Ja. Aber es ist halt ein bisschen dünne Luft in der Beweislage. Das wäre schöner, wenn man mehr hätte. In egal welche Richtung. Also. Oder verlassen Sie es. Das wäre die konsequente Antwort auf das, was Sie hier in den letzten Wochen geliefert haben. Nein, Migration ist nicht die Mutter aller Probleme. Es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt. Genauso wie die Wiedervereinigung, die nicht einfach war. Genauso wie die Globalisierung, wie die Digitalisierung. Und seit wann gucken wir eigentlich in Deutschland wie das Kaninchen auf die Schlange, wenn es tatsächlich Lösungen braucht? Wir brauchen keinen Innenminister, der über den Zustand klagt. Migration. Sondern wir brauchen Heute habe ich von Francis Fukuyama Political Order and Political Decay, das lese ich gerade. Und er hatte heute in einem Kapitel davon gesprochen, dass am Ende des Mittelalters es 500 politische Entitäten in Europa gab und dass es heutzutage nur noch, 25 sind. Und dass auf jeden Fall die Anzahl der politischen organisierten Entitäten stark abgenommen hat. Und dass ein starker Triebgrund davon halt ethnische Säuberungen waren. Also das Ding ist, so rein historisch gesehen, macht Migration sehr viel aus. Und ja, dem irgendwie so den, ja, also ja, ich laut weiß jetzt nicht, ob sich das so herleiten lässt. Also ich meine, wenn du dir mal anguckst, was alles in der Weimarer Zeit gab es zum Beispiel eine Partei, die den hannoveranischen, das hannoveranische Königshaus wiederhaben wollte. Ja, so. Genau. Also, weißt du einfach. Wenn die da sind, heißt ja aber nicht, dass die da irgendwie genozidiert worden sind oder so. Also, Hannover gibt es noch, kann ich dir bestätigen. Nein, was Francis Fukuyama damit meinte, war, dass halt sozusagen die Grenzverschiebung und die Verkleinerung von der Anzahl an politischen Entitäten damit zusammenhängt, dass du eben viel Migration hast, das oft zu politischen Spannungen führt, die eben in der geschichtlichen Vergangenheit halt auch oft mit großen Verbrechen geendet haben, um sozusagen eine neue Ordnung herzustellen. Und dann einfach nur zu sagen, Migration ist gut und es passt alles, ist irgendwie, in der Vergangenheit hat es immer zu sehr vielen Spannungen geführt. Ich habe auch kein Interesse daran, dass wir harte Spannungen wiedererleben werden. Mein Punkt ist einfach nur so, wenn du es rein so politisch-historisch betrachtest, das ist eine krasse Herausforderung, die wir haben. Und das, was ich im Bundestag sehe, gibt mir absolut kein Gefühl davon, dass wir dem gewachsen sind. So, ja, also, ja. Nicht wieder echte Politik. Und ganz zum Schluss lassen Sie mich ein Wort über Ostdeutschland sagen, weil es mich als Thüringerin wirklich aufregt, dass jetzt alle anfangen, der Osten zu sagen. Nein, in diesem Osten. Da leben eine ganze Menge Demokratinnen und Demokraten, die unter in diesem Osten, was soll das denn heißen? Nicht einfachen Bedingungen versuchen, die Demokratie in diesem Land zu gestalten, die unter nicht einfachen Bedingungen Unternehmen gründen, die erben nämlich nichts, die unter nicht einfachen Bedingungen als Jugendarbeiter auf dem Land unterwegs sind und versuchen, Jugendliche vor dem Einfluss der Nazis in der Gegend zu bewahren. Das sind Leute, die deutsche Einheit erkämpft haben, die mit einer friedlichen Revolution auf die Straße gegangen sind. Und ich möchte nicht und ich lasse nicht zu, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, das ist doch der Osten. Nein, der Osten, das ist ein Teil dieses Landes. Das sind Demokratinnen und Demokraten in ihrer Mehrheit. Und das ist nicht die AfD. Und das sind nicht die Arschlöcher, die auf die Straße gehen und Hetzen und Hitlergrüße zeigen. Ich möchte gern, dass uns klar ist, wir sind ein gemeinsames Land von Demokratinnen und Demokraten. Vielen Dank. Alle außer die AfD, die nicht, und alle anderen, die wir nicht mögen, und Braunkohle, und ja. Braunkohle ist ein Arschloch. Ja. Ich glaube, wir haben auch einfach irgendwie in der Politik genug Frauen aus dem Osten gehabt, wenn ich das mal ganz vorsichtig formulieren darf. Aus dem? Nein, Osten? Nein, nein, nicht den. Nee, der kommt nicht, keine Angst. Die kommt auch nicht. Hallo Alice. Oh das Gott. Jetzt welche kommt, Fraktion ist dieser Mensch? Das ist der Kindler. Hinter der Frau Göring-Eckardt gestanden, also kannst du dir das selber beantworten. Das ist der Herr Kindler, denn jetzt kommen wir nämlich zu dem sich der Antifa anschließende Scoot-Part, den ich vorhin verschaut habe. Kindler ist auch dieses Leseding von Amazon, oder? Ja, genau. Ich hole noch schnell Bier. Er ist auch Paperwhite. Was hast du gemacht, Ebel? Er geht noch schnell Bier holen, damit er das erträgt. Ja, das ist aber nicht gut. Muss man jetzt hier eine Pausenzaun spielen, oder was? Ich soll, ja, dafür bin ich. Wo ist eigentlich der Russe hin? Keine Ahnung. OPEX! OPEX! Aufwachen, OPEX. OPEX ist eingeschlafen. Über der Wodkaflasche, nehme ich an. Ganz klassisch. Verdammt. Ja, aber die beiden haben ja schon recht, Abel und OPEX. Das lässt sich mit Alkohol vielleicht einfacher ertragen. Beim nächsten Mal probiere ich das auch aus. Nee, ey, die im Osten erben nichts. Was redet die Frau eigentlich? Was geht in ihrem Kopf vor? In Ostdeutschland gibt es keinen Privatbesitz. Da gibt es keine Häuser, da gibt es keine Grundstücke. Da gibt es nichts, was die Leute ihren Kindern vererben können. Ist das nicht ungerecht? Ach Gott. Ich habe bisher noch keine Beweise gesehen, dass es das Ostdeutschland überhaupt gibt. Das soll mir mal erst jemand nachweisen. Doch, ich war schon da. Ich war schon mal da. Ja, aber das ist eine persönliche Anekdote, die in der logisch-argumentativen Schlussfolgerung von mir leider nicht berücksichtigt werden kann. Anekdotische also, Evidenz. Immer wenn ich im Osten bin, begrüße ich die Leute da mit Hitlergruß, weil ich habe gelernt, dass die das da so machen. Ja. So sind die da. Hashtag Medien. Die erben ja nichts. Also. Ja. Will ich, dass sie eine kleine Freude haben. Ne, wenn man auch immer ist, das, dann mach's wieder. Der Spaß. Ist auch immer der Spaß, wenn man den Polen unterstellt, dass das so absolut freiheitshassend sind. Denke ich mir, ja, das Land, was von den Nazis eingenommen worden ist und dann von den Sowjets besetzt worden ist, die haben bestimmt Probleme zu verstehen, wie Gefahr von rechts außen und links außen aussieht. Die werden auf jeden Fall das nicht verstanden haben können, weil die Geschichte ihres Landes davon nie berührt worden ist. Auf jeden Fall. Also. Okay, kommen wir nun zu der wichtigen Frage. Frau Weidel, Sie haben gerade hier einen Vorwurf erhoben gegenüber Angela Marquardt, den ich auf aller Schärfste zurückweisen will, was Sie hier gemacht haben. Sie haben sie hier im Plenum diffamiert. Angela Marquardt hat klargemacht, in ihrem Artikel auch im Vorwärts, dass es notwendig ist, natürlich sich von jeder Gewalt auch zu distanzieren und gewaltfrei gegen Rassismus, Nazis und Antisemitismus auf die Straße zu gehen. Aber das ist gleichzeitig sehr. Ich muss keine Frage stellen, eine Zwischenbemerkung ist in Ordnung. Oh. Liebe Kollegen, es wird jetzt eine Zwischenfrage gestellt. Bitte, Herr Kindler. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich es wichtige antifaschistische Bündnis- und Bildungsarbeit gibt, gerade auch in Ostdeutschland, die sehr wichtig ist, weil viele Menschen vor Ort eben erfahren, dass sie von Nazis, von Rassisten, von gewaltbereiten Rechtsextremen angegriffen werden. Übrigens Leute, mit denen Sie zusammen auf die Straße gehen, so wie in Chemnitz. Ja. Und deswegen bitte ich Sie hier also, diese... Ey, da schwillt mir die Halsschlagader, wenn ich diesem Lappen zuhören muss. Ohne Spaß, Alter, wenn du Probleme mit Nazis hast und dann gehst du zur Polizei in Sachsen und dann sagt die Polizei, geil, wo sind die mit denen gemein trinken oder was? Deswegen braucht man da die Antifa. Für die Bildungsarbeit. Die Antifa ist die Bildungsarbeit, damit du dann auch lernst, wo die ganzen Nazis alle sind. Ja, vielleicht ist es doch extra ständig von der Pegizei gesprochen. Ah. Ich meine, vielleicht ist es ja für den Ostdeutschen ein Affront, wenn eine Gruppe Antifa, die sich gerne marxistisch gibt, ankommt und sagt, wir sorgen hier für Recht und Ordnung. Vielleicht wollen die von Marxismus durch die DDR-Erfahrung einfach nichts wissen. So, vielleicht genau. Ist das ja der Fall, also, Ewe, weil die Leute damals in Gulags verschleppt worden sind. Ewe, das und kann aber nicht sein, weil ich habe gerade gelernt, dass die da nichts geerbt haben. Also auch die keine Angst vor Marxismus und so. Das ist als rote Angst, was du hier schon wieder verbreitest. Ja, und, rote Angst. Ja. Ich sag's dir, gelbe Angst haben die Leute. Und davon mal ganz abgesehen, wenn ich mir diesen Menschen angucke, der diesen Redebeitrag abgibt. Also Soja, Alter. Ich mag das kann ich Soja-Meme ja, auch das, nicht, aber... Das in diesem Fall kann ich das aber bestätigen. Also als der Herr, der war ja hier Bundestagsdirektkandidat in Hannover schon zweimal. Und über den war unter anderem zu lesen, dass er halt vegan lebt. Also dieser Mann ist wortwörtlich ja. Soja. Ja. Guck doch mal, wie ungesund der aussieht. Der muss ja Veganer sein. Ja. Ich meine, wie kommen die Leute eigentlich darauf, dass Menschen in der DDR, die Sowjets miterlebt haben, dass die das klasse und toll finden, wenn Antifa-Spacken ankommen und irgendeine Scheiße von Marxismus reden? Marxismus und Gulag geht Hand in Hand. Und ich stelle mir das nicht als einfach vor, in einem Staat zu leben, wo du weißt, dass du verschleppt werden kannst, weil dein Nachbar, dein Kind oder ein Familienangehöriger dich bei irgendwelchen staatlichen Behörden verpfeift. Und dann gibt's da die Antifa, die ganzen Parolen, die Staatslenker der Sowjetunion auch geil finden, die sagen, oh, der Trotzki, wäre der nur da gewesen, dann wären da keine 15 Millionen Menschen in Konzentrationslagern verhungert, wobei der Trotzki sogar noch selber die Gulags als erstes eingebracht hat in die revolutionären Garden, in ihre taktischen Gespräche. Vielleicht findet man einfach so eine Organisation einfach gar nicht in Ordnung. Und dann steht dieser Lappen hier und sagt, die machen wichtige Bildungsarbeit. Meine Fresse, Alter. Hirnschäden durch Soja, habe ich neulich einen Artikel gelesen. Aber ich weiß nicht, ob er wissenschaftlich war. Aber irgendwie erinnere ich mich an den. Ich weiß gar nicht, warum. Oh Gott. Unglaubliche Relativierung und Angriff auf Angela Merkel zurückzunehmen. Es ist sehr wichtig, dass man geschlossen, gewaltfrei, gemeinsam gegen Nazis und Rassisten auf die Straße geht. Das hat Angela Merkel sehr klar gemacht. Aber Moment mal, was ist denn, wenn andere Leute auch gewaltfrei auf die Straße gehen wollen und dann kommen eure Leute und machen irgendwie, sperren deren Weg, den sie laufen wollen und verhindern die daran, ihr demokratisches Recht auf Meinungsäußerung auszuüben. Wie sieht's denn damit aus? Ist es nicht auch schon Gewalt? Wenn Worte Gewalt sind, was ist dann eine Blockade? Hm? Liebe. Das ist eine Liebesblockade. Guck mich an, wenn ich mit dir rede, du Lackel. Das ist eine demokratische Liebesblockade. Ich finde Ihre Frage sehr schön, weil Sie damit eigentlich den Bundesbürgern dargelegt haben, dass Sie die Antifa nicht als linksterroristische Organisation verstehen. Und das ist in der Tat sehr interessant, denn doch die gleiche Organisation hat doch auf Indymedia ganz groß geschrieben, mit denen Sie ja zusammenarbeiten und im Übrigen, was auch ganz interessant wäre, eine Untersuchung der Verstrickung, die Sie alle mit der Antifa nämlich haben. Das müssen Sie sich auch gefallen lassen. So, ja, das wissen Sie und darum schreien Sie auch so. Sie können einfach immer nur, vor allen Dingen Sie von der Linken, immer nur Buh rufen, wenn es um sachliche Politik geht. In die Media, die Antifa schreit dort, Gaspistolen an die Schläfe von Menschen zu setzen, um sie zu töten. Und mit diesen Leuten wollen Sie zusammenarbeiten, schämen Sie sich. Da gibt es überhaupt nichts klarzustellen. Das müssen Sie sich gefallen lassen. Das ist furchtbar. Während ihr Stegner dann noch dahin trommelt, das Personal der AfD zu attackieren. Was meint er denn damit? Uns niederzuschlagen, wie dem Bundestagsabgeordneten Uwe Kammern jetzt gerade am Infostand? Wollen Sie uns verprügeln? Was wollen Sie denn machen? Sie haben schon lange den demokratischen Korridor verlassen. Auch ja, das ist auch schon wieder so ein Ding mit diesem Gauland-Zitat von wir werden sie jagen und so. Ich meine, das kann man halt als Metapher verstehen. Oder man kann sich dumm stellen. Und ja, weiß ich nicht. Ja, aber da kam ja nach Chemnitz dann auch gleich so die, ja, hat der Gauland doch gesagt, wir wollen sie jagen. Und jetzt werden von Hunderten Vermummten werden Ausländer gejagt in Chemnitz. Ja, absolut. Also wie gesagt. Dass der Spruch in einem ganz anderen Zusammenhang gefallen ist, dass es um die Regierungsparteien ging, die er parlamentarisch jagen will. Das ist dann allen egal. Da sind Worte dann auf einmal nicht mehr so wichtig, wie wenn es darum geht, den Leuten zu zeigen, wie man mit falschen Pronomen Menschen umbringt. Wenn du so ein falsches Pronomen nämlich nimmst und direkt am Kopf aufsetzt, ne, brauchst du dir gar keine richtige Pistole kaufen. Präsident, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Herr Schneider, Sie haben hier reine Propaganda verbreitet. Herr Gauland hat heute noch mal eindeutig festgestellt, dass wir uns gegen jeglichen Extremismus wenden und auch gegen Übergriffe, die es auf Chemnitzer Demonstrationen gegeben hat. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass es dies, was Sie hier beschrieben haben, auf unseren Demonstrationen nicht gegeben hat. Sie haben hier gerade eben im Hohen Hause gesagt, bei uns wären irgendwelche Nazi-Hools aufmarschiert, die gerufen hätten, wir sind die Fans Adolf Hitler-Hooligans. Dies ist absolut unwahr. Das hat auf unseren Demonstrationen nicht stattgefunden. Sie wissen genauso gut wie ich, dass das eine Falschbehauptung der Tagesthemen war, die korrigiert werden musste. Das hat auf anderen Demonstrationen stattgefunden und nicht auf den vernünftigen Demonstrationen der AfD in Chemnitz. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Und ich möchte noch eins sagen. Wir wenden uns gegen jeden Extremismus, während Sie es offensichtlich nicht tun. Herr Bundestagspräsident Schäuble hat gestern eine wirklich gute Rede gehalten und er hat sich gegen jeglichen Extremismus von links und rechts gewandt. Diejenigen, die nicht geklatscht haben, das waren Sie, das war die SPD, das waren die Linke, das waren die Grünen. Das ist entlarvend. Kollege Schneider, wollen Sie antworten? Bitte schön. Sehr geehrter Kollege, ich weiß exakt, was ich gesagt habe. Am Sonntag nach dem Totschlag an dem jungen Mann in Chemnitz fand die erste spontane Demonstration statt mit 800 Hooligans, die durch Chemnitz gezogen sind. Hören Sie mir genau zu. Am Montag fand die zweite Demonstration statt. 1000 bis 2000 Demonstranten auf der Seite der eher politischen Mitte. Was macht er denn da mit seinem Arm? Ah, oh, Hitlergruß bei der SPD. Ja, ey, das ist ja krass im Parlament. Das sind die Nationalbolschewiken. Ich sehe es genau. Bis 8000 Leute, die auf der rechten politischen Seite demonstriert haben. Warten Sie es ab. Warten Sie es ab. Dabei sind diese Sprüche gefallen. Am Montag. Meine Mitarbeiter aus meinem Büro aus Erfurt sind da hingefahren nach Chemnitz. Sie haben sich nicht sicher gefühlt. Es waren 800 Polizisten da, viel zu wenig. Und die Entscheidung, ob das dort brennt oder nicht, haben die Hooligans getroffen. Am Samstag drauf war ich in Chemnitz. Ich weiß nicht, ob Sie da waren. Es gab zwei Demonstrationen. Eine, bei der war ich, und eine, die hat die AfD aufgerufen. Da waren auch 5.000 bis 6.000 Demonstranten da. Die ist gemeinsam gewesen mit Pegida, mit Pro Chemnitz. Sie sind gemeinsam marschiert, die ist vereinigt worden. Und aus dieser Demonstration heraus sind unsere Sozialdemokraten angegriffen worden. Das sind die Fakten und denen können Sie sich auch nicht entziehen. Moment mal, angegriffen worden. Ich habe auch viele Sozialdemokraten gesehen, die da offensichtlich gute Laune hatten an dem Samstag. Es gibt da so Selfies von hier Schwesig und Özegurt und so, wo sie sich lachen und Spaß haben. Also irgendwo, ich weiß es nicht. Der nächste Redner ist der Kollege Otto Fricke, FDP-Fraktion. So, naja. Haben Sie den Schäuble in der zweiten Halbzeit ausgewechselt, oder was? Ja, das wechselt da ja immer durch. Das ist ja auch schon ein paar Stunden drin. Wir sind ja schon fast bei 3 Stunden hier in dem ganzen Prozedere. Ah, sind ja dann nur noch 5. Also ein Politiker, der kann keine 8 Stunden arbeiten, aber hier so, weißt du, da muss nach 3 Stunden gewechselt werden. Mal wieder typisch. Ja, diesen also. Sitzungsvorsitz. Da. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich an dieser Stelle als erstes ganz herzlich bei Martin Schulz bedanken, dafür, dass er hier mal eine klare Ansage gemacht hat. Rechtsradikale in diesem Parlament sind nicht nur ein Problem, Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich. Und wenn man sich das anguckt, dann haben sie außer dumme Sprüche keine Inhalte, keine Lösung. Das ist peinlich, es ist weder bürgerlich. Man muss sich diese Traurigen da nur angucken und dann weiß man, von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazugehört. Hass macht hässlich. Schauen Sie in den Spiegel. Wow. Wenn Sie sich das angucken, dann werden Sie feststellen, dass es keine Inhalte gibt. Herr Gauland gibt ja manchmal Interviews, ab und an sollte man sie sich antun. Bei einem seiner Sommerinterviews hat er gesagt, zum Klimaschutz, ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was der Mensch gegen Klimawandel tun kann. Zu Digitalisierung hat er gesagt, von einer Strategie zu Digitalisierung kann nicht die Rede sein und ich wüsste im Moment auch keine. Während Herr Meuthen als Bundessprecher die Abkehr von der zwangsfinanzierten Umlagesystem fordert, stellt Herr Gauland fest, dass er nicht glaube, dass wir vom Umlagesystem wegkommen und so weiter. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von wem? Von Rechtsradikalen brauche ich keinen. Danke. So, heißt also, wenn Sie sich dann... Ein bisschen Anstand, Kars, aber den hast du halt nicht. Ich weiß, aber trotzdem, du könntest es versuchen, weil du gerade jetzt, wo du im Parlament bist, nimmst du all deinen Anstand zusammen, dann klappt es vielleicht. Aber nein, du machst den Mund auf und es kommen nur Beleidigungen raus. Das im Ergebnis angucken. Ja, wie ist das mit den Getroffenen, nicht? Das merkt man doch. Rechtsradikale können spalten, sie können hassen. Sie können an den Hass appellieren und wenn Sie dann selber einmal angesprochen werden, dann reagieren Sie genauso, weil Sie wissen, dass es stimmt. Schauen Sie in den Spiegel, dann sehen Sie, was diese Republik in den 20ern und 30ern ins Elend geführt hat. Könnte es vielleicht sein, dass wenn ich dich einen linksradikalen Bombenleger und RAF-Sympathisanten nenne, dass du dich dann auch irgendwie verwahrst und sagst, bin ich aber gar nicht und sie verstehen mich da falsch oder so? Nein? Nee? Nö, wenn sich Leute aufregen, dann hat man auf jeden Fall recht. Haben wir gerade gelernt. Ja. Und wenn man dann von der AfD ab und zu mal sowas wie Inhalte mitkriegt, dann kämpfen sie für die Reichen, dann kämpfen sie gegen die Rente, dann kämpfen sie gegen alles das, was dieses Land zusammenhält. Gleichzeitig ist es so, dass die AfD in diesem Land die Partei ist, die sich hier hinstellt, und das kann man ja beobachten, 40 Milliarden mehr für die Verteidigung ausgeben will, aber nichts für die Rentner. Man kennt das, von Rechtsradikalen kann man keine Lösung erwarten. Und wenn sie dann jetzt auch noch gehen, kann man ihnen nur einen Spruch zurufen. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Kars, reden Sie weiter. Doch, dass es im Bundestag auch wieder sachlich zugehen kann, immer dann, wenn die AfD weg ist. Kommen wir also nun zu diesem Haushalt. Dieser Haushalt ist ein guter Beweis dafür, dass in diesem Land Sachlichkeit zu sprechen gerade. Warum erdreist er sich da Sachlichkeit reinzubringen, indem er sie erst mal irgendwie 5 Minuten lang provoziert, bis sie genug haben? Ach Gott, ey, müsste man euch vielleicht Kindergärtner an die Seite stellen? Würde das vielleicht helfen? Und ein Bällebad neben dem Plenarsaal vielleicht? Genau, das wäre auch so gut für die Anerkennung von sozialen Berufen, wenn jeder, wenn das als Bundestagsleute in einem Bundestag arbeiten. So. Bundestagspfleger. Also ich habe ja schon öfters vorgeschlagen, dass man die Menschen in Deutschland chippen sollte, damit man ihnen Beruhigungsmittel verabreichen kann, wenn irgendwas politisch Unangenehmes passiert. Für Politiker hingegen hätte ich die Idee, dass man ihnen einen Chip einsetzt, wo man dann auch verschiedene Substanzen absondern kann, dass sie etwas aggressiver oder ruhiger werden und dass die jeweilige Partei dann live im Internet sozusagen die Dosis steuern kann, während der Redner vorne steht. Das finde ich nicht schlecht. Wisst ihr so, da könnte man den anderen ein bisschen mehr Feuer unter den Hintern machen, die zu trocken sind und denen, bei denen zu viel ist, so ein bisschen einen Dämpfer geben. So, was halt. Das wäre demokratische Nanotechnologie. Genau. Mit dem Demokratie leben, mit dem Demokratiegesetz, ja. Ja, viel mehr wollte ich von dem Typen eigentlich gar nicht zeigen oder wollte den Rest auch noch hören. Nö. Niveauvoller wird es wahrscheinlich nicht. Nee, komm. Nee. Man kann halt noch für die Leute, die es draußen vielleicht nicht wissen, noch ein bisschen was über ihn erzählen. Zum Beispiel, dass er, als er noch, ich glaube, in Hamburg war, in die Fangschaltung reingelatscht ist, die die Polizei bei einer Kollegin von ihm aufgebaut hat, die er wohl nachts des Öfteren mit Telefonterror bedroht hat und sie eine Schlampe genannt hat und solche Sachen. Also, ich muss mir das gerade mit dieser Stimme vorstellen. Du Schlampe. Also der Mann ist sicherlich, und ich habe einen Artikel über seinen Aufstieg in der SPD gelesen, also das ist so ein richtiger, der, man sagt ihm nach, er habe halt gerade so gerne so Veranstaltungen veranstaltet, wo junge Leute dann hinkommen, wo es dann auch umsonst zu trinken gibt und Party und so und sich so ein Netzwerk aufgebaut, mit dem er dann nach und nach die etablierten Leute in der SPD kaltgestellt hat. Und hätte der Scholz ihm nicht irgendwann gesagt, er soll aufhören, wäre der jetzt vielleicht auch noch einflussreicher, der Mann. Okay. Sag mal, wer sind denn da die Leute, die da oben sitzen? Zuschauer. Cool. Da kann man ja reinsetzen, da sieht man das ja live. Ja. Opex, das ist nicht wie bei euch. Wie, was meinst du bei euch? Wo komme ich wirklich her? Ja, okay, ja. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, die beklagenswerte Spaltung unserer Gesellschaft, sie wird von dieser Bundesregierung betrieben. Das wird vielleicht nirgends so sehr deutlich wie im Haushalt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Denn hier. Ach ja, hierzu nochmal ein paar Details, worüber wir hier gerade reden. Also das ist immer noch die Beratung zum Etat des Bundeskanzleramts, aber dieser Kultur- und Medienetat, der gehört halt eben mit dazu, was ich auch vorher noch nicht wusste. Und unter anderem wird da drin die Deutsche Welle wird damit finanziert, was ich auch noch nicht wusste. Also quasi Medienauslandskram Deutschland in der Welt irgendwie medial vertreten, ist Teil des Kanzleramtes. Also ja, da habt ihr es. Und dann gibt es halt noch so irgendwelche Denkmalpflege, irgendwelche Dinge, die irgendwie, man sagt dann, von nationaler Bedeutung sind. Deswegen sind die da mit drin, weil normalerweise diese ganzen Sachen eher Landesaufgabe sind. Aber so ein paar Sachen sind halt auch Bundesaufgabe. Und die sind halt eben auch in diesem Etat drin. Hier haben wir es mit dem Ideologiezentrum, der scheinbar ansonsten so orientierungslos, so beliebig agierenden Regierung Angela Merkels zu tun. Dieser Haushaltsplan, meine Damen und Herren, atmet zumindest zumeist den linken Zeitgeist, er huldigt dem kulturmarxistischen Zeitgeist der 68er und ihrer Apologeten. Ja, und das war der Punkt, wo das Wort Kulturmarxismus im Bundestag gefallen ist. Rebel? Gedanken? Die sind frei. Niemand kann sie erraten. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, wie wir Bier holen. Ja, ja. Er fördert nicht Kultur, wie er vorgibt. Er fördert nicht die Medien, wie er vorgibt. Nein, dieser Haushaltsplan fordert gewünschte Kultur, er fordert gewünschte Berichterstattung. Und weil er so angelegt ist, deshalb spaltet er. Der freie kritische Geist in Kultur und Medien und damit auch in der Gesellschaft wird mit allen Mitteln des Mainstreamings, also letztlich der Gleichschaltung, immer weiter eingeschränkt. Kultur und Medien müssen unabhängig sein. Ja, sollten aus Gründen der Dialektik sogar die antithetische Seite zum Politikbetrieb darstellen. Keinesfalls aber sollten eine Vielzahl von Kulturorganisationen und Medien durch üppig gefüllte Futtertröge gefügig gemacht werden können. So erzeugt man ein willfähriges und abhängiges Hofstaatsschranzentum, meine Damen und Herren. Ja, aber das Volk muss doch erzogen werden. Man muss doch das Volk erzählen, sonst wissen sie ja nicht, was wichtig ist und was richtig ist und Zivilgesellschaft und so. Ja, ich weiß auch nicht, ob das in diesem Kulturbudget jetzt wirklich so rauskommt, ehrlich gesagt. Ja, das worüber der Herr da jetzt gerade redet, also. Etliche Einzeltitel, Programme, Projekte herausgreifen. Überall schlägt es uns entgegen. Es geht so gut wie immer um Umbau unserer Gesellschaft. Um die Durchsetzung einer vermeintlich bunten Multikulti-Diversitäts-Integrations-Phantasma- und Gender-Gaga-Vielfaltsideologie. Ich weiß noch nicht, was dieses Blattwerfen da irgendwie so, ich meine, soll das Satire sein oder? Ich verstehe das auch nicht. Das ist wirklich seltsam. Ich verstehe, was er aussagen will, okay. Aber dass er das so thematisiert, so total plump. Dafür wird das Geld des Steuerzahlers mit vollen Händen ausgegeben. Knapp 1,6 Milliarden Euro sind es inzwischen. Mit diesem Geld verpflichtet man sich den Kultur- und Medienbetrieb zusehends. Man schafft sich den alimentierten Kulturbourgeois aus dem linken Schüste-Milieu. Denn darum geht es in Wirklichkeit. Abhängigkeiten schaffen, Gefolgschaften aufbauen, erwünschte Ideologie transportieren, um dann Sprache, Begrifflichkeiten, Bedeutungen manipulativ zu verzerren und in das Gegenteil umkehren zu können. Meine Damen und Herren, der künstliche Umbau unserer bisher weitgehend homogenen, leistungsstarken deutschen Gesellschaft, quasi feudalistisch von oben herab, hat weder mit Kunst, hat noch was mit Kultur, noch was mit freien, unabhängigen Medien zu tun. Dieser Haushaltsplan instrumentalisiert Kultur. Dieser Haushaltsplan instrumentalisiert Medien. Er macht Kultur und Medien zur Propagandawaffe, zur Agitprop-Plattform gesellschaftspolitischer Umformierung. Diese Betonung ist so merkwürdig. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ja, er sagt schon die Sachen, die man so messen kann und feststellen kann. Das stimmt schon. Aber ja, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich mit der deutschen Welle und irgendwelchen... Ah nee, darauf bezogen wahrscheinlich nicht. Nee, aber dass halt der Geld für diese Sachen ausgegeben wird. Weil und das ist ja halt eben... Ne, also das ist jetzt in diesem Fall nicht irgendwie eine Kommune, die irgendwelche schwulen Zentren unterstützt oder was, der Teufel nicht wie was, sondern das ist halt der Kulturhaushalt vom Bund. Das werden schon irgendwelche dicken Sachen irgendwie sein, die da drunter fallen. Keine Ahnung, Brandenburger Tor und so. Also, ja, da sind schon mehr Sachen drunter, ja. Er greift sich dann schon so ein paar Dinge raus und ich bin mir auch mit seiner Zahl, die er da gesagt hat, mit 1,6 Milliarden, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ja gut, die wird er ja sicherlich irgendwo rausgelesen haben, aber... Ja, okay, ja. Ja. Worauf die sich dann auch beziehen. Ich denke auch schon, dass die deutsche Welle ordentlich Geld kostet, ne? Aber ich meine, das ist ja jetzt auch keine kleine Veranstaltung. Da arbeiten ja schon ein paar Leute. Und, meine Damen und Herren, damit verkennt er auch die Demokratie und verkehrt die Demokratie in ihr Gegenteil. Mir fällt bei diesem ganzen Ansatz nur ein Zitat von Gottfried Benn ein. Und der sagt, das wird ihm zugeschrieben, das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen. Es geht auch nicht an seiner geistigen Armut zugrunde, sondern es geht zugrunde an dem hündischen Griechen, seine Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Was zum Teufel? Es geht zugrunde an dem hündischen Griechen. Was haben die Griechen jetzt schon wieder damit zu tun? Was haben die Griechen nicht damit zu tun, Abel? Das sollte doch die Frage sein. Die Griechen haben doch ihre Finger in allem drin. Abel, wo warst du? Hellenistische Weltverschwörung. Wo warst du, Abel? Ich hab Bier geholt. Hey, dieser Mann hat sich gerade auf den Kulturmarxismus der 60er Jahre berufen. Und du warst nicht da. Also einmal mit Profis, die kein Bier holen. Kulturmarxismus. Ich glaube, ich habe dieses Wort schon mal gehört. Und eine richtig merkwürdige Rede abgelassen. Hä? Aber warte mal, Kulturmarxismus ist doch gar nicht Marxismus. Was ist da los? Das stimmt gar nicht. Ja, das ist ja der soziolinguistische Konstruktivismus. Wenn man von Kulturmarxismus spricht, meint man die Einflussnahme einer aktivistischen Gruppe, um Kulturgüter zu verändern. Sie bedienen sich hierbei verschiedenster Theorien aus den Schulen des Poststrukturalismus, des Postmodernismus, der kritischen Theorie und des klassischen Marxismus. Und Griechenland. Sind aber in diesen Theorien nicht unbedingt einheitlich geschliffen. Also Widersprüche können gerne geweckt werden. Es geht letztendlich darum, dass man einem Kulturbetrieb einen politischen Stempel aufdrückt, wie zum Beispiel behauptet, ihr seid aber alle frauenfeindlich und dann Veränderungen wahrnehmen möchte in dieser Sphäre der Kulturschaffenden. Der nette Herr Renner hat auch hier Dialektik erwähnt gehabt. Da musste ich sofort an dich denken, Ebel. Dialektik, ich sag's dir. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Martin Rabanus. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen kleinen Moment hatte man ja die vage Hoffnung, dass der Abschluss dieser Debatte in Sachlichkeit und getragen von Fakten hätte stattfinden können. Dann kam die AfD wieder in das Parlament zurück und der Herr Renner, das heißt, ich weiß gar nicht, Herr Renner, ob Sie das ernst meinen, was Sie da sagen. Also, wenn man das sich anschaut, also dieses feiste Selbstzufriedene in Ihrem Gesicht, wenn Sie diese Absurditäten und diesen Unfug hier verbreiten, da habe ich tatsächlich den Eindruck oder die Hoffnung oder den letzten Funken von Hoffnung, dass es Realsatire ist, was Sie hier abziehen und nicht wirklich parlamentarisch ernst gemeint sein kann. Für den Fall, dass das ernst gemeint ist, kann man wirklich nur sagen, dass es vollkommen jenseits der wirklichen Welt. Denn es geht hier überhaupt nicht um die Frage, Künstlerinnen und Künstler, Journalisten, Kreative, Filmschaffende und wen auch immer gefügig zu machen. Was ist das eigentlich für ein Bild, das Sie transportieren von denjenigen, über die Sie hier reden? Glauben Sie ernsthaft, die Kunst und Kultur, die Protagonisten, all diejenigen in den unterschiedlichen Einrichtungen, Verbänden, in den kreativen Sparten, würden sich so mir nichts, nicht, dir nichts einkaufen lassen? Ja. Ich glaube das schon. Ja, ich glaube das sofort. Nein. Ihr habt auch nicht irgendwie nach Chemnitz die Leute geradezu gezwungen, sich auf eurer Seite zu äußern. Nein, auf keinen Fall. Und das haben wir auch bei Hitler gesehen. Der hat ja auch überhaupt niemanden gehabt, der für ihn Kultur und Kunst gemacht hat. Es gab ja gar kein Wunschkonzert. Es gab keine Zara Leander. Es gab keinen Veit Harlan. Die waren alle, haben wir uns alle eingebildet. Gott, oh Gott. Ja, generell war Kultur und Politik schon immer so komplett getrennt, dass man beides gar nicht in einem Satz erwähnen ja, kann. Ja, jetzt, jetzt habe ich ja das ultimative Gegenargument. Ich meine, guck dir mal diese ganzen Leute alleine, gut, die kriegen jetzt aus diesem Topf kein Geld, aber es gibt natürlich auch noch genug Leute, die jetzt machen können, was sie wollen, irgendwie über Keiner muss ein Bulle sein, singen und so und sich trotzdem noch vom Bundespräsident irgendwie loben lassen oder Werbung machen lassen für irgendwelche Veranstaltungen. Ich meine, man könnte ja sagen, der Kulturkonservativismus fördert klassische Musik. Weißt du, sowas könnte man doch auch sagen. Aber nee, man will sich darauf versteifen, dass sich die Politik und die Kultur noch nie irgendwie miteinander beschäftigt haben. Auch wenn man davon reden kann, dass Politik 10 Jahre downstream from culture ist. Ja, und ich finde es halt auch komisch, dass man das einfach so nebenbei jetzt sagt. So, ja, die ganzen vielen Journalisten, wo ich mir denke, wir haben Journalisten, die aus dem Etat des Kanzleramtes irgendwie finanziert werden. Und aber das ist alles unproblematisch, oder was? Absolut. Also, das ist ja stark, dass Sie einer Bundesregierung, auch einer von SPD und CDU getragenen, so viel Durchgriffsmacht zutrauen. Aber das ist wirklich jenseits dessen, worum es hier geht. Ah, ist nicht auch die SPD ein Medienunternehmen, ein verdammt großes, so, was auch immer. Rabanus, du bist toll. Ja, Deutsche Verlagsgesellschaft heißt das, glaube ich, das Medienunternehmen von der SPD. Ja, guckt euch das mal an. Worum es geht, und das ist das, was dieser Teil des Einzelplans 4 von BKM auch leisten kann, ist es, im Bereich der Bundeskulturpolitik das zu tun, was zu tun ist, nämlich sich Werten zu vergewissern, Werte zu stärken, Werte zu vermitteln, Räume zu schaffen, in denen wir tatsächlich Kultur sich entwickeln lassen können. Das passiert in unterschiedlichsten Dimensionen. Das passiert in der Dimension, dass man sich der Geschichte bewusst wird und bleibt. Ja. Wir finanzieren Museen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit all den Einrichtungen, unser Haus der Geschichte. Wir arbeiten im Bereich Erinnern und Gedenken. Frau Staatsministerin Grütters hat Jugend erinnert genannt, das ja einen korrespondierenden Programmteil sozusagen auch hat im Auswärtigen Amt, um das sich Frau Staatsministerin Müntefering kümmert, also diese Verknüpfung der Kulturpolitik innen und außen auch herstellt, im Humboldt-Forum, das auch nochmal deutlich sichtbar werden lässt. Erinnern. Zum Thema Erinnern. Also ich habe die Tage ein Buch gelesen von André Glucksmann, das heißt Köchin und Menschenfresser über die Beziehung zwischen Staat, Marxismus und Konzentrationslager. Und klar möchte ich innerhalb von Deutschland natürlich die deutsche Erinnerungskultur, wir haben andere Dinge auf dem Gewissen. Deswegen ist natürlich eine Erinnerung hier an die Nazizeit wichtig. Was ich allerdings interessant fand, war der Spruch, Arbeit ist Ehrensache, Ruhm, Mut und Heldentum. Das war ein Spruch, den man oftmals in Gulags am Eingangsbereich hingemacht hat am Tor. Und es war ein Motto, was innerhalb von den russischen Konzentrationslagern sozusagen den Menschen einen Rahmen geben sollte für ihre Erfahrung im Konzentrationslager. Und dann habe ich den Spruch, Arbeit ist Ehrensache, Ruhm, Mut und Heldentum eingegeben. Einmal mit Anführungszeichen und einmal ohne Anführungszeichen. Und ich habe mit Anführungszeichen habe ich ein Resultat in Google gefunden. Ein fucking Resultat. Ja. Ohne Anführungszeichen habe ich, was waren es, 3000 Resultate gefunden. Und ich möchte es nicht wertend gegenüber dem einen oder dem anderen machen. Also ich möchte es nicht in einer Wertung, in einer Rangfolge machen zwischen dem Konzentrationslager, dem Vernichtungslager der Deutschen, und ich möchte es dem Gulag nicht gegenüberstellen. Mein Punkt ist aber, Arbeit macht frei, hat man 40 Millionen Ergebnisse. Und ich möchte jetzt bei Gulag jetzt nicht unbedingt 28 haben oder 32, aber irgendwie nicht mal mehr 100.000, nicht mal mehr 50, nicht mal mehr 10. Du findest über Gamergate mehr wie im deutschen Sprachgebrauch über die Sprüche, die man im Gulag den Leuten von Latz geknallt hat. Ja, ist aber nicht deutsche Kultur, Abel. Deswegen ist es nicht relevant, auch in der Suchmaschine nicht. Und deswegen muss man das auch nicht wissen. Das Ding ist aber, dadurch, dass ja die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt war von den Sowjets, hat es ja auch irgendwo irgendwie was mit der deutschen Identität zu tun. Weil ja sozusagen diese Drohung davon, dass man in Lager kommen kann, ja, durchaus vorhanden war. Und ja, also es hat ja nichts mit der deutschen Identität zu tun. Und ich finde einfach nur dieses 3.400, lass es 10.000 sein, lass es 50 oder 100 sein. Es muss keine Million sein, aber 3.400 Resultate und mit Anführungszeichen ein fucking Resultat, wow. Wo ich Herrn Dorgalo, dem Generalintendanten, jetzt eine glückliche Hand und auch das Quäntchen Glück wünsche, das eben selbst der Tüchtige braucht. Es gibt andere Dimensionen. Wir sichern unser historisches Erbe, auch das in verschiedensten Einrichtungen mit diesem Bundeshaushalt, in den Bundesarchiven, mit der Stasi-Unterlagenbehörde, mit der Deutschen Nationalbibliothek, aber auch mit der Deutschen Digitalen Bibliothek, im Bereich der Denkmalpflege, aber auch im Bereich des Filmerbes, was in besonderer Weise wichtig ist. Was mir persönlich auch immer sehr am Herzen liegt, ist die Deutsche Welle, auch das ist genannt worden. Ich bin sehr froh, dass der Aufbaupfad dort vorangehen kann mit jetzt 356 Millionen Euro insgesamt. Ich erinnere natürlich auch das Kanzleramt und Frau Grütters und Frau Bundeskanzlerin auch in Abwesenheit an die Absichtserklärungen der 65-Jahr-Feier hier im Hause, wo wir noch ein Stück des Weges vor uns haben. Aber auch da sind wir dran. Was ich abschließend noch erwähnen will, sind zwei Punkte. Das eine ist die Frage, oder sagen wir mal unter der Überschrift Kulturorte in der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Zwei Aspekte. Der eine Aspekt, wir wollen, im Koalitionsvertrag ist das angelegt, uns als Bund stärker auch in der Region für die Erhaltung von Kulturorten engagieren. Wir wollen das Programm Invest-Ost ausweiten bundesweit. Ja, ich glaube, der Rest ist nicht so interessant. Ja. Ja, das war es jetzt auch quasi mit den Sachen, die ich mir jetzt aufgeschrieben hatte von dieser Debatte. Das Einzige, was ich jetzt noch vorschlagen kann, also es gab eigentlich, das war jetzt die das Größte jetzt aus der Sitzung vom Mittwoch war es, glaube ich. Und am Donnerstag war auf jeden Fall auch nochmal eine Stunde 45 Minuten der Etat des Familienministeriums an der Reihe. Das war aber wie immer, also so ein bisschen Demokratie leben ist toll, mal gute Kita-Gesetz kommt bald, tralala. Und dann hatten wir auch noch den Etat des Innenministeriums, auch nochmal mit einer Stunde 47 Minuten. Da würde ich vielleicht ganz gerne einfach mal durchskippen durch die ganze Zeit, immer mal so ein paar Sekunden laufen lassen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten können wir jetzt auch Schluss machen. Schreibt uns im Chat, schreibt, wenn ihr noch Bock habt, die anderen Debatten zu sehen, schreibt Kartoffelsalatrezept. Kartoffelsalatrezept, ja? Und wir gucken dann mal, wie oft das kommt und dann überlegen wir uns, ob wir da jetzt auch nochmal. Ich gehe kurz mal. Ich lese noch nichts. Treffen sich zwei Gefangene im Gulag. Sagt der eine, ja, wie lange bist du hier? Sagt der andere, ja, 25 Jahre. Sagt der andere, ja, was hast du gemacht? Sagt der andere, ja, nichts. Dann sagt er, ach komm, verarsch mich nicht. Wenn du nichts gemacht hättest, hätten sie dir nur 10 Jahre gegeben. Nee, Mann, das ist auch so echt schlimm, Mann. Das mit dem Holocaust-Ding, der Gedenkenkultur hier, es geht schon nicht zu weit. So, weißt du, es geht schon so weit, dass man einfach alles darauf beziehen kann und es trivialisiert, wenn es einem passt, aber dann irgendwie dann voll ernst nimmt, wenn es einem passt, so politisch. Und gleichzeitig spricht man seiner Opposition sämtliche Möglichkeiten ab, nur weil sie sich politisch irgendwie nicht positionieren, wie man selbst es tut. So, was ist das denn? Also, ich glaube, wenn ich so in den Chat gucke, müssen wir noch weitermachen. Warum klingst du so traurig hier? By the way, ich kann das Buch von Anne Applebaum, A Gulag, A History of the Soviet Camps, sehr empfehlen. Das ist ein interessantes Buch. Sind, was waren es, 600 oder 700 Seiten? Ist aber. Also, ich kann von meiner Mutter das Kartoffelsalatrezept sehr empfehlen. Das ist mit so Salatgurke und so einer ganz sahnigen Soße, das ist sehr lecker. Ja. Also ich kann auch das Buch von Isaevich Solzhenitsyn empfehlen, Archipel Gulag. Einfach, der Typ war einfach selbst für eine Zeit lang in so einem Gulag da und der schreibt unter anderem halt historische Sachen auf und halt seine Erfahrungen, die er gemacht hat. Also. Nach dem Tod von Stalin 61 wurde sein Buch sogar kurze Zeit in der Sowjetunion verkauft, war frei erhältlich. Hat man dann aber wieder eingestellt, weil es eben sozusagen den Schöpfungsmythos des sowjetischen Staates untergraben würde, wenn man sich halt dessen bewusst macht, wie viele Verbrechen man begangen hat. Ja, und jetzt relativiert man die Verbrechen in dem eigenen Land damit, dass man ja eigentlich doch gegen die Nazis gewonnen hat und das ist doch super geil. Und generell verpflichtet man sich jetzt einfach in die Religion da drüben. Das ist schlimm und das ist nicht gut und das sollte man nicht machen, weil das bringt nichts. Nee. Aber was so? Was weiß ich? Keine Ahnung. Ab geht's. Ich Mensch, Kinder, so nicht. Menschen. Aber die haben im Bundestag haben sie die Kulturmarxismus gesagt. Das ist aber eine Sache so. Ja, aber es war jemand von der AfD, also ich meine, du weißt genau, was das wird dem Wort nicht viel besser tun. Also sowieso. Ja. Eben, ich glaube, du müsstest dich jetzt vom Stream hier distanzieren, ja. Das wäre gesund, ja. Rette dein Gesicht, dein schönes. Ich distanziere mich von allem. Okay. Also ich war übrigens heute dann im Wald, da habe ich eine deutsche Eiche gesehen und die ist weggelaufen, als ich das Wildschwein an ihr schubbern wollte. Ja, das sind ja eh gerade alles Stream-Outtakes, ne? Das wird eh keiner hören. Marxismus ist Opium fürs Volk. Opium ist Marxismus fürs Volk. Ja. Das Volk ist. Ich sag jetzt mal lieber Opium als Rassismus, als Marxismus. Oder Rassismus, ganz egal. Und wie war der andere Spruch so, wenn Religion Opium fürs Volk ist, dann sind Atheisten Spielverderber. Wer würde kostenloses Opium ausschlagen, der noch ganz bei Verstand ist? So, der Spielverderber ist wieder da. Yay, wir haben jede Menge Kartoffelsalatrezepte gehabt. Das heißt, du darfst Plan A ausführen. Okay. Beratungen fort. Wir haben für die heutige Aussprache am Dienstag insgesamt eine Redezeit von 7 Stunden und 30 Minuten beschlossen. Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Ja, also wie gesagt, mein Plan wäre jetzt da immer so ein bisschen durchzuskippen, weil das, da habe ich jetzt keine Timecodes aufgeschrieben. Wenn das für alle okay ist, dann fahre ich jetzt sofort. Mach mal. Für Bau und Heimat. Im gewaltigen Haushalt gibt es 3 Bereiche, die ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte. Dass die Regierung sich auf ein umfassendes Paket für die Mieten. Nach den unmöglichen Sachen, die er gesagt hat, die alle irgendwie falsch verstanden und völlig in falschem Wortlaut verbreitet haben, darf er da immer noch auftreten. Schweinerei. Armes Deutschland, wirklich. Mieter für die Investoren verständigt hat. Und da geht es jetzt nächste Woche Schlag auf Schlag. Mit der Kanzlerin, mit den beteiligten Ministerien. Und wir wollen dort den Schulterschluss mit den Ländern, Kommunen und Verbänden pflegen, einen Grundstein legen für die größte Wohnraumoffensive, die es je in einer Bundesregierung gab. Und die Kollegin Barley hat ja schon im Kabinett eine Novelle beschließen lassen, die ja hier noch zu beraten und zu verabschieden ist, zum Mieterschutz. Dies alles, meine Damen und Herren, ist die richtige Frage auf die soziale Frage unserer Zeit, bezahlbarer Wohnraum. Dass wir die vereinbarten, von der Bundeskanzlerin vereinbarten Flüchtlingsabkommen mit Spanien abgeschlossen haben. Wir haben mit Griechenland das Flüchtlingsabkommen abgeschlossen. Ich habe gerade erfahren, das Abkommen mit Italien ist auch abgeschlossen. Es fehlen jetzt nur noch die 2 Unterschriften von dem italienischen Kollegen und von mir. Um Reisekosten zu sparen, tauschen wir die Papiere aus. Also wird es noch vielleicht ein paar Tage dauern, damit wir nicht zur Unterschrift zusammenkommen müssen. Aber auch das ist ein Erfolg. Richtig schlagkräftig. Ich darf euch auch noch unterrichten, dass wir gerade dabei sind, auch bei der Bremer Außenstelle Vorkehrungen oder Maßnahmen zu treffen, dass die Bremer Außenstelle auch wieder ihre Tätigkeit aufnehmen kann. Die war ja unterbrochen durch diese Untersuchungen und darüber bin ich froh. Also ich darf dem Parlament sagen, das BAMF ist auf einem besten Wege, eine ganz wichtige Aufgabe für unseen Staat zu erledigen. Ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Das gilt für die verbleibenden 4 Minuten und 56 Sekunden auch. Ich würde die Redezeit anhalten. Sie dürfen Ja oder Nein sagen. Nein. War das undeutlich? Nein. Gut. Sie sind frei. Also das Fachkräftezuwanderung. Da möchte ich einen Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden der FDP aufgreifen von gestern. dass er gesagt hat, es wäre ja mal erstrebenswert, wenn wir in dieser ganzen Thematik der Zuwanderung mal den Versuch unternehmen, ob es hier einen größeren gesellschaftlichen Konsens geben kann, auch zur Überwindung von Polarisierung. Wir werden also jetzt zuallererst einmal die Meinung in der Koalition bilden, den Gesetzentwurf machen. Aber ich hoffe, ich möchte Sie einladen, dass Sie sich dann beteiligen, dass wir bei einer so wichtigen Frage vielleicht sogar eine Zustimmung erreichen über die Koalition hinaus. Das ist wichtig. Wir haben in diesen Tagen wieder erlebt, dass ein starker Rechtsstaat eine starke Polizei braucht. Ich bin auch dem Bundespräsidenten dankbar, dass er vor einigen Tagen erklärt hat, wir brauchen eine starke Polizei. Und ich möchte diese Gelegenheit auch wahrnehmen, der Polizei auf verschiedenen Ebenen, den betroffenen Länderpolizeien aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber auch der Bundespolizei und den Landespolizeien anderer Bundesländer zu danken. Denn bei allen Diskussionen, die wir hier geführt haben und führen, dürfen wir nicht vergessen, dass die Polizei hier einen sehr guten Dienst geleistet hat. Des Bundesamtes für Verfassungsschutz gehört. Er hat umfassend und aus meiner Sicht überzeugend dargelegt seine Handlungsweise. Er hat manche Verschwörungstheorien überzeugend entkräften können. Und ich möchte auch sagen, er hat überzeugend Position bezogen gegen den Rechtsradikalismus immer und immer wieder. Ich kenne ihn auch schon länger und weiß dies auch schon länger, aber es ist auch wichtig, dass er dies gestern noch mal so eindeutig und wiederholt gesagt hat. Wir haben verstanden und wir wollen die Spaltung der Gesellschaft überwinden. Und wenn ich jetzt mal mir erlauben darf, die wichtigsten Maßnahmen in Erinnerung zu rufen in diesen 6 Monaten, dann war das nicht nur erstaunlich viel, was wir diskutiert und entschieden haben, sondern es dient auch sehr diesem Ziel, die Polarisierung, die sozialen Fragen in unserer Gesellschaft zu überwinden. Wir haben ein Rentenpaket verabschiedet mit einer Stabilisierung des Rentenniveaus auf viele Jahre und dass wir sagen können, das ist das Regelwerk für die Zukunft. Wenn ich das alles nach 6 Monaten im Zusammenhang betrachte, denke ich, hat diese Bundesregierung eine vorzügliche Arbeit geleistet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Regierungspolitik im Innenressort ist grundsätzlich zu ändern. Die Milliardenkosten für die Migration spotten der eigentlichen Probleme. 700.000 Abgelehnte werden weiter alimentiert. Ein Mafiaboss sagen, da werden Schüler ausgeraubt, mit gezogenem Messer wird ihnen Handy, Geld, Kleidung entwendet. Im Freibad werden Leute bespuckt, geschlagen, Mädchen sexuell belästigt. Auf der Straße herrscht das Recht des Stärkeren, der Regierung und Behörden. Diffamiert aber werden Bürger, die dagegen aufstehen. Frau Merkel, blind und taub für Migrantengewalt, sieht nichts als rechte Gewalt. Den Bürgern langt's, das massenhafte Unrecht der Illegalität wird toleriert, Migrantenkriminalität aber bagatellisiert und Proteste kriminalisiert. Stellen Regierung und Medien die Fakten auf den Kopf, vertauschen die Opferrollen. Man beschuldigt den, an dem man selbst schuldig geworden ist. Die einheimische deutsche Bevölkerung, das Gewissen dieser Regierung ist schwarz und nicht so groß wie die Angst vorm eigenen Volk. Es kommen keine Erwerbstätigen. Die Tür steht weiter offen. Jeder darf Asyl lügen, selbst nach Durchquerung sicherer Drittstaaten. Und Deutschland bietet lukrativste Aufnahmebedingungen weltweit. Ja, das Ding ist halt, wir haben was, sind knapp 1,7 Millionen Flüchtlinge, die wir seit 2013 aufgenommen haben, also nach Asylrecht, Leute, die halt hier sind. Und wenn du im Schnitt davon rechnest, dass die Leute knapp 1.000 Euro pro Monat ihnen zukommen, also nicht ausbezahlt, sondern mit halt allem drum und dran, was der Staat im Schnitt zahlt, nach Zahlen vom, politische Bildung. Wie heißt der Dienst nochmal? Bundeszentrale für politische Bildung. Genau, na, von denen habe ich die Zahlen. Und wenn du das ausrechnest, kommst du bei 20 Milliarden an, die der Staat halt ausgibt. Und wir haben das UNHCR permanent unterfinanziert. Da donnern wir kein Geld rein. Da könnte man ja, 70 Millionen Menschen helfen. Wenn du einfach nur sagen würdest, wir nehmen die Hälfte auf und tun den Rest ans UNHCR schicken, würdest du trotzdem zigfach mehr, dutzendfach mehr Menschen helfen und würdest tatsächlich das Beste aus deinem Geld rausholen, sozusagen the biggest bang for the buck, und würdest die Situation von Millionen von Menschen verändern. Und so haben wir, weiß ich, was wir haben. Aber ja, go for it. Sie zu stärken, sie wehrhaft zu machen und unseren Rechtsstaat handlungsfähig zu halten. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Haushalt 2019 schafft dafür die Grundlage, dass wir die richtigen Weichen stellen und diese Sorgen ernst nehmen und daraus die richtigen Konsequenzen ziehen. Dass wir sie mit ausreichend Personal versorgen, das ist ein wichtiger Baustein, das Personal und die Ausstattung, und dass wir auch effiziente Verfahren haben, damit Klarheit zu sorgen, denn nirgendwo ist Vertrauen wichtiger als beim Verfassungsschutz. Und wir wissen, dass es kein Zweifel daran bestehen darf, weder beim Verfassungsschutz noch sonst wo, dass Rechtsextremismus konsequent bekämpft werden muss. Da gibt es ein Problem, und deswegen sollten wir das hier anders handeln. Wir alle sind gefragt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier noch über 90% der Menschen hinter sich wusste, hinter denen noch heute vielleicht 40, 42, 45% der Wahlberechtigten stehen. Sache und hart, aber fair und im Umgang und Stil, dass eine solche Gesellschaft auf Dauer die Ränder stärker macht und die Mitte schwächt. Nationen in diesem Land gelingen, wenn sie quasi vielen Millionen ein personifiziertes Misstrauensvotum ausstellen. Tragen auch die Grünen dazu nicht bei, dass wir dieses Problem lösen. Sie werden vielleicht von Ihren Wählern andere Fragen gestellt bekommen. Aber, ja, deswegen habe ich auch den ersten Teil so gestaltet, dass ich diesen Applaus bekommen habe. Aber mit preußischem Amtsethos alle gleichmäßig informiert. Er hat ein politisches Programm und er unterlässt es, Vertrauen in diese wichtige Behörde aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Und das bedauere ich sehr. Werte dann durchsetzen. Ihre Revolution stößt auf unseren Widerstand. Vielen Dank. Der Minister, der für innere Sicherheit zuständig ist, freut sich über Straftaten, wenn sie von denen begangen werden, die er dann schneller abschieben kann. Das ist die öffentliche Sicherheit in diesem Land, ist der Zivil- und Katastrophenschutz. Das Deutsche Rote Kreuz und weitere Hilfsorganisationen haben Alarm geschlagen. Deutschland ist nicht gut auf den Katastrophenfall vorbereitet, Zuschuss aufzustocken. Die Linke sagt, hier muss dringend mehr investiert werden. Die Linke weiß aber nicht, wo das Geld herkommt. Nach dem Munde. Ja, Evel? Ja. Ja, die Linke weiß aber nicht, wo das Geld herkommen soll. Zu reden. Deshalb fordern wir Sie auf. Erstens, korrigieren Sie die Schieflagen in diesem Haushalt. Zweitens, entlassen Sie Geheimdienstchef Maaßen. Und drittens, treten Sie anschließend selbst zurück. Und wenn Sie das nicht tun, liebe Große Koalition, entlassen Sie auch den Innenminister. Vielen Dank. Das alleine, meine Damen und Herren, ist ein unfassbarer Vorgang. Beide Theorien sind weitgehend faktenfrei vorgetragen worden. Und beides sind nichts anderes als bekannte, und das konnten Sie eben an den Einlassungen von Herrn Curio und an Ihrem Applaus sehen, als rechte, ja rechtsextreme Verschwörungstheorien. Und die Verbreitung solcher Theorien und Erzählungen verbitten sich für jeden in diesem Land, der Verantwortung trägt, erst recht für einen Chef der Bundesbehörde, Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja, das verbietet sich für alle, da irgendwelchen Zweifel dran zu haben. Ja, weil wenn man erstmal ein ordentliches Narrativ gefunden hat, was der eigenen Sache dienlich ist, was sich an der mangelnden Faktenlage orientiert, dann will man auch nicht, dass da jemand dran rüttelt. Deswegen ist das Hassrede und Volksverrat. Wenn man sich da hinstellt und sagt, vielleicht ist es aber anders. Ja, aber wenn du irgendwie das vermeiden willst, ne, und vermeiden willst, dass die Gesellschaft als Ganzes irgendwie zusammenbricht, ne, dann muss man doch das Vertrauen von den Bürgern in die Politiker pflegen. Und das heißt, man sollte auf keinen Fall die eigenen Bürger irgendwie als Hate Speech Leute darstellen, wenn die mal einen kritisieren, so. wenn die mal nicht einverstanden sind, ne? Crazy überhaupt, Talk. Ja, ne, es ist verrückt, ne, es ist fast so, als wäre das mal zu so einem, zu so einer Bewegung von Leuten, die in Videospielen waren und gesagt bekommen haben, dass sie voll böse sind und dann irgendwann gesagt haben, ich habe keinen Bock drauf und dann will ich nicht mehr diese Spiele kaufen von den Machern, die mich so bezitteln und ich will nicht die Artikel lesen, die mich so darstellen, ne. So, und dann waren die erst recht sexistisch, weißt du, da zeigt sich das. Das ist ganz klar. Meine Damen und Herren, die letzte und entschlossen verteidigen, meine Damen und Herren. Und das heißt selbstverständlich, dass wir die entsetzlichen Straftaten wie in Chemnitz und Köthen von unserer Justiz entschlossen und unnachgiebig verfolgen lassen und dass diese auch scharf bestraft werden. Aber es heißt eben auch, dass man diejenigen, die solche Straftaten nutzen wollen, um verständliche und legitime Trauer für Volksverhetzung zu missbrauchen, dass man diejenigen, die aus den Problemen und Herausforderungen der Migration eine neue Rassenideologie konstruieren wollen, dass man denen ganz entschieden und entschlossen mit allen Mitteln des Rechtsstaats entgegentritt. Was? Endlich spricht es mal jemand an. Ich finde auch, dass Critical Race Theory und Gender Theory und dieser ganze Mist bekämpft gehören. Endlich ja, sagt's mal einer. Wollte ich auch gerade sagen. Der Meinung bin ich auch, Herr von Notz. Hey, dieses Abspielen und Skippen ist echt gut. Da sind die Leute, sind Leute gleich viel rationaler mit aus. Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz nicht eine Silbe wert, nicht eine. Stattdessen gestern Wortklauberei, Relativierung und Semantikseminare. Sie wollten gerade nach dem NSU Vertrauen zurückholen für den Verfassungsschutz. Das ist nicht gelungen. Das Vertrauen ist massiv erschüttert, meine Damen und Herren. Wer hat denn hier die ganze Woche eine Semantikdebatte geführt? Wer hat denn immer wieder wie eine Gebetsmühle von Hetzjagd, Pogrom und Horden und Hunderte Vermummter und diese ganzen Worte kamen nicht vom Verfassungsschutz, nicht vom Maaßen, die kamen von euch. Und ihr habt versucht, diese Vorkommnisse für eure politische Ideologie genauso auszuschlachten, wie es die Rechten getan haben. Das ist so... Ja, der Witz ist doch auch, heutzutage hat doch jeder ein Handy. Weißt du, vor 10 Jahren war das noch anders oder vor 15. Aber heutzutage kannst du doch für den ganzen Scheiß ziemlich einfach und easy einen Videobeweis machen. Deswegen bin ich bei dieser ganzen Debatte einfach so, das war's. Wenn das euer Videobeweis ist, dann hatte ich in meiner Jugend zigfach Pogrome. Also wirklich. Mehr als ein Dutzend. Ich würde sogar sagen 2 Dutzend. Also ohne Spaß. Also ich meine einfach nur so, das sind eure Pogrome? Arschlecken, Alter. Ernsthaft. Gegen weite Teile der CDU, gegen die SPD, gegen die gesamte Opposition, ihre anhaltenden Liebesbekundungen, Herr Seehofer, gegenüber Leuten wie Viktor Orban, gegen den das EP gestern ein Rechtsbruchverfahren eingeleitet hat. All das, meine Damen und Herren, ist ein Prozess der Selbstzerrückung. Wirklich noch eine Kurzintervention. Herr von Notz, Sie leben fernab der Realität. Es ist unglaublich, hinter Ihrer linksgrünen Hypermoral, in der Sie sich sonnen, als Edelstar aus dem Norden, hinter dieser linksgrünen Hypermoral lauert ein totalitäres Denken. Andere Meinungen sind bei Ihnen nicht vorgesehen, Herr von Notz. Wie können Sie allen Ernstes bestreiten, dass es Medienfälschung gröbster Art unmittelbar nach Chemnitz und in den Tagen danach gegeben hat? Die ARD-Tagesthemen haben diese Fälschung selber zugegeben, sie aber verschwurbelt, einen Fehler nur genannt, ein Versehen, wo gezielt gröhlende Horden zusammengeschnitten worden sind mit friedlichen Demonstranten, um übelste Propaganda gegen freiheitlich denkende Menschen zu machen, die sich über einen Mord beklagt haben. Ja, und das ist noch nicht alles. Wir haben glaubwürdige Hinweise von Zeugen, die belegen aus dem Umfeld des Opfers, Freunde des Toten von Chemnitz. Die Freunde sagen, nach diesem ach so tollen Friedenskonzert, zu dem dieser Bundespräsident schändlicherweise aufgerufen hat, bei diesen linksradikalen Schmuddelrockern, Nach diesem ach so tollen Friedenskonzert, beworben vom Bundespräsidenten, hat es den Versuch massiver Gewalttaten gegeben, unter anderem den Versuch, die am Tatort die Erinnerungsstätte für den Toten nicht nur zu schänden, sondern zu zerstören. Wir wissen von Zeugen, dass über eine Stunde lang die Polizei beschäftigt war, bis sie die Lage im Griff hatte. Über 1000 Besucher dieses ach so tollen linksradikalen Konzerts haben versucht, die Gedenkstätte in Chemnitz zu zerstören. Loswerden mussten. Ich glaube, an Ihren Ausführungen wird sehr deutlich, wie bösartig Ihre Partei und Ihre Fraktion versucht, schlimme Straftaten, bei denen Menschen mit guten Argumenten trauern, politisch zu missbrauchen und hier schändlich, wirklich schändlich daraus politisches Kapital schlagen zu wollen. Das ist unglaublich. Ja. Und wir kennen alle kein Bild von dem Strand. Kennen wir alle nicht. 2015. Ja, ihr habt's drauf, Alter. Nee, so weit müssen wir doch gar nicht gehen, Abel. Wie ich es gesagt habe, die haben den gleichen Anlass benutzt, um ihre Propaganda zu machen. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum das sauberer ist, wenn ich Propaganda für Multikulti mache, als wenn ich Propaganda gegen Multikulti mache. Das ist nur dann sauberer, wenn ich eine ideologische Brille aufhabe. Ja, apropos hier Wortklauberei, ne? Ich habe gestern realisiert, dass dieser Begriff von besorgten Bürgern eigentlich auch so ein Propagandabegriff einfach schon ist. Und der Grund dafür ist ganz klar geworden, weil nämlich sobald Leute auf eine Demonstration gehen, sind die Leute, die da mitmachen, alle immer besorgte Bürger. Die machen sich Sorgen um etwas, sind besorgt und gehen und zeigen ihre Sorgen. So, nur ist das Problem, dass dieser Begriff eben so ein Propagandabegriff ist, so ein ideologisch behaftetes Ding, ne? Für die Leute, die eben so rechts sind, also so für AfD-Wähler, ja, für Leute, die gegen Multikulti. Ich kann dir sagen, wie das gekommen ist. Also das war halt eben so, bei diesen Montagsdemonstrationen war es, glaube ich, gab es eine Zeit lang mal in verschiedenen deutschen Großstädten so Demonstrationen von Leuten, teilweise halt eben auch mit ein paar merkwürdigen Ansichten. Also kann ich auf jeden Fall sagen von den Videos, die ich davon so gesehen habe. Und da ging es halt von wegen, dass man da halt auch gesagt hat, das sind irgendwelche Nazis. Und dann haben die Leute halt gesagt, nee, wir sind keine Nazis, wir sind besorgte Bürger. Und dieses besorgte Bürger-Ding, das hat man dann irgendwie halt so ironisch den halt wieder zurückgegeben. Ist so wie wenn Trump halt alle Leute Fake News nennt, wo sie vorher gemeint hatten. Ah, ja. Na, also das ist halt so ein Ding, was da irgendwie mal gekommen ist. Aber alle Menschen, die sich über den Klimawandel aufregen, sind auch besorgte Bürger. Ja, die Leute, die Angst vor der AfD schüren und haben und so, sind besorgte Bürger. Antifa sind besorgte Bürger. So. Ja, aber die sagen ja nicht, dass sie besorgte Bürger sind, weil sie in Wahrheit Nazis sind, was dieses andere Ding halt inszeniert. Ja. Ist, wie sie das hier inszenieren und wie sie es in Chemnitz inszeniert haben, Seit an Seit mit Rechtsextremen, die AfD. Es ist eben auch verfassungsrechtlich relevant. Und deswegen, Herr Braun, sage ich Ihnen, das ist genau die Frage, die Sie hier versuchen zu verdecken. Die Sie versuchen hier zu vertuschen hinter Ihrem Schwall an Anschuldigungen, hinter dem Schwall von rechtsextremer Rhetorik, die wir vorhin vom Kollegen Curio gehört haben. Sie gehören vom Verfassungsschutz beobachtet, weil Sie sind Feinde unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats. Und ich sage Ihnen, das wird auch noch amtlich festgestellt werden. Ganz herzlichen Dank. Zeit genommen, die Dinge ja, wirklich sorgfältig zu machen. Das ist toll, wenn man das dann auch noch amtlich festgestellt hat, dann kann man die endlich verbieten und dann sind die auch endlich weg und dann sind auch alle Probleme weg. Dann ist die gespaltene Gesellschaft weg, dann leben alle Migranten und Deutsche friedlich zusammen und für jeden ist genug da. Für jeden wächst ein Haus, für jeden wächst ein Job. Das wird wunderschön, wenn die erstmal weg sind. Außerdem wird dann Kriminalität. Und dann leben wir in einem Utopia. Also, das ist doch überhaupt keine Werte. Der hat die Krawalle eindeutig und klar verurteilt, die rechtsextremen Ausfälle scharf verurteilt, aber genauso auch an die ursprüngliche Tat, an den Toten erinnert und seiner gedenkt. Ich glaube, dass das, was unser Minister dazu am Folgetag gesagt hat, absolut angemessen war. Und zwar, Das gilt für Extremismus im Übrigen von beiden Seiten. Völlig egal, ob das von rechts oder von links kommt. Und Herr Curio, Sie haben eben gesagt, die Regierung würde nichts tun, der Staat würde nicht handeln. Der Erste, der da einen Hitlergruß gezeigt hat in Chemnitz, der steht dort heute vor Gericht in einem beschleunigten Verfahren. Was ist eigentlich mit dem Extremismus, der von oben kommt? Gute Frage. Und so muss es sein. Genau so muss dieser Rechtsstaat antworten. Es ist richtig, dass wir den Pakt für den Rechtsstaat beschlossen haben und dass wir jetzt aufrüsten in diesem Bereich mit weiteren 2000 Richterstellen, mit 15.000 Stellen bei Polizei und den übrigen Sicherheitsbehörden. Das Notwendige dazu hat Frau Högel gesagt und wird auch in der Rechtsdebatte noch angesprochen. Ja, das ist auch so einer von diesen Punkten. Klar, wenn man Probleme hat und es irgendwelche Sachen gibt, dann muss man da wahrscheinlich irgendwie was drauf schlagen, aber das ist immer so nach dem Motto so, ja, macht euch keine Sorgen, wir haben einfach ganz viele neue Polizisten eingestellt, neue Richter und so, und jetzt werden die Leute einfach besser verknackt, ist alles prima, so, ne, finde ich halt ein bisschen doof, weil ich meine, im Endeffekt freuen wir uns da jetzt drüber, dass das alles sein muss? Ist das jetzt ja. Gut? Soll uns das jetzt glücklich machen? Ja, wir sind jetzt bunter und es muss besser sein. Weil bunt gleich gut. Ja, aber ich meine auch mit Hitler grüßen und was der Teufel nicht wie was. So, dieses ganze Zeug, das hat ja jetzt nichts mit der Buntheit zu tun. Doch, das Braun gehört zum Regenbogen. Und außerdem die ganzen Polizisten und Richter, wenn da mal nichts mehr los ist, so, dann sind die immer noch da. Und was machen die dann? In Rente gehen oder was? Nee, wir schicken die dann nach Griechenland, die Grenze bewachen. Nee, ich denke mal, die werden sich dann eher um jeden Furz kümmern. Dann wurde dem Minister vorgeworfen, er hätte irgendwelche Leute beleidigt durch eine Aussage. Ich kann nur feststellen, der Minister hat heute gerade bei dem Thema Migration zum Konsens aufgerufen. Wer hier heute sorgfältig zugehört hat, hat das mitbekommen. Er hat die Überlegung Ihres Parteivorsitzenden aufgegriffen und auch im Übrigen die Überlegung, die dann am Dienstag auch schon der Herr Bundestagspräsident angesprochen hat. Wir brauchen den Ausgleich in dieser Gesellschaft über die Frage, wie wir mit Migration umgehen. Und ich will Ihnen dazu jetzt mal noch zwei Beispiele nennen. Das eine ist, wenn wir an unsere Asylpolitik denken, ein Thema, das in verschiedenen Ländern heiß diskutiert wird, machen wir jetzt diese Ankerzentren oder machen wir sie nicht? Wie viel Symbolik steckt dahinter? Wie viel Realismus? Ich glaube, wenn wir eben gehört haben, die Verfahren beim BAMF laufen jetzt wesentlich schneller. Das BAMF ist sehr effektiv aufgestellt. Wir haben zusätzliche Stellen beim BAMF eingerichtet. 1.600 neue, 4.500 haben wir entfristet. Das BAMF macht die Bescheide jetzt innerhalb von 2,9 Monaten. Nach weniger als 3 Monaten weiß jemand, der jetzt in unser Land kommt, habe ich eine Asylberechtigung oder nicht. Dann spricht doch wohl alles dafür, zu sagen, diese Menschen verteilen wir erstmal nicht in die Kommunen, sondern sie bleiben in einer Aufnahmeeinrichtung. Ob ich die nachher Anker nenne oder wie auch immer, das ist alles vielleicht noch diskutabel. Eigentlich kann man, wenn man guten Mutes und ehrlichen Willens ist, zusammenkommen. Ich glaube, wir müssen Asyl und Einwanderung weiter auseinanderhalten. Diese beiden Felder müssen getrennt bleiben. Deswegen kann es Ausnahmen geben, aber viele wissen gar nicht, dass wir schon 4 Ausnahmen haben. Wir haben die 3+2-Regelung für die Leute, die hier eine Ausbildung machen, die sich für unseren Arbeitsmarkt qualifizieren. Die haben dann nach der Ausbildung weiter 2 Jahre Aufenthaltsrecht. Und wenn sie sich dann vernünftig betragen und hier weiter einen Job haben, können die auch bleiben. So, wir haben die Ausnahme für Leute, die einen Hochschulabschluss haben oder sonst eine qualifizierte Berufsausbildung. Der dritte Punkt, wir machen die Ausnahme für die, die hier 4 Jahre erfolgreich eine Schule besucht haben, für Minderjährige. So, und dann haben wir noch eine 4. Ausnahme für die, die hier gut integriert sind, die 6 oder 8 Jahre da sind, je nachdem, ob mit oder ohne Familie, die unsere Sprache sprechen und die überwiegend ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten. Also es gibt schon reichlich Ausnahmen, die viele gar nicht im Film haben. Wir brauchen keinen generellen Spurwechsel. Und das ist das Thema, was uns als CDU-CSU-Fraktion beschäftigt. Wenn wir generell eine Zusage machen, jeder, der hier hinkommt und irgendwie im Asylverfahren ist, hat aber nachher praktisch immer die Möglichkeit, dass er einen Spurwechsel veranstalten kann. Das, meine Damen und Herren, ist das falsche Signal. Das wollen wir nicht. Denn das ist die Einladung an die ganze Welt, hier hinzukommen, ein Asylverfahren zu betreiben, in der Zeit eine Unterbringung und eine Alimentierung zu haben und sich dann hier auf Jobsuche begeben. Das ist das falsche Signal. Wenn wir da einig sind, ist das doch super. Mal mit Wahrheit und Klarheit auch über Probleme und Herausforderungen sprechen werden. Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich jedoch mit einem Lob beginnen. Die AfD-Fraktion begrüßt ausdrücklich die Fortsetzung der Informationskampagne »Stark für dich, stark für Deutschland«. Diese Kampagne hat das Ziel, zunehmenden Übergriffen auf uniformierte Polizei und Rettungskräfte entgegenzuwirken. Manchmal aufschlussreicher sein kann. In den vergangenen Tagen war in mehreren Zeitungen zu lesen, dass es einen 60-seitigen vertraulichen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes zum BAMF gibt. Dieser Bericht kommt laut Medien zum Ergebnis, dass das Innenministerium bei der Fachaufsicht des BAMF versagt habe und eine ordnungsgemäße Rechtsanwendung in Asylverfahren über Jahre nicht gewährleistet war. Hauptursache sei Personalmangel in der zuständigen Fachabteilung des Ministeriums. Jedoch wurde für 2017, 2018 und 2019 kein personeller Mehrbedarf für die Fachaufsicht beim Finanzministerium angemeldet. Wahrheit und Klarheit aussprechen. Vielen Dank. Das Rechnen hat Ihnen wieder die ersehnte Gelegenheit gegeben, diese innere Zerrissenheit Deutschlands weiter zu verschärfen. Herr Braun, das Einzige, was am 3.9. am Rande des Konzerts Wir sind mehr stattgefunden hat, wo die Polizei aus Niedersachsen übrigens eingreifen musste, war, als eine Gruppe von aus Ihrem oder eher dem rechten Spektrum schnellen Schrittes auf Konzertbesucher zugelaufen ist. Die Polizei hat lediglich deeskalierend eingegriffen und hat die beiden Lager getrennt. Es kam zu keinen Auseinandersetzungen, keinen Ausschreitungen, auch nicht am Trauerort. Was Sie verbreiten, ist Lüge, Hetze, Fake News. Polizisten, Migranten, Journalisten und Linke. Menschen wurden nachgestellt, sie wurden verfolgt. Ob man das nun Jagdszenen oder Hetzjagd nennt, ist für mich völlig nebensächlich. In Chemnitz, im Kreisvorstand der AfD, sitzt. Und denken Sie dabei einfach im Hinterkopf an die beiden Stichworte NSU und Pro-Chemnitz. Im Sammelns der Bestandsaufnahme hätte es eines Wortes, einer klaren Äußerung, auch des Bundesinnenministers gebraucht. Lesen Sie es, schauen Sie rein, Sie können dabei viel lernen über Menschenwürde, Menschenrechte und demokratische Kultur. Vielen Dank. Unser Land geht. Der Präsident dieses Hauses hat gestern die richtigen Worte dazu gefunden. Gerade jetzt in dieser Situation sind Ernsthaftigkeit und Umsicht gefragt, und an beiden mangelt es zurzeit. Gerade jetzt, wo seit langem das unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt, ja bekämpft wird, da verhalten sich manche Akteure so, als befände sich die Republik in einer Phase unerschütterlicher Stabilität. Hängt auch davon ab, ob bürgerkriegsähnliche Szenen je nach politischer Opportunität unterschiedlich bewertet, ja geduldet und gebilligt werden. Wir brauchen weniger markige Worte und mehr rechtsstaatliche Konsequenz. Auch die, die lieber vom Wetter reden als von Problemen, die damit zusammenhängen, auch das stärkt nicht den Zusammenhalt. Lassen Sie uns an den Lösungen arbeiten, hart in der Sache, aber verbindlich im Stil. Vielen Dank. Aber es ist mir bei der Dame auf jeden Fall schon häufiger aufgefallen ist, sie lächelt irgendwie die ganze Zeit zwischendrin so komisch. Also ich weiß nicht. Es geht immer um ernste Themen und sie lächelt immer so. Von Franziska lernen heißt lächeln lernen. Caps Lock will lächeln verbieten. Nee, ich will es nicht verbieten, ich find's nur komisch irgendwie. So what you're saying is, people are too happy. Ja. Nächste Rede. Beide Männer ihren Hut nehmen, ehe wieder halbwegs Normalität einziehen kann. Ich würde gern mehr zum Haushaltsentwurf sagen, so zu den hunderten unbesetzten Stellen bei den Geheimdiensten, die gleichwohl immer mehr Personal fordern, zu den unzureichenden Ausgaben für den Zivilschutz, insbesondere bei der Ausstattung für die Feuerwehren oder auch zum Sportbereich, wo zahlreiche Versprechungen des Ministers einfach nicht umgesetzt werden. Wo ist denn die deutlich bessere Finanzausstattung im Zuge der Spitzensportreform? Wo sind die dringend benötigten Mittel für die Sportstättensanierung? Und beim Behindertensport soll sogar noch gekürzt werden. Das ist absurd. derart verachtet wie Herr Maaßen, kann ein solches Amt nach unserer Überzeugung nicht mehr ausüben. Und zur langen Liste der Verfehlungen und Pannen des seit 2012 amtierenden Verfassungsschutzpräsidenten hier nur einige Stichworte zur Erinnerung. Da war der Fall des V-Manns Corelli. Da waren die völlig haltlosen und nie belegten Vorwürfe der Whistleblower Edward Snowden, sein Agent des russischen Geheimdienstes. Da gab es das juristische Vorgehen gegen missliebige Journalisten und auch den ursprünglich verschwiegenen Einsatz von V-Leuten im Umfeld von Anis Anri, den Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz. Ja, also das mit den Journalisten, das war diese Netzpolitik.org-Nummer. Für diejenigen, die das nicht mehr wissen. Und im aktuellen Fall zu den Ereignissen in Chemnitz, sowie den auch gestern nicht wirklich korrigierten Äußerungen gegenüber der Bild-Zeitung, kommt aus unserer Sicht nicht nur ein fatales Amtsverständnis zum Ausdruck, das wäre schon schlimm genug. Der Präsident einer zentralen Sicherheitsbehörde versucht offenkundig, selbst Politik zu machen, indem er in der Auseinandersetzung um die Bewertung zu Chemnitz für den sächsischen Ministerpräsidenten und damit offen gegen die Bundeskanzlerin Position bezieht, was seinem Chef Horst Seehofer gefallen haben dürfte. Mich ist die Linke plötzlich interessiert, ob der Merkel da irgendwie... Dr. André Hahn trat 1985 in die SED ein. Enough said. Tschüss. Okay. Zudem hat Herr Maaßen nicht nur unbedachte, sondern schlichtweg unverantwortliche Äußerungen im Zusammenhang mit Chemnitz gemacht, die suggerierten, dass Videoaufnahmen über Angriffe auf Flüchtlinge nicht authentisch, also manipuliert oder gar gefälscht seien. Ja, das hat er ja nun gerade überhaupt nicht gemeint. Das war auch ja, aber das kriegst du nicht mehr aus den Köpfen raus bei denen. Dass er einer Quelle misstraut, ist eigentlich sein Brot und Butter sozusagen. Ja? Also ein Verfassungsschutzpräsident, der Quelle erstmal nicht misstraut, den brauchen wir eigentlich nicht. Bis heute hat er dafür keinen einzigen Beweis geliefert, aber er hat ohne jede Not Öl in die sowieso aufgeheizte Debatte gegossen und das Klima im Land weiter vergiftet. Das war schlichtweg unverantwortlich. Ja, wir haben wer brüllt denn die ganze Zeit Nazi, Nazi, rechtsradikal, Nazi, Nazi? Das ist kein Öl ins Feuer gießen. Das ist völlig ordentliche politische Kultur oder was? Ja, ist der demokratische Diskurs. Wir haben alle Angst, dass die Stimmen abgegraben werden. Also. Deswegen ist das heute in den Bundestag eingereicht. Sie werden also alle Gelegenheit haben, sich dazu zu positionieren. Und ich hoffe dann, dass die Mehrheit in diesem Haus klar sagt, mit diesem Verfassungsschutzpräsidenten geht es nicht weiter. Herzlichen Dank. Im gesamten Land mobilisiert werden. Und es scheint auf Bundesebene keine Instanz zu geben, die das Agieren solcher Netzwerke treffend analysieren kann. Stattdessen erleben wir einen Verfassungsschutzpräsidenten, der völlig faktenfrei rechte Verschwörungstheorien zu den Videoaufnahmen aus Chemnitz bedient, aber valide Analysen schuldig bleibt. All das untergräbt das Vertrauen in die Arbeit des Verfassungsschutzes und es beschädigt die Integrität der deutschen Innenpolitik. Haushaltsmittel vorgesehen. Auch haben Sie die Stellenpläne der Sicherheitsbehörden aufgepumpt, ohne einen erkennbaren Plan zu haben, wie Sie mit dem Personal eigentlich umgehen wollen. Durch Ihre überflüssigen Ankerzentren und den Dauereinsatz der Bundespolizei an den Grenzen forcieren Sie die Überlastung der Polizistinnen und Polizisten. Und ist es Ihnen eigentlich völlig egal, wenn die Gewerkschaft der Polizei bemerkt, dass Ihnen die bayerische Grenzpolizei offensichtlich mehr am Herzen zu liegen scheint als Ihre eigene Bundespolizei, die Sie ja praktisch nur aus dem Fernsehen kennt? Und noch dazu agiert unter Ihrer Aufsicht ein frei drehender Verfassungsschutzpräsident, der die Verfassung nicht schützt, sondern mit seiner Behörde Politik macht. Und wie wir jetzt bei dpa nachlesen können, 5 Wochen vor Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts, und jetzt hören Sie gut zu, gibt der Verfassungsschutzpräsident Maaßen vertrauliche Inhalte aus diesem Bericht an Herrn Brandner von der AfD weiter. Er macht Politikberatung für Rechtsextreme. Das ist das Amtsverständnis von Herrn Maaßen. Herr Seehofer, es reicht. Wie viele Belege brauchen Sie denn eigentlich noch, dass dieser Verfassungsschutzpräsident nicht unsere Verfassung schützt, sondern eine politische Agenda verfolgt? Das. falsche politische Agenda verfolgt, weil eine gute ist ja. Warte, gut. Ja, weißt du, waren das nicht die Grünen oder waren es die Grünen oder die Linken, die so Tüten ausgegeben haben, um AfD-Plakate zu zerstören? Und die dann so eine Liste, so ein paar von denen sogar auf politische, aus der Partei heraus, aus ihrer eigenen, da so eine Liste unterschrieben haben und das unterstützt haben. Das waren doch. Das war dazu hätte ich gerne wissenschaftliche Kinder. Das hatten wir doch im Stream gehabt, ja, das Mann. Das war Ewigkeiten her. Das war das, wo Beatrix von Storch diesen Beutel hochgehalten hat. Ja, sie hat so einen Beutel hochgehalten und hat sie entweder zu der Grünen oder der Linken gesagt, hier, da habt ihr mit unterschrieben gehabt und nehmt die Unterschrift zurück, so. So, aber egal, es ist so viel dazu. Die anderen sind immer schuldiger als man selbst. So. Die Dame hat übrigens mal als Polizistin gearbeitet. Hätte ich nicht gedacht, dass es bei den Grünen Polizisten gibt. Nicht, dass die was durchgestochen hat aus irgendeinem geheimen Bericht dann irgendwie. War nicht sogar diese ehemalige Parteivorsitzende von den Grünen bei der Polizei? Diese Simone Peter oder wie die hieß? Müsste ich nachgucken, das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Das und der Umstand, dass Sie, Herr Minister, diesem Treiben tatenlos und ich unterstelle Ihnen scheinbar billigend zusehen, steht beispielhaft für die moralische Entkernung der aktuellen Innen- und Sicherheitspolitik. Herr Seehofer, entlassen Sie Herrn Maaßen und treten Sie anschließend gleich selbst zurück. Dann im Bereich Bauen, Wohnen, Kommune und Stadtentwicklung viel vorgenommen. Das sollte man in diesem Haushalt auch erkennen, Frau Michalke. Und das tut man auch, aber mit den Familien, mit denen ich rede, die mir zuschreiben, die sind sehr glücklich über diese Hilfe. Und genau um das geht es, junge Familien auch zu fördern. Das Gleiche gilt auch für das vor kurzem erhöhte Wohngeld für einkommensschwache Haushalte. Wir haben es auch in dieser Legislaturperiode vorgenommen, hier noch weitere Anpassungen zu tun. Das werden wir tun. An der einen oder anderen Schraube werden wir hier sicherlich noch nachstellen müssen. Das machen wir mit der Bundesförderung beim sozialen Wohnungsbau, mit der Verbesserung der Ausschreibung beim Mietwohnungsbau und mit dem Baukindergeld bei der Eigentumsbildung für junge Familien. Die Planungshoheit der Kommunen war. Wie gesagt, nehmen wir doch einfach weniger von meinem scheiß Lohn weg und dann kann ich selber bezahlen und bin ich auch irgendeine Kacke angewiesen, die ihr mir jetzt mit irgendwelchen Bürokraten wieder zurücküberweisen wollt. Meine Güte. Viel lieber hätte ich es aber noch, wenn ihr anderen weniger Geld abnimmt, damit die eher in der Lage sind, bei meinem Arbeitgeber einzukaufen und bei meinem eigenen Geschäft einzukaufen. Das wäre mir am allerliebsten. Dann kann ich mein eigenes Schicksal noch am ehesten bestimmen. Wie wenn ihr irgendwo umverteilen tut, ohne dass es Hand und Fuß hat. Jungs, mal eine andere Frage. Wir haben jetzt 3,5 Stunden langsam. Wie lange wollen wir noch machen? So? Ja, ich wollte jetzt diese Sitzung noch bis zum Ende durchskippen und dann können wir Feierabend machen. Na, dann hau rein. Und drittens, wir brauchen kluge Ideen für nachhaltige und bewohnerfreundliche Innenentwicklung von Städten und Dörfern. Deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Digitalisierung des Plans voranzutreiben. Und das muss sich auch im Haushalt widerspiegeln. Der Anteil des Sporthaushaltes am Gesamthaushalt ist von 1992 bis 2017 um 20% gesunken. Auf ein Nettoeinkommen von unter 650 Euro ohne jede soziale Absicherung. Das ist nicht einmal Mindestlohn. Sie sollten sich was schämen. Was sind die Folgen dieser Kürzungen Kaufkraft gerechnet? 50% aller Kaderathleten erwägen das vorzeitige Karriereende. Die Kanuten sollen plötzlich ihre Dopingkontrollen selber bezahlen. Wir haben einen Investitionsstau in Milliardenhöhe bei Sportstätten. Wegen besserer Bezahlung und langfristiger Verträge gehen Trainer ins Ausland. Wir sind ja so ein reiches Land. Spart das mehr. Oh ja, ist ja auch wirklich wichtig, dass wir irgendwie Kanuten und Biathleten staatlich fördern, während Leute irgendwie nichts zu wohnen haben. Manchmal, ich verstehe eure Prioritäten nicht, Leute. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Frau Merkel wegen ihrer Messertoten zurücktreten muss. Vielen Dank. Das war echt der Schluss von dieser Debatte. Das wird so ein bisschen so wie das hier... Ansonsten bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ewe, wolltest du noch was sagen? Zerschmettert dem Kulturmarxismus und fördert, was der Freiheit dient. Das mit Karthago war gerade echt sehr gut, Mars. Soziale Stabilität und innerer Frieden. Die Antwort auf gesellschaftliche Spaltung und auf Entfremdung besteht weder in Nationalismus noch in Fremdenfeindlichkeit noch in den Zerrbildern unserer Gesellschaft, wie sie von Herrn Curio und Herrn Braun hier heute dargestellt worden sind. Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse braucht unsere gemeinsamen Anstrengungen, braucht zusätzliche Investitionen, braucht Entlastung von Sozialkosten. Noch bezahlbar ist, wenn mancherorts Modernisierung zur Bedrohung werden kann und wenn dieses Gefühl bis tief in die Mitte der Gesellschaft reicht, ja, dann ist das eine zentrale soziale Frage. Die Großstadt hat andere Herausforderungen. Deswegen gibt es einen Mix aus ganz unterschiedlichen Maßnahmen, öffentlicher Wohnungsbau, selbstgenutzter Wohnungsbau, privater Wohnungsbau. Wir werden Milliarden mobilisieren, um endlich der Forderung, mehr bauen, bauen, bauen, Schub zu verleihen. Ihrem 12-Punkte-Plan deutlich gemacht, dass die SPD weitergehende Schritte für nötig hält. Herrn Laschet nicht durchgehen lassen und uns dabei unterstützen. Zum Schluss ein Wort zur Bodenpolitik. Der Umgang mit dem Boden ist eine Schlüsselfrage unserer Zukunft, nicht nur aus wohnungspolitischen Gründen. Boden ist keine x-beliebige Ware. Er ist weder Landreform noch unbegrenzbar. Jetzt. Er darf kein Spekulationsobjekt. Was meinst du? Landreform jetzt. Landreform. Wir sollten die weißen Farmer enteignen und das Land in Schwarz zurückgeben. Ja, auch das, was er sagt über, wir werden Milliarden in den Wohnungsbau stecken. Warum können wir nicht einfach den jeweiligen einzelnen Bundesbürgern mehr Geld in die Hand geben und die tun dann individuell dort das Geld, wo es am ehesten gebraucht ist? Dann gehen die Mieten hoch im Zweifelsfall. Also ist schon ein schweres Dilemma, was wir da haben. Aber es wird halt nicht besser, wenn man halt weiter Leute ins Land karrt, die dann auch auf dem untersten Segment des Marktes Druck ausüben. Taxpayers are dead. Taxpayers don't have to be your audience. Wenn überhaupt, würde der einzigste Wohnungsbau Sinn machen, der auf dem Mars stattfindet. Das würde ich so finden. Ich habe bei Schäden, jetzt habe ich aber gleich Steuergestaltung großer Unternehmen noch beim Horten von Grundstücken. Okay. Vertrag, dass die Problemstellung noch richtig. Wir brauchen mehr Wohnraum. Aber Sie machen dann eine Politik der Wohnungsbauverhinderung. Das nennen Sie auch noch Mietpreisbremse im Bauland. Wir müssen den Flaschenhals in der Baubranche abschlagen. Da hilft keine Sonderabschreibung, sondern da hilft nur Planungssicherheit, indem wir die lineare AFA von 2% auf 3% erhöhen. Wir müssen entbürokratisieren, wir brauchen einen Baukosten-TÜV. Wir müssen diese 20.000 Regeln und Normen im Bau endlich in den Griff bekommen. Uns gemeinsam die Bau- und Wohnungspolitik von vorne anfangen. Wir als Service-Opposition stehen da zur Verfügung. Haben mich ein paar Freunde und ein paar Bürgerinnen und Bürger angesprochen und gesagt, was habt ihr da eigentlich am Dienstag gemacht? Warum bepöbelt und beschimpft ihr euch eigentlich die ganze Zeit? Was ist eigentlich Sinn dieser Veranstaltung? Und dann habe ich denen versucht zu erklären, dass wir eins der edelsten Rechte des Parlaments gerade wahrnehmen, nämlich das Budgetrecht, was in Deutschland schwer erkämpft worden ist. Bei uns entscheiden eben nicht Abteilungsleiter oder Behördenchefs oder Staatssekretäre oder Minister, wie die Steuermittel ausgegeben werden, in welcher Höhe und wann und wofür, sondern wir, die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter, entscheiden darüber. Die Arbeit der Bundesregierung auf eine Ebene zu stellen, das damalige Handeln, glaube ich, sollten wir nicht unwidersprochen durchgehen lassen. Und wo ich in den nächsten Wochen bei den Beratungen bis zur endgültigen Befassung im Haushaltsausschuss ein besonderes Augenmerk drauflegen werde. Im Etat des Bundesinnenministers ist ja auch das Geld für den Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus festgelegt. Wir haben ja bei den Haushaltsberatungen 2018 schon darauf geachtet, dass es eine zusätzliche Personalausstattung und zusätzliches Geld gibt. Und ich glaube, wir werden prüfen müssen, ob das auch für 2019 nochmal Sinn macht. Nicht Hype beseitigen können, das fängt bei der Diskussion über Schulbücher an, das geht über Witze, über Bemerkungen, aber es geht auch um die Frage, jüdisches Leben in Deutschland besser zu verstehen. Und ich möchte dafür, dass wir dafür sorgen, dass Menschen jüdischen Glaubens sich in Deutschland wohl und sicher fühlen können. 88 muss ich sagen, schon rausgefahren. Um gegen 88. 88 hat er gesagt. Ganz krass. Wollte ich auch gerade sagen. Das passt jetzt auf jeden Fall gut. Chaoten in den Einsatz zu gehen, als damals die Weltbank im Nordwest-Berlin tagte. Wie viele Chaoten waren es denn? Etwa 14? Sind inzwischen über 35 Jahre alt. Die Ersatzteile werden inzwischen bei Oldtimer-Händlern von der Polizei besorgt. Sie kein Wort über den Sport gesagt haben. Sport ist eine hohe integrative Kraft. Sport fördert Heimat und Gemeinschaft. Schade, dass es in Ihrer Rede nicht mit einem Wort vorkam. Sport, so wird gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Anlage sind. Und es lohnt sich, sehr geehrter Herr Minister, in den Sport zu investieren. Und nicht alle Vereine, das ist leider so, sind so investitionsstark wie der FC Bayern München, mit entsprechenden Mitteln ebenfalls machen. Wir setzen uns weiterhin für die Unterstützung der unabhängigen Vertretung Athleten Deutschland ein. Der Sportlerinnen und Sportler, die sich eigenständig vertreten, hierfür muss es zu einer Verstetigung der entsprechenden Mittel kommen. Diese Sportler, die Spitzenathleten, stehen dem Sport bis zu 10 Stunden am Tag zur Verfügung und das muss in gewisser Weise auch durch Mittel honoriert werden. Besonders ein großes Anliegen, nämlich zur integrativen Kraft des Sports. Ich habe über 20 Jahre als Lehrer im sozialen Brennpunkt gearbeitet. Nur ein Verein leistete in diesem Stadtteil Jugendarbeit. Das war der Sportverein. Ein solcher Verein braucht unbedingt eine Förderung für die Infrastruktur. Denn wenn die Kommune aufgrund der finanziellen Situation der Überschuldung dazu nicht in der Lage ist. Leisten. Gleichzeitig kann nur jedes zweite Grundschulschüler schwimmen. Der Schwimmunterricht fällt heute leider häufig Herr aus. Herr Kollege Pilger, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Redezeit überschritten ist. Jawohl, ich höre sofort auf. Auch da müssen wir deutlich investieren in den Erhalt und in den Bau von Schwimmbädern. Es trifft auch hier wieder insbesondere Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Wenn der Sport seine Zusagen zur Reform des Leistungssports einhält, müssen auch wir, sehr geehrter Herr Minister, unsere Zusagen einhalten und entsprechende Mittel bereitstellen, um noch erfolgreicher im Spitzensport zu sein und damit der Sport auch seine sozialen Aufgaben erfüllen kann. Ich danke Ihnen. Das war's. Heide Rabadan. Aber auch war wieder genügend Bundestag für eine Weile. Das war die Heute-Show. Alter, das... lange Kopfweh von haben. Das einzigste Geheimnis ist die Blindheit derer, die fürs Denken bezahlt werden. Ebel, ich will jetzt nicht einen auf Atomlinguistiker machen, ja, aber einzigste ist nicht deutsches Wort. Aber schwäbisches Wort, so. Ja, das ist schwäbisches Wort. Hyderabad ist auch eine Stadt in Pakistan, aber ich meckere ja auch nicht mal an. Also OPEX, um dir das jetzt mal vorzuhalten, also die Vereinheitlichung der Sprache, das sogenannte Hochdeutsch, war eine künstlich geschaffene Initiative, um einen größeren Wirtschaftsraum herzustellen. Das, was wir als Hochdeutsch empfinden, ist ein künstlich geschaffenes Gebilde, mit dessen Einführung der Nationalismus in Europa hochkam. Sozusagen sich nicht an hochdeutsche Normen zu halten, ist ein Teil des antifaschistischen Kampfes gegen den Nationalismus. Also, hast du die Rede gerade vorbereitet gehabt, oder? Checke mal deine linguistischen Privilegien und weißt du, also das ist verbale Entgleisung, die dann am Ende zu Pogromen führen wird. Also bitte überdenke nochmal, was du gerade gesagt hast. Da hast danke, schwäbische Pogrome jetzt. Ja. Verbale Pogrome. Prokrome. Im 18. Jahrhundert konnten ein Viertel der Franzosen kein Französisch. Dann hat man angefangen, die Sprache zu normieren. Dadurch hat sich die Lingua Franca entwickelt. Dadurch haben auch die Kolonialstaaten die Lingua Franca angenommen, weil der Zugang zu einem größeren Wirtschaftsraum durch die Sprache geschaffen worden ist. Durch die Normierung, es ist kapitalistische Ausbeute auf die orthodoxe Ausrichtung der Sprache zu bestehen. Also weißt du überhaupt, in welche Fahrwasser du dich hier begeben hast? Also halte dir das doch einmal vor Augen. Also weißt du so? Hä? Ja, also Schwaben statt Schwaben. Hochdeutsch ist auf jeden Fall hannoveranische Supremacy, muss ich da ganz klar genau sagen. Ich und, habe überhaupt keine Ahnung, wovon ihr babbelt. Und also zum Sport muss ich noch sagen, Nina mit Eintracht Frankfurt. So, das waren die Weltraumaffen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Morgen Abend, 18 Uhr. Der Check der Privilegien geht in den Wald, tschüss. Geht in den Wald. Kulturmarxismus! Kulturhundezentrum. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus! Marxismus ist Opium fürs Volk. Ja. Mhm.